Ruhe vor dem Sturm. 17. März. Am 17. März passiert etwas Unheimliches. Nämlich nichts. Einen ganzen Tag lang. Als ob, erzählt Astons Revolutionsroman, plötzlich aller Zwist, der seine blutige Geißel die ganze Woche hindurch über die Hauptstadt geschwungen hatte, verschwunden sei. Und das Berliner Volk seinen alten Charakter der Jovialität und Leichtfertigkeit wiedergefunden hätte. Die Erzählerin läuft durch die Straßen, sieht die fröhlichen Spaziergänger und schlussfolgert spitz, dass das alte Verhältnis philiströser Anhänglichkeit des Volkes zum König offenbar wiederhergestellt sei. Am Abend trifft im preußischen Regierungspräsidium in Köln die aus Behördensicht erleichternde Nachricht ein: An drei Abenden zog der Pöbel in Trupps durch die Straßen. Doch nun sei alles ruhig. Angst vor der eigenen Courage? Wie in Wiesbaden an dem denkwürdigen Revolutionstag, als die Revolution quasi schon geschieht und dann plötzlich doch der Fürst gefeiert wird? Eine Übersprungshandlung? Varnhagen traut der Stille nicht. Wird diese Ruhe dauern? Kaum glaublich. Es werden schon neue Wallungen kommen, ist er sich sicher, da die Regierung noch weniger bewilligt hat und bald wieder in das alte Gleise einzulenken versuchen wird. Die Regierenden Preußens wollen schon aufatmen, doch da treffen die Nachrichten aus Wien ein. Das Wiener Volk hat an einem einzigen Tage die Despotie besiegt, Metternich ist gestürzt und abgezogen. Außerordentlich, notiert Varnhagen. Und die Nachrichten liefern einen revolutionären Schub für Berlin. Über seine Hofbeziehung erfährt Varnhagen dies. Der König war in Potsdam bei der Tafel, als ihm, schon durch die Pariser Revolution tief erschüttert und geängstigt, der Aufstand und Kampf in Wien und dessen Gelingen gemeldet wurde. Er verfärbte sich, fing an zu zittern, ließ Messer und Gabel fallen und holte schwere Seufzer. Dann sagte er: Nun muss ich nach Berlin, sonst geht es auch dort los. Der König, schreibt Varnhagen, hatte doch ein so starkes Gefühl von der Macht seiner Persönlichkeit, dass er glaubte, seine Gegenwart werde hinreichen, alles niederzuhalten. Also fährt der König noch am Abend in sein Stadtschloss nach Berlin. Und am nächsten Tag, statt Frieden zu erwirken, eine Katastrophe zu verursachen. Das Unheil hebt an. 18. März. Am Morgen des 18. März nimmt Varnhagen in leichtem Mantel die Kutsche, um Humboldt einen Besuch abzustatten. Er trifft ihn jedoch nicht an und beschließt zu Fuß über den Prachtboulevard unter den Linden zurückzulaufen. Es ist ein Samstag, adrett blauer Himmel, ein freundlicher, für Berliner Verhältnisse warmer Vorfrühlingstag. Wie es all die letzten Tage waren. Alles hatte einen friedlichen Anschein, freut er sich. Doch schon bald werden ihm beunruhigende Nachrichten zugetragen. Neue Truppen aus Halle und Potsdam sind eingetroffen. Außerdem hat man den Schlossplatz militärisch aufgerüstet. Statt 4 stehen nun 8 Kanonen dort. Das eiserne Kanonenrohr, rund 2 Meter lang, in das die Kartätschen-Munition geladen wird, ist goldfarben, alles andere ist in edlem Preußenblau. Kleinode der Vernichtung. Pillen gegen das souveräne Volk. Für den heutigen Tag haben mehrere Bürgerinitiativen eine Versammlung geplant, um vor dem Schloss noch einmal die Volksforderungen hochzuhalten. Natürlich hat die Regierung über ein Verbot nachgedacht, aber »Verwerfen Sie die Demonstration, so haben Sie die Revolution«, hatte am Vortag der Vorsitzende einer Bürgerversammlung im Bierlokal Köpenicker Straße gewarnt. Varnhagen ist schon fast zu Hause, als ihm Männer mit Magistratsplakaten entgegenkommen, die sie anschlagen sollen. Der König habe ein Pressefreiheitsgesetz unterschrieben und den Landtag auf den 4. April berufen, heißt es da. Die Maßnahme soll allem die Luft aus den Segeln nehmen. Das Manöver misslingt. Die Berliner machen sich auf. Den Vormittag über finden an verschiedenen Orten Bürgertreffen zu letzten Abstimmungen statt. Nun, am Nachmittag, geht es zum Schloss, in dem sich König, Regierung und Kronprinz befinden. Vor dem Schloss grimmige Militärpräsenz. Vorm Hauptportal stehen Ordnungskräfte, direkt hinter ihnen die in den Himmel stechenden Bajonette der Garde. Los geht es, wie an vielen Orten im März, als Fest. Es herrscht freudige Erregung, Zuversicht, niemand ist aggressiv. Die Versammelten, ziemlich divers, auch Bürgerinnen und Bürger der besser gekleideten Stände sind zahlreich vertreten, tragen keine Waffen und heute pfeifen sie auch nicht gellend. In Gegenwart des Prinzen empfängt der König die Bürger mit ihren Petitionen, unter anderem Gesandte aus Köln, die vom König und von Preußen einen augenblicklichen, hochherzigen Entschluss verlangen. Der König signalisiert Kompromissbereitschaft. Er werde nicht bloß Freiheiten gewähren, nein, nein, er werde sich sogar, wie von vielen gewünscht, an die Spitze Deutschlands stellen. Tatsächlich erscheinen zwei Patente, offene Briefe des Landesherrn, vom Prinzen unterzeichnet. Eines gewährt Pressefreiheit, allerdings an erhebliche Verlagskaution gebunden, das zweite ordnet die vorgezogene Einberufung des Landtags an. Bei der Zusammenkunft der Ständeversammlung soll es auch um eine gesamtdeutsche Bundesverfassung gehen. Aber alles bleibt völlig vage. Was ist mit einer Verfassung, einer preußischen Kammer? Kein Wort dazu. Üble Vermutungen, der Sturm werde heute heftiger losbrechen, kommentiert der Prophet Varnhagen am frühen Nachmittag. Auch die Stadtverordneten schicken eine Delegation ins Schloss. Ihre Adresse fordert unter anderem die Entlassung des bisherigen Ministeriums, eine Konstitution, die Bürgerbewaffnung und das im Augenblick Wichtigste, die Entfernung des Militärs, das die letzten Tage maßlosen Terror verbreitet hatte. Wieder formuliert der König vages Entgegenkommen. Der Wiener Schreck sitzt ihm in den Knochen. Im Schloss herrscht Uneinigkeit. Die Militärpartei, vom Prinz, dem Bruder des Königs angeführt, plädiert für sofortiges Losschlagen. Sie berichtet von multiplen Komplotten, riesenhaften Konspirationen, die angeblich gerade im Gange seien. Wenn man länger warte, sei es zu spät. Der König schwankt zwischen fortgesetztem Taktieren und Losschlagen, mit Blick auf Wien leichte Tendenz zum Taktieren, wiewohl contre-coeur. Der König zeigt sich wiederholt auf dem Schlossbalkon, der große Teil der Menge jubelt, scheint mit den gemachten Zugeständnissen zufrieden. Auch, weil sich herumspricht, dass angeblich ein Regierungswechsel bevorstehe, der neue, designierte Ministerpräsident befinde sich schon auf dem Schloss. Die Stimmung hält nur kurz, die Militär zurück und Soldaten herausrufe werden immer lauter, auch das war ja eine dringliche Forderung, Entfernung der Soldaten. An dem Punkt aber gibt es für eine Militärmonarchie nichts zu diskutieren. Und der Prinz fordert nun umso mehr das Niederschießen und Einhieben. Seine Militärpartei, hält ein Stadtrat fest, wünsche sich regelrecht einen Zwischenfall, der das rechtfertigen würde. Der König, aber werden wir damit durchkommen? Sein Prinzenbruder, Memme, lautet ein überlieferter Dialog. Nur tüchtig, blindlings und schonungslos, eifert der Prinz. Doch auch im Militär, unter den zwei zuständigen Generälen, gibt es Uneinigkeit. General von Pfühl empfiehlt größte Zurückhaltung, der bekennende Hardliner General von Prittwitz kompromisslose Härte. Als sich der moderat gestimmte General kurz entfernt, begehen die stetig Komplotte erfindenden Scharfmacher ein tatsächliches Komplott. Sie blockieren seine Rückkehr und behaupten, daran seien Demonstranten schuld. Jetzt bekommt der Hardliner Prittwitz das Kommando übertragen. Er vermittelt dem König Zuversicht. Und nun entscheidet sich der König. Er erteilt den Befehl, den Schlossplatz zu säubern. Gott des Gemetzels. 18. März. In die Rufe der Menge mischt sich mit einem Mal das dumpfe Dröhnen von Trommeln. Garde-Dragoner sprengen aus dem Schloss, General Prittwitz voran. Er zieht den Säbel, seine Leute tun es ihm gleich. Mit blanker Waffe reiten sie dem Volk Richtung Kurfürstenbrücke entgegen. Zugleich rücken Truppen auf den Platz, wollen die Versammlung teilen. Ein Knall, dann noch einer. Gewehrschüsse. Für einen Moment herrscht Totenstille, dann gellende Rufe. Verrat! Rache! Der erste Schütze, ein Unteroffizier, behauptet später, ein Zivilist habe ihm mit dem Stock auf das Gewehr geschlagen, wodurch es unabsichtlich losgegangen sei. Der andere, ein Grenadier, habe sein Gewehr laut eigener Aussage irgendwie unglücklich gehalten, sodass der Schuss... Bis heute wird diskutiert, wie es sich mit diesen beiden ersten Schüssen verhält. In den militärischen Berichten vom Abend des 18. März findet sich davon allerdings nichts. Dort heißt es sachlich kühl, das Militär bekam sofort den Befehl vorzugehen, vom König, und da es Widerstand fand, wurde gefeuert. Der württembergische Gesandte? Ich weiß nicht, welches Verhängnis einem der Truppenkommandanten den Befehl eingab, auf das Volk zu schießen. Doch was heißt Truppenkommandant? Das Militär funktioniert streng hierarchisch, es folgt Befehlen von ganz oben. Hier dem Räumungsbefehl, und an dem besteht kein Zweifel. Die ersten beiden Schüsse gehen in die Luft, doch das weiß ja niemand. Jetzt ist der Teufel los, die Menschen sind panisch, die Katastrophe ist da. Bange Seelen im Schloss befestigen an einem Fenster zum Platz hin eine Art Plakat mit den Worten: Ein Missverständnis, der König will das Beste. Zugleich geht die Kavallerie mit Säbeln gegen die Berliner vor. In Richtung Breite Straße feuert die Infanterie eine Salve in die Menge. Aber heute weichen die Berliner nicht. Waffen! Waffen! Hallen die Rufe. Der verbissene Kampf beginnt, das Militär geht mit besonderer Brutalität vor. Sofort beginnen die Berliner den Barrikadenbau, am Ende sind es über 200. Strategisch entscheidend sind die großen Straßenkreuzungen. Die erste Sperre entsteht an der Ecke Oberwallstraße-Jägerstraße. Zwei umgekippte Droschken, eine quergelegte Kutsche und in die Lücken kommen rausgerissene Pflastersteine oder was sonst zur Hand ist. Ziegelsteine, Bretter, Möbel, Laternenpfähle, Wein- und Ölfässer, zuweilen ganze Omnibusse. Auch die stadtbekannte Obstbude von Mutter Schmiedecke in der Friedrichstraße wird verbaut. »Ihre Bude müssen Sie hergeben, Mutterken. Retten Sie mal Ihre Äpfel«, wird ihr beschieden. Auch vor der Zeitungshalle, nur ein paar hundert Meter vom Schloss entfernt, wächst eine Barrikade. Der Verleger Julius, ebenfalls im Getümmel, erlebt, wie Soldaten zwei seiner Angestellten erschießen und eine Magd, die entsetzt aus dem Fenster schaut. Gänzlich Unbeteiligte werden erschossen, ein Konditor in seinem Lokal, ein Dienstmädchen, auch Kinder. Der greise, wohltätige Direktor des kölnischen Gymnasiums August versorgt schwer verwundete Barrikadenkämpfer, Potsdamer Grenadiere misshandeln ihn daraufhin so, dass er fast stirbt. Sein Neffe, ein Student, der bei ihm zu Besuch ist, wird ganz tot geprügelt, weil er Demokratenbart trägt. Die mächtigste Barrikade materialisiert sich an der Ecke Neue Königsstraße-Alexanderplatz. Hier stürzt man einen Wagen um, befestigt ihn mit Granitplatten vom Bürgersteig sowie Eisen eines Transporters. Weitere Ingredienzien, alles was die Menschen im Königsstädter Theater finden, eine Art Volksbühne für Lustspiel, Possen und komische Opern. Der Alexanderplatz wird Mittelpunkt des Widerstands. Die Truppen nehmen die Königsstraße, schaffen es aber nicht auf den Platz. Auf der Barrikade gegenüber dem Schloss weht die schwarz-rot-goldene Fahne, gefeuert werden hauptsächlich Rufe: Nieder mit dem König! Ungefähr 4000 Berliner kämpfen selbst, rund 10.000 machen als Helfer mit, beschaffen Waffen, Barrikadenmaterial, Verpflegung. Frauen und Kinder bringen Pflastersteine, die Waffen der Bürger, auf die Dächer der Häuser. Bei Einbruch der Nacht haben sich die Kämpfe bis in die Vorstädte ausgeweitet. Der bewaffnete Apotheker. Hinter der Hauptbarrikade am Alexanderplatz, Karabiner in der Hand, steht auch ein 29-jähriger Revolutionär. Schon im Sommer 46 hatte er verzweifelt geschrieben: Hier hofft man mal wieder auf eine Revolution. Eigentlich arbeitet er in der Jungschen Apotheke in der Stralauer Vorstadt und hat literarisches Talent, besser gesagt ein Jahrhunderttalent. Er steht noch am Anfang der Karriere, aber in der bundsubversiven Vereinigung Berliner Künstler und Dichter namens Tunnel über der Spree hat er sich bereits profiliert. Sein Chef in der Apotheke nahe der Georgenkirche ist streng und der junge Mann, rigoroser Republikaner, hat bei der Versammlung auf dem Schlossplatz nicht dabei sein können. Als die Kämpfe am Nachmittag ausbrechen, ist er gerade mit einem Kunden beschäftigt. Darauf hat er nur gewartet, jetzt hält ihn nichts mehr, er will mitmachen. Er hat viel über Revolutionen gelesen, auch allerhand Praktisches. Balladen und Geschichtenreminiszenzen steigen in ihm auf, darunter insbesondere dunkle Vorstellungen von der ungeheuren Macht des Sturmläutens. Also rennt der Mann aus der Apotheke hinaus zur Georgenkirche, der Glocke wegen. Pech gehabt, Kirche ist geschlossen. Der Mann wirft sich vergeblich gegen die Tür, sucht nach einem Werkzeug. Auf dem Kirchplatz hängt eine Wäscheleine, von zwei Pfählen gehalten. Einer der Pfähle ist lose, wie manchmal ein Backenzahn. Wenn er den Pfahl rausreißt, könnte er damit doch die Türe aufbrechen, denkt der Mann. Doch bekommt er das Teil noch nicht einmal aus dem Boden und mit meinem Durst als Sturmläuter war ich also gescheitert, so viel stand fest. Jetzt schließt er sich einem Arbeiterhaufen an, lauter ordentliche Leute. Sie kommen zur gerade entstehenden Alexanderplatz-Barrikade. Auf der Suche nach Waffen bedienen sie sich in der Requisitenkammer des Königstädter Theaters. Degen, Speere, kleine Gewehre, die Bühnenwaffen sind echt. Der junge Mann bekommt den alten Karabiner aus dem populären Stück »Sieben Mädchen in Uniform«. Ein hübsches kleines Gewehre mit Bajonett und Lederriemen, aber auch alt und etwas verrostet. Jetzt kann den jungen Apotheker nichts mehr abhalten. »Ich hatte momentan denn auch den Glauben, dass einer Heldenlaufbahn meinerseits nichts weiter im Wege stehe.« Ein ganz klein bisschen militärischen Schimmer hat er als ehemaliger Franzgrenadier. Die Truppe beschafft sich Pulver und Munition, Murmeln und Geldstücke, mehr ist nicht zu haben. Der junge Mann prescht zur Barrikade, ein Kunstwerk. Riesige Kulissen waren aus den Theaterbeständen herangeschleppt worden und zwei große Berg- und Waldlandschaften sind mehrfach durchlöchert worden. Schüsse fallen, jetzt wird es ernst. In fieberhafter Erregung lädt der junge Mann den Karabiner, klemmt ihn zwischen die Beine und schüttet sehr ausgiebig Pulver hinein, vielleicht von dem Satze geleitet, viel hilft viel. Das preußische Bataillon rückt weiter gegen ihre Barrikade vor, er ist schussbereit. Drüben die Stillstandsmänner und ihre Kanonen, hier der Fortschritt und seine Begeisterung. Er hat das Glück, zufällig neben einem kundigen Kämpfer zu stehen, der die vollgepulverte Waffe sieht und ein entsetztes »Na, hören Sie!« schreit. »Ob das Feuersteinschloss noch funktionierte?« zweifelt der Veteran, und wenn, so platzte vielleicht der Lauf. Was soll der junge Republikaner tun? Er ist völlig verzweifelt und beschämt. Unglücklich lässt er von der Waffe ab. An eine Ersatzwaffe ist nicht zu denken. Das zweite Scheitern, surreale Komik inmitten der Tragödie. Ohne Waffe ergibt die Barrikade keinen Sinn. So zieht er, inmitten all des Schießens und Lärmens unbewaffnet durch die Stadt, sieht er den Straßenkampf, das Gefecht an allen Stellen. Sieht die ungeheure Brutalität, die Asymmetrie, die vollen Salven, die die Truppen bei ihrem Vordringen unausgesetzt abgaben, dass alle Salven sehr einseitig abgegeben wurden, war mir nach dem, was ich bis dahin von der Verteidigung gesehen hatte, nur zu begreiflich. Auch Sinnbildliches bemerkt der literarische Apotheker. Eine Kanonenkugel des Militärs bleibt in einer Hauswand am Ende der Breitestraße stecken, und zwar gerade da, wo man, kurz zu Beginn des Kampfes, eine Proklamation Friedrich Wilhelms IV. Angeklebt hatte. Die vagen Konzessionen, man erinnert sich. Die Folge davon war, dass unmittelbar über der Kugel die Worte »An meine lieben Berliner« in Fettschrift zu lesen war. Der König schenkt seinem Volk eine Kanonenkugel, die Geschichte der gesamten Revolution in einem Bild. An all das erinnert sich Theodor Fontane, der Apotheker, zum 50. Jahrestag der Vorgänge in seinem literarisch-autobiografischen Buch »Der 18. März im Jahr 1898«, da hat er sich politisch längst einem kräftigen Konservatismus zugewandt. 1848-49 ist er aber, gerade nach dem 18. März, republikanisch-revolutionär aktiv, In der Zeitungshalle bringt er 4 explosive republikanische Texte unter. Darin heißt es unter anderem: Eine preußische Republik ist eine Unmöglichkeit. Preußen muss zerfallen. Er kämpft für die Auferstehung Deutschlands als freie Republik. Und das kann nur eines heißen. Jeder andere Staat kann und mag in Deutschland aufgehen. Preußen niemals. Nein, Preußen muss darin untergehen. Nur so kann es in der einigen freien demokratischen Republik aufgehen, Fontanes Pointe. Preußen? Eine Lüge. Das ist seine Antwort auf den politischen Plan von Gargans, Martis und ihrer konstitutionellen Freunde. Fontane wütet regelrecht gegen ihr doppeltes Gelüst, einen Kaiser und dann noch einen Hohenzollern. Die Ordnungspartei kommt nicht gut weg. Dies unerschütterliche Festhalten am Konstitutionalismus, dies Drohen und mit Kriege überziehen, wenn ein ganzes Volk, wie Tell, den Gruß vor diesem Hut verweigert, ist ein Fluch, aber kein Segen unseres Landes. Der Hauptfluch aber ist die Monarchie. Das Volk ist durstig, ihr aber reicht in den Essigschwamm. Es duldet keinen Hohn und wird sich erheben in gutem Recht und ganze Kraft. Es wird die Fahne der neuen Zeit ergreifen, der Republik, und über Leichen und Trümmer hinweg stürmt es unaufhaltsam zum Siege. Die Menschen, ist er sich sicher, würden mit fortgerissen von der Sache der Demokratie, wenn nicht wie immer durch preußische Regimenter der natürliche Gang der Dinge gehemmt wird. Die Hölle. Der König zeigt sich den Truppen, schreitet die Reihen ab, spornt sie an. Nun will er es konsequent durchziehen. Der Kanonendonner in der Stadt hört gar nicht mehr auf, davon unterschieden, doch ebenso ausdauernd das deutlich hellere Krachen des Gewehrfeuers, Trommelwirbel, Rufe, Schreie, es lärmt die ganze Nacht. Wobei auf Seiten der Volkskämpfer nur 2 Kanonen stehen, mit Murmeln geladen, 40 bis 50 davon in einen Strumpf gepackt und feuerfrei. Als Murmeltiere werden sie legendär, ebenso ihre Schützen, ein Drechsler und ein Schlossergeselle. Büchsen und Pistolen sind bei den Aufständlern Mangelware, in den wenigen Berliner Waffenläden leihen sich die Kämpfer welche zusammen, die sie, es ist verzeichnet, in den nächsten Tagen zurückbringen. Man greift auch zu Brettern, Knüppeln, Mistgabeln, Säbeln, Stöcken, Schirmen, Hämmern. Stolperdrähte werden gespannt, Pflastersteine von Dächern geworfen, gefolgt von siedend heißem Wasser. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich größtenteils zurückgezogen. Auf den Barrikaden stehen jetzt in der abendlichen und nächtlichen Dunkelheit fast nur Männer aus dem 4. Stand. Proletariermützen, weite Stoffhosen, leinene Blusen und Arbeitskittel prägen das Bild. Man liest es dann auch an den Totenlisten ab. Friedrich Gebhardt, Müllergeselle. Karl Bauscherding, Tischlergeselle. Friedrich Christian Hagenhausen, Maschinenbauer. Gottlieb Anders, Arbeitsmann. Christian Hoffmann, Weber. Karl Heinrich Graf, Seidenwirkergeselle. Die unteren Volksschichten machen rund 90% der, so nennt man sie sofort, Märzgefallenen aus. Jung sind sie fast alle und männlich, 7 Frauen sind darunter. Nicht ein einziger der Toten ist kriminalistisch auffällig gewesen, man hat es extra untersucht. Nur todesmutig sind sie. Die wahrscheinlichste Aussicht für einen Barrikadenkämpfer an diesem 18. März in Berlin ist, erschossen zu werden, jetzt von den Soldaten oder später durch Henkershand. Darum wählen einige den Freitod. Wenn eine Barrikade fällt, fliehen sie auf die Dächer benachbarter Häuser und springen. Das Militär setzt im Straßenkampf mehr und mehr auf Artillerie, auf Kanonen und Kartätschen. Die Kavallerie kommt in den aufgerissenen und belagerten Straßen schlecht voran. Die Soldaten schießen nicht nur auf die Barrikaden, sondern auch auf die Wohnhäuser. Brände brechen aus, der beißende Rauch vermischt sich in den Straßen und Gassen mit dem Geruch von Schwarzpulver. Auch Blut riecht, wenn es in Massen strömt. Haushohe Feuer erleuchten die Nacht, die Kämpfe dauern bis 5 Uhr morgens. In der breiten Straße sah ich selbst wenigstens 40 Verwundete und Tote, berichtet ein Augenzeuge. Die Toten liegen nicht nur hier, sondern überall. Einer hält die Nacht des in Strömen vergossenen Blutes in einem Buch fest, Berlins Barrikaden. August Brass, 29, studierter Philosoph, Historiker, Romancier, Journalist und Demokrat. Er ist selbst bis zum Ende der Kämpfe dabei. Die Berliner Nacht traumatisiert ihn, er wird die Erinnerungen sein Leben lang nicht mehr los. Ich höre das Donnern der Geschütze, das Krachen der Infanteriesalven, das Splittern der Bohlen, aus denen die Barrikade zusammengefügt ist. Flammen um ihn herum, Häuser brennen, die Barrikade am Alexanderplatz eingehüllt in heißen, ätzenden Pulverdampf. Er hört einen gellenden Schrei direkt neben sich, der noch für immer in seine Träume hineingellt und mich aus dem Schlaf aufschreckt. Es ist der Todesschrei dieses armen Knaben mit dem langen blonden Haare und dem kecken blauen Auge und dem frischen, kampfgeröteten Gesicht, der getroffen wird. Zwei Kameraden tragen ihn in die Tür des nächsten Hauses, Frauen versuchen vergeblich, die Blutung zu stillen. »Wasser! Wasser! Meine Mutter!« hört Brass noch. Es ist der Todesseufzer des Armen. Schreie, immer wieder Schreie der Agonie. In der Oberwallstraße verfolgen Soldaten einen Mann, der sich in das oberste Stockwerk des Hauses rettet. »Schlagt ihn tot! Schlagt ihn tot!« stürmen sie das Haus. Nicht zufrieden, dass sie den entsprungenen Arretierten im Hause sicher hatten, wurde noch auf ihn geschossen und gestochen. Zwei der Soldaten fassten den noch Atmenden an den Bein und schleuderten ihn die Treppe hinunter, sodass der Kopf von Stufe zu Stufe mit Stößen bedeckt wurde. Völlig tot langte der Misshandelte unten auf dem Flur an. Ähnlich in der Jerusalemer Straße 28. Auch hierhin haben sich zwei Berliner geflüchtet. Soldaten finden diese Unglücklichen waffenlos in einen Winkel gekauert. Sofort wird der eine erschossen, der zweite Flüchtige warf sich nun auf die Knie und bat um sein Leben, aber der andere Soldat schlug kaltblütig sein Gewehr auf ihn und schoss den Unglücklichen durch den Kopf. Brass bemerkt, wahrlich keine Tat, die den Ruhm des preußischen Soldaten erhöhen konnte. Die Kämpfer haben keine Chance, aber sie geben nicht auf. Verbissen halten sie den Großteil der Barrikaden in der Innenstadt bis in die frühen Morgenstunden. Die mit Blut geschriebene Botschaft an das Militär ist, bis zum bitteren Ende, bis zum letzten Mann. Gleichzeitig findet der alte Alexander von Humboldt in seiner Mietwohnung in der Oranienburger Straße keinen Schlaf. Der Lärm ist es nicht einmal, viel schlimmer dröhnt der Tabubruch in seinen Ohren. Die Armee tötet die eigenen Bürger. Hysteriker, Löwe, Fuchs. 4.30 Uhr morgens am 19. März. Der König wird nervös. Man sagt ihm, mehr als die Hälfte von Berlin könne im Falle weiterer Kämpfe in Flammen aufgehen. Seine geliebte Stadt, das Zentrum des Preußischen Reichs, würde als Ruine enden und die Zahl der Toten noch einmal explodieren. Der oberkommandierende Prittwitz ist sich selbst nicht sicher, ob die Zahl der vorhandenen Streitkräfte ausreicht für die schnelle, vollständige Eroberung der Stadt. Die Barrikadenkämpfer halten noch mehr als die Hälfte der Innenstadt. Irgendwann würde sie siegen, das steht außer Frage, doch es wäre ein hässlicher Sieg, der zu weiteren Aufständen führen könnte. Es schleichen sich bei dem Monarchen dunkle Gedanken ein. Am Ende könnte es auch ihm selbst an den Kragen gehen. Er hat den Krieg gegen die Berliner angefangen, wie kommt er da jetzt raus? Ein Militärdespot braucht in solchen Situationen ein stählernes Nervenkostüm. Unglücklicherweise hat ihm Gott zwar diese Aufgabe, aber nicht die nervliche Ausstattung gegeben. Der König, es ist vielfach bezeugt, zermartert sich das Hirn. Jetzt nicht weiterzumachen, wäre eine Niederlage, und diese könnte eine ganze Kaskade preußischen Machtverlusts auslösen. das Rheinland, Schlesien, Posen. Das Ende der Dynastie. Er hadert und hadert, dass ihm die Toten und Verletzten aufs Gemüt schlagen, davon gibt es kein Zeugnis. Am dunklen Morgen des 19. März läuft er im Schloss auf und ab, erst manisch, dann apathisch. Man will ihn sogar schluchzen gehört haben. Der König trippelt und wimmert durch seine Gemächer, dann fällt die Entscheidung, es heißt gegen 4.30 Uhr, Teilabzug der Truppen aus der Stadt. Bald darauf erklärt er intern, von einem Rückzug könne keine Rede sein, er wolle Zeit gewinnen. Er lässt, auch das ist bezeugt, Pläne für einen finalen Militärschlag ausarbeiten, final, aber ohne weitere Verheerung der schönen Gebäude. Doch er hadert weiter und lässt von dem Plan ab. Bis dato, ist er sich sicher, hatte das Volk, abgesehen von den paar Demagogen, ihn innig geliebt. Nur die Demagogen haben das Volk aufgestachelt, der Satan, den er schon kennt, Liberale, Demokraten, Sozialisten, Anarchisten, Pöbel, Polen, Konspirationen. Ratten von Bösewichten, meist aus Fremden bestehend, so seine Worte. Nur sie. War dann nicht eigentlich bloß alles ein Missverständnis, ein Unglück? So ungefähr einigt er sich mit sich selbst. Dann ist auch klar, was für dahin zu tun ist. Man muss die Berliner spalten und der Handvoll Radikalen, die die Revolution gewollt haben, die Schuld für die blutige Nacht in die Schuhe schieben. Was hat noch gleich Machiavelli vom Fürsten verlangt? Er solle Fuchs und Löwe zugleich sein. Mal erbarmungslos hart, mal teuflisch klug. Die Stimmungslage des Volkes erfühlend, sich jeweils perfekt verstellend im Interesse der eigenen Macht. Zwingherr der Disziplin, kriegerisch, martialisch gar, dann wieder gutmütig, vermittelnd, versöhnend, protegierend, der liebende Landesvater. Nun, ist er das nicht gewesen in dieser Berliner Nacht? Erst Löwe, nun Fuchs. In Wahrheit war er auch das Kaninchen vor der Schlange und ein umherflatterndes Huhn. Der Hof verbreitet düstere Gerüchte von allerlei Konspirationen, unter anderem die Mär, dass es durch radikale Rädelsführer im Vorfeld systematisch zur Volksbewaffnung gekommen sei. Das Ganze sei ein von langer Hand vorbereiteter Staatsstreich, ein einheitlicher Plan, angezettelt von Kommunisten zum Beispiel. Natürlich haben auch die Franzosen die Finger im Spiel, die Polen. Am Ende muss es ein internationales Komplott gewesen sein. Die besagten Rotten von Bösewichten, meist aus Fremden bestehend. Wobei sich in der Schlossplatzmenge, auch das wurde genau untersucht, wohl exakt zwei Franzosen befunden haben, ein Friseurgehilfe und ein Kaufmann aus Mühlhausen, zudem, wie man gleich sehen wird, noch ein prominenter preußischer Junker als Franzose getarnt. Doch damals weiß das niemand, und das Militär sagt, es hätte ganz viele gezählt. Was feststeht, es ist das Gemetzel geworden, das Van Hagen befürchtet hatte. Bis zu 300 Zivilisten sind getötet worden, ungefähr 1000 verletzt und 1000 gefangen. Wie viele Soldaten ihr Leben gelassen, wie viele verwundet worden sind, ist bis heute ungewiss. Militärgeheimnis, man schätzt 200 Tote, 250 Verwundete. General Prittwitz hingegen behauptet damals, es seien nicht mehr als 24 seiner Männer gefallen. In Angst, die Brüder Grimm, 18. März. Ich habe noch nie einen Tag in solcher Angst und Bewegung verlebt wie den 18. Die Ohren halb taub vom Krachen der Kanonen, vom knatternden Pelotonfeuer. Und wenn das Geschütz einige Augenblicke schwieg, hörte man die schauerlichen Sturmglocken. So erlebt es Wilhelm Grimm. Auch die Brüder Grimm befinden sich am Tag der Schlacht im brennenden Berlin, erleben alles hautnah, wenn auch ohne Waffen, nicht mal mit einer verrosteten Theaterrequisite. Auch sie sind jedoch schon lange oppositionell, vor allem Jakob, den sein mutiger Widerstand gegen Fürstenwillkür seine Göttinger Professur gekostet hat. Am frühen Nachmittag jubeln die beiden euphorisch ob der ersten Konzessionen des Königs. Im nächsten Moment folgt jäh der Schock. 14 volle Stunden haben 20 bis 25.000 Mann mit dem Volk in den Straßen aufs Heftigste gekämpft, berichtet Wilhelm. Jakob ist 63, Wilhelm 62. Zusammen haben die beiden vor über 30 Jahren die »Deutschen Hausmärchen« in zwei Bänden herausgebracht, die populärste Märchensammlung der Welt. 1848, im Revolutionsjahr, erscheint eine zweibändige Geschichte der deutschen Sprache in Leipzig. Ihr Jahrhundertwerk aber ist ein anderes. Seit 10 Jahren sind sie mit dem, bis heute einzigartigen, deutschen Wörterbuch befasst. Jakob Grimm bearbeitet die Buchstaben A, B, C und F bis Frucht. Sie verstehen die Arbeit an der deutschen Sprache als Arbeit an der Kultur, als Entdeckung des Deutschen. Intensiv studieren sie ebenso die romanischen, slawischen, skandinavischen, keltischen, baltischen oder indischen Sprachen, Latein und Altgriechisch sowieso. Nationalität ist den beiden Hanauern im liberalen Sinne des Vormärz eine emanzipatorische, progressive Kategorie, keine der Überlegenheit einer Nation bzw. eines kulturellen Fundus über die anderen. Sie sind, wie Humboldt, zugleich bekennende nationale und internationale Kosmopoliten. Anders als Humboldt allerdings, nicht frei von heftigen antijüdischen Affekten. So jubelt Jakob Grimm dem krude antijüdisch agitierenden Jurist Friedrich Karl von Savini zu, ein ehemaliger Lehrer der Brüder, der an einer Kampagne beteiligt ist, um der jüdischen Gemeinde zu Frankfurt die während der französischen Besatzung gewährten Bürgerrechte wieder abzuerkennen. Doch hat mir ihr Gutachten gegen die Frankfurter Juden große Freude gemacht, der Ausführung wegen und des wichtigen Erfolgs. Eine Woche nach dem 18. März 1848 sitzen die beiden Grimms mit Heinrich von Gagern zum Abendessen. Zu gerne wüsste man etwas von dieser Konversation. Sicher sind die Hanauer Brüder keine Demokraten, aber auch keine klassischen Liberalen. Politische Humanisten ist vielleicht die beste Bezeichnung. Im Prinzip befürworten sie den Plan eines Deutschlands unter Preußens Führung. Umso wütender sind sie auf das aktuelle Preußen, den aktuellen König, der genau das blockiert. Insbesondere durch seine Weigerung einer liberalen Verfassung, so liberal, dass ihr die Herzen in ganz Deutschland zufliegen, fordert Jakob, und einer Volksvertretung zuzustimmen. Am 29. März jedenfalls reist Jakob mit seinem Neffen nach Frankfurt als Deputierter des Vorparlaments. Und auch in der konstituierenden Nationalversammlung wird der engagierte Germanist dann ab Mai für Berlin als Abgeordneter sitzen. Sieg als Schock. 19. März. Weil sie nicht verloren haben, haben sie gesiegt. Weil sie noch leben, sind sie Helden. So sehen es die Barrikadenkämpfer. Sie haben ein Wunder vollbracht. Preußen, die preußische Monarchie, gibt nach, zum ersten Mal, und das Volk hat sie dazu gebracht. Dennoch ist der Morgen danach auch für die erschöpften Gewinner schwierig. Zu viele Tote für ein Volksfest, niemand ist in der Stimmung zum Singen und Fahnenschwingen. Dem König passt das gut. Er, der Verantwortliche für das Massaker, mutiert zum friedlichen Mediator, forciert die Aussöhnung mit dem gemäßigten Teil der Bürgerschaft, ebenso mit der konservativen Opposition. Ermöglicht wird das, genau wie in Wien, durch die Aufspaltung des Hofes in den Bösen, den Kronprinz und den eigentlich doch guten König. Schon zuvor haben die Berliner den Prinzen gehasst, wie der Prinz das Volk, davon profitiert der König nun. Als Hauptträger dieser volksverachtenden und volksfeindlichen Gesinnung, die den Staat nur als Militärgewalt begriff, galt der Prinz, weiß Van Hagen. Gerade 2 Tage vor der Katastrophennacht war das noch einmal deutlich geworden, als der Prinz ruhestiftend in die Rheinprovinz geschickt werden sollte. Doch wird der Plan im allerletzten Augenblick verworfen, denn die Rheinbehörden warnen vor ausartenden Unruhen, falls der ungeliebte Prinz in Köln erscheinen sollte. Der König reibt ihm das schadenfroh unter die Nase, lässt das Ganze sogar durchsickern. was den Hass des Prinzen auf das ohnehin verachtete Volk noch einmal anfeuert. Vor Wut habe er Zuckungen im Gesicht gehabt, berichtet Van Hagen. Der König richtet sich mit Worten an das Volk, die so weltfremd und infam sind, dass Revolutionäre und Soldaten wohl gleichermaßen bitter gelacht haben. Vergessen, vergeben, Gottes Segen für Deutschland und Preußen, tränenreiche Bitten der Königin, vereint mit denen des Königs. So äfft der Historiker Valentin die Rede nach. So gegen 7:30 beginnen im Schloss Verhandlungen. Bürger aller Stände erscheinen. Sie verlangen vollständigen und endgültigen Rückzug der Truppen sowie unverzügliche Bürgerbewaffnung. Die Bedingung dafür sei die Einebnung der Barrikaden, fordert der König. Einem Oppositionsführer gelingt die Vermittlung. Der König verkündet dem Minister seinen Deal. Barrikaden weg, Militär auch. Der Minister muss General Prittwitz die saure Nachricht überbringen. Der Hardliner reagiert wie erwartet. Er stößt den Degen mit krachendem Lärm in die Scheide, wendet sich bebend vor Zorn ab und lässt den Regierungschef wissen, er kann mich im Arsche lecken. Der General flucht stellvertretend für den allergrößten Teil des Militärs. Hier und dort sprießen Putschfantasien. Die Truppen ziehen also ab. Aber wie? Das Militär inszeniert den Rückzug als Parade, eine Siegergeste, marschiert mit klingendem Spiel auch über den Boulevard unter den Linden. Hunderte Bürger sind gestorben und die Armee macht Musik, fast flammen erneut Tumulte auf. Der Schriftsteller Emil Brachvogel hält den Moment als Morgenrot in den Märztagen fest. Dem Himmel sei Dank, der Aufruhr schweigt. Den Kampfplatz verlassen die Würger. Frisch auf, Kameraden, die Hände gereicht, das Schloss besetzen die Bürger. Die Besetzung des Schlosses bleibt allerdings nur Gedicht. In echt wird bloß die Schlosswache besetzt. Der Kronprinz. Das dunkle Haupt der Reaktion. Schon wieder flieht ein Verkleideter. Man kennt es aus Paris und Wien. Diesmal ist es Wilhelm, der preußische Kronprinz. Als Lakai getarnt, weicht er der Berliner Wut. Auch er geht nach England, genau wie Metternich vor ein paar Tagen und Louis-Philippe vor knapp 4 Wochen. Da sitzen die drei nun auf der Insel. Für den König hingegen läuft es besser, als er sich hätte erträumen können. Zeigt des Prinzen Flucht doch deutlich, wer der Böse ist. Alle deuten das Fortlaufen als Schuldeingeständnis. Die perfekte royale Entlastung. Die zornigen Berliner erwogen, das prinzliche Palais unter den Linden abzureißen, die Einrichtung zu verkaufen und den Erlös den Opferfamilien zukommen zu lassen. Ein Handwerker schafft kurzerhand das erste deutsche Graffiti, schreibt unter tosendem Beifall mit Kreide in riesigen Lettern »Eigentum der ganzen Nation« auf die Vorderseite des Palais. Aus der Rheinprovinz legt man nach, will den Namen des Prinzen aus der preußischen Geschichte löschen, als Sühneopfer für die Gefallenen wird verlangt, dass er preußischen Boden nie wieder betreten darf. Der Prinz fühlt sich zutiefst erniedrigt, gedemütigt, verhöhnt und schwört Rache, vor allem am aufsässigen Volk und an den Demokraten, an denen, die ihm das nach seiner Überzeugung angetan haben. Der bayerische Gesandte formuliert, ganz ohne es ahnen zu können, einen Satz, der abgründiger nicht sein könnte. Nur als Haupt der Reaktion könne der Prinz zurückkehren, so vollständig sei er in der öffentlichen Meinung zerstört. Der Prinz wird zurückkommen, er wird seine Rache bekommen. Zwar hat der König, selbst ins ruhigere Potsdam gefahren, seinen wilden Hund jetzt verbannt, doch schon bald wird er ihn wieder von der Leine lassen. Und die Mehrheit der Berliner Bürger stört das auch gar nicht, nur ein paar Unterschichtenradikale und die Demokraten fordern sein Ende, Verfassung und Republik. Gleichzeitig formiert sich eine Kamarilla, zu der Militärs, Politiker und Intellektuelle gehören und arbeitet als eine Art Nebenkabinett an einer konsequenten Reaktion. Konsequenter als die des Königs, dem das Nervenkostüm fehlt. Wenige Tage nach dem 18. März schon wird ein Antreiber und Ideengeber dieses Zirkels, Ernst Ludwig von Gerlach, einen resoluten Aufruf starten, gerichtet an Hochkonservative wie beispielsweise Otto von Bismarck. die Revolution bedrohe nicht nur unseren Wohlstand, unseren Besitz, sondern alle Grundlagen deutschen Rechts, deutscher Verfassung, deutscher Freiheit, alles, was uns auf Erden teuer und heilig ist. Gerlach und seine Mitkämpfer halten den König für sträflich konziliant. Noch immer fehlt jedes Wort ernsten Unwillens von Seiten des Königs. Schon bald wird Gerlach die Neue Preußische Zeitung gründen, Kreuzzeitung genannt, das ideologische Bollwerk der Ultrakonservativen. Offene Wunden. Am Mittag des 19. März bewegt sich, vom Boulevard unter den Linden kommend, ein gespenstischer Zug auf das Schloss zu, ein Leichenzug. Die Kämpfer der Nacht, noch bewaffnet, ehren ihre ermordeten Kameraden, geschmückt mit erstem Frühlingsgrün, Blumen und Lorbeerkränzen sind sie aufgebahrt. Ihre Wunden hat man nicht bedeckt, jeder soll sehen, was ihnen angetan worden ist. Den Särgen voraus gehen Jungfrauen mit schwarzen Kleidern. Auf Atlaskissen tragen sie Lorbeerkränze. Kein Auge blieb ohne Träne, berichtet ein Augenzeuge. Es formiert sich eine Parade der Andacht, der Trauer, des Schmerzes, aber auch der Anklage und Wut. Passanten ziehen die Hüte. Als der Zug am Schlosshof ankommt, lässt der wachhabende Offizier sie durch. Er kann nicht anders. Nun wird in einer stummen Zeremonie eine Bahre nach der anderen in den Hof gestellt. Die Kämpfer deklamieren die Namen der Toten, zuweilen mit Zusatz. 15 Jahre alt, mein einziger Sohn. Ohne Pardon niedergetreten, nachdem er sich ergeben hatte. Sogar Militärs nehmen die Helme ab. Plötzlich ruft einer, »Der König soll kommen!« Soll mit eigenen Augen sehen, was er zu verantworten hat. Die Menge stimmt in den Ruf ein. Die Stimmung kippt, erneut wird es brenzlig. Friedrich Wilhelm, eigentlich will er ins sichere Potsdam fahren, erscheint, am Arm die Bleiche der ohnmachtnahe Königin. Man bringt einige der Leichen, hält sie ihnen entgegen, auch die eines jungen Mannes, der noch in der Totenstarre die geballte Faust ausstreckt. Harsch ertönt die Aufforderung eines Kämpfers, »Hut ab!« Ein Moment zögert der König, dann zieht er tatsächlich den Hut. Der König gehorcht dem Befehl eines Aufständischen, er weiß den Terroristen, der Kanaille, wie er sie nennt, die Ehre. Das jetzt, das ist der eigentliche Sieg des Volkes. Die Demütigung ist hart. Der König wird es nie vergessen, sein ganzes Leben nicht. Eine Demütigung stählt. Er wird es ihnen heimzahlen, schwört er sich. Im Moment aber kann er nichts tun. Jetzt muss er Fuchs sein, nicht Löwe. Also beginnt er zu sprechen. Er habe das alles nicht gewollt. Es sei eine Tragödie. Seine Worte gehen im Gebrüll des Verdrusses und der Wut unter. Karl Gutzko, Herwegs Freund, Büchners Entdecker und Förderer, Verfasser des in Preußen verbotenen Skandalromans »Walli, die Zweiflerin«, stellt sich dem König entgegen. So soll der Herrscher nicht davonkommen. Der engagierte Demokrat fordert die Einlösung der frühmorgendlichen Übereinkunft, Truppenabzug und Volksbewaffnung. Das Volk soll sich nie wieder wehrlos niedermetzeln lassen müssen. Gutzko ist gerade erst aus Dresden nach Berlin gekommen. Noch am selben Tag macht er sich an die Abfassung einer wirkmächtigen Flugschrift, Ansprache an das Volk. Ihr alle habt gekämpft. Der eine mit Waffe, der andere mit dem Wort, alle mit der Gesinnung. Der Sieg war euer. Ihr siegtet durch euer Eigenblut. Ihr triumphieret mit euren eigenen Toten. Das sind sie, die Märtyrer der neuen Freiheit. Das Wichtigste sei jetzt, das Momentum konsequent zu nutzen. Duldet nicht, dass man zu früh euch Zweige des Friedens anbietet, warnt er. Man müsse sich umgehend an die neue Organisation des Staates machen. Als Gutzko seine Forderungen auf dem Schlossplatz vor dem König zu Ende proklamiert, stimmt die Menge einen Choral an. Jesus, meine Zuversicht! König und Königin hören bis zum Ende zu. Der Königin entfährt am Schluss vernehmlich ein Schluchzen. Nun fehlt bloß noch die Guillotine. Nach der Erniedrigung des Prinzen nun die Erniedrigung des Königs. Der bayerische Gesandte urteilt gnadenlos. Alles ist in Frage gestellt, selbst die Krone und das Leben des Königs. fast genauso hart der württembergische. Der König, der gestern noch ehrgeizige Pläne hegte als Führer Deutschlands, ist jetzt erniedrigt und gedemütigt wie kein deutscher Fürst. Sicherheitshalber fügt er hinzu, aber Preußen existiert noch in seiner ganzen Kraft. Im Augenblick mag das absurd klingen, doch es stimmt. Der König selbst macht einfach weiter, als Fuchs. Nach der Szene im Schlosshof bewilligt er die Volksbewaffnung und zeigt sich, gemeinsam mit Deputierten der Bürgerschaft, auf der Schlossterrasse. Er hält eine kleine Rede. Rosig die Zukunft, wenn das königlich geliebte Volk und der Monarch nur zusammenhalten. Die Forderungen, Hand aufs Herz, werde er alle akzeptieren. Er spricht sehr empathisch und sein Plan geht auf. Am Ende jubelt das Volk wieder, wie gestern, vor dem Gemetzel. Die Forderungen sind alle bewilligt, beschwichtigt der junge, aufrecht konservative Fürst Lichnowsky die Berliner, die lieber nochmal nachfragen. Auch das Rauchen? Ja, auch das Rauchen. Auch im Tiergarten? Ja, auch im Tiergarten darf geraucht werden, meine Herren. Lichnowsky wird dann für Preußen in der Paulskirche sitzen und eine tragische Figur werden. Die in der Stadt verbliebenen Militärs ziehen ab. Und dann gibt es am Abend des 19. März doch noch ein richtiges Fest. Feierliche Illuminationen und Freudensalven die ganze Nacht hindurch, denn man hat jetzt die ersten Waffen an die Bevölkerung ausgegeben und die müssen eingeweiht werden. Auch der Folgetag zeigt einen guten Weg auf. Allgemeine politische Amnestie, die Gefangenen des 18. März sind frei. Die Berliner glauben fest an ihren Sieg, zumal man dem geschwächten König am 20. März bei einer weiteren Demonstration vor dem Schloss die Freilassung der polnischen Politgefangenen abtrotzt. In einem Triumphzug werden sie von den Demonstranten durch die Straßen geführt, der berühmte Mirosławski hält eine heftig bejubelte Rede. In der Provinz Posen kommt es zu begeisterten Kundgebungen, auch die Polenfreunde Georg und Emma Herweg in Paris freuen sich. Mit rührender Gutgläubigkeit, notiert Valentin zu all dem lapidar, feierten die Berliner ihren Sieg. Die Zügel fest in der Hand. Der schwarz-rot-goldene Ritt. 21. März. Am Morgen des 21. März ist auf einem über Nacht angebrachten Plakat zu lesen: Preußens Friedrich Wilhelm IV. Hat sich im Vertrauen auf euren heldenmütigen Beistand und eure geistige Wiedergeburt zur Rettung Deutschlands an die Spitze des Gesamtvaterlandes gestellt. Heil und Segen dem neuen Könige der freien, wiedergeborenen deutschen Nation. Man werde den König mit den alten, ehrwürdigen Farben deutscher Nation noch heute zu Pferde in eurer Mitte erblicken, verkündet der Anschlag außerdem, der nun an fast jeder Ecke der Hauptstadt hängt. Es geht um starke Emotionen. Ihr seid fortan wieder eine einige große Nation. Stark, frei und mächtig im Herzen von Europa. Überschrieben ist die Erklärung an die deutsche Nation. Eine Unterschrift trägt sie nicht. Hergestellt wurde das Plakat in der Deckerschen geheimen Oberhof-Buchdruckerei. Gegen Mittag erscheint er. Der wiedergeborene Friedrich Wilhelm. Ein guter Reiter ist er nicht. Man hat ihm eine besonders brave Stute ausgesucht, doch das weiß niemand. Wie versprochen trägt er die schwarz-rot-goldene Binde am Arm. Auch die ihn begleitenden Minister sind so dekoriert. Der König will Sympathien, taktische Allianzen. Nichts eignet sich dafür so gut wie die, schon auf dem Plakat begonnene, nationale Offensive. Die Nation, sie ist das affektive Hauptthema, das mächtige Deutschland, frei im Sinne von Gängelungen durch andere. Jetzt zieht der König alle nationalen Register. Der Fuchs. Auf dem Schlossplatz erzählt der König, er wolle nur das Beste, strebe keine Usurpation Deutschlands an, nur würdige Einheit, selbstredend auf Grundlage einer Verfassung. Die königliche Parade, in die man diversitätsschlau auch drei Studenten aufgenommen hat, zieht weiter zur Universität, wo die eben noch aufständischen Studenten in Reih und Glied warten. Ich habe nur getan, was in der deutschen Geschichte schon oft geschehen ist, dass mächtige Fürsten und Herzöge wenn die Ordnung niedergetreten war, das Banner ergriffen und sich an die Spitze des ganzen Volkes gestellt haben. Eine Läuterung. Der König trägt dick auf, aber die Mehrheit des Publikums nimmt es ihm ab, lässt ihn hochleben, die rührende Gutgläubigkeit. Das möchte man in diesen Tagen ständig sagen. Ein einziger Vorfall wird berichtet. Einmal stellt sich dem König bei seinem Ritt ein Mann in den Weg. Glaubt ihm nicht, er lügt. Er hat immer gelogen und lügt auch jetzt wieder. Eilfertig wird er festgenommen. Der König spürt, er liegt schwarz-rot goldrichtig. Das ist sein Comeback. Am Abend folgt schon die nächste Proklamation. An mein Volk und an die deutsche Nation. Er, der König, sei die einzige Rettung aus einer doppelten, dringenden Gefahr. Doppelt die innere Gärung, die inneren Feinde und die außenpolitische, die erfundene Bedrohung durch die Franzosen, Polen, Schweizer. Nur die innigste Vereinigung der deutschen Fürsten und ihrer Völker unter einer Leitung könne die Katastrophe abwenden. Drastisch malt er die Teufel an die Wand. Der Höhepunkt der Proklamation? Ich habe heute die alten deutschen Farben angenommen und mich und mein Volk unter das ehrwürdige Banner des Deutschen Reiches gestellt. Preußen geht fortan in Deutschland auf. Am nächsten Tag erklärt der König seinem Bruder, die Reichsfarben musste ich gestern freiwillig aufstecken, um alles zu retten. Ist der Wurf gelungen, so lege ich sie wieder ab. Der Fuchs weiß genau, was er will und tut. PR-Probleme, der Preußenplan und das Gemetzel. Es passt gut. Die Verschmelzung Deutschlands und Preußens unter der erbkaiserlichen Ägide seiner selbst, eine gesamtdeutsche liberale Verfassung, die schon verkündeten politischen Freiheiten. Fast alles, was der Preußenkönig in diesen Tagen formuliert, um wieder ins Spiel zu kommen, entspricht bis in den Wortlaut dem Masterplan der Konstitutionellen. Einschließlich des dramatischen Hinweises auf die Feinde innen und außen. Dagan selbst hatte den Plan ja noch einmal umfassend dem sympathisierenden preußischen Gesandten erörtert. Die Postamtszeitung aus Frankfurt malt das entsprechende Stimmungsbild in den Farben der Erleichterung. Der König geht, wie man versichert, sehr festen Schrittes vorwärts. Dass er den Landtag hören und entscheiden lassen will, erfüllt den ruhigen Bürger mit fester Zuversicht auf die Erhaltung der Sicherheit. Das Wichtigste, so wirke man gegen die anarchistischen Auswüchse. Und? Gott gebe nur, dass der sehr angegriffene Monarch dem Sturm der Anstrengungen nicht erliegt. Die Demokraten in Berlin und anderswo glauben dem König kein Wort, halten damit auch nicht hinterm Berg. Die preußischen Rheinprovinzdemokraten schicken Friedrich Wilhelm extra eine ausführliche Antwort aus dem Rheinlande auf das Manifest des Königs von Preußen am 21. März 1848, gedruckt auch in mehreren Zeitungen. Wir protestieren feierlich gegen die Absicht des Königs, sich an die Spitze der Bewegung stellen zu wollen. Die Bewegung muss von Männern des Fortschritts, nicht des Rückschritts geleitet werden. Preußen wird die Spitze der Bewegung nie erreichen, denn die 600 gefallenen Bürger zeugen, dass das Haus Hohenzoller nur seinen Interessen und der Reaktion dient. Die Hoffnung der preußischen Demokraten ist nicht Berlin, sondern Frankfurt. Das deutsche Volk hat diese Nationalversammlung auf den 31. März in Frankfurt bereits gerufen. Das Vorparlament. Überall hoffen die Demokraten auf diese Versammlung, auch Struve und Hecker in Baden. Und Gagan, Marti und ihre Freunde? Was glauben sie? Nehmen sie dem König seine Läuterung ab? Mitnichten. Rührende Gutgläubigkeit ist nicht ihre Art. Politisches Kalkül, Machtkalkül dagegen sehr. Einen kurzen Moment haben sie Angst, das Gemetzel könnte ihren Preußenplan zu Fall bringen. Wer will schon in einem solchen Preußen aufgehen? Natürlich ist das Geschehen in Berlin ein PR-Desaster. Schlechte Presse. Das Massaker an der eigenen Bevölkerung macht Preußen für die südwestdeutschen Länder noch unattraktiver. Bayern meldet sich prompt zu Wort. Der Ausschluss Österreichs, Die Unterdrückung Bayerns und der keck ausschließende Vortritt Preußens ist gleich unmöglich. Jetzt geht man in die nationale Offensive. München sieht die Zukunft Deutschlands als Bundesstaat mit Nationalparlament unter rotierender Führung. Bayern, Österreich und Preußen sollen sich abwechseln. Über Wochen haben Gagern, sein Bruder Max und alle konstitutionellen Mitstreiter ihre Energie investiert, um den preußischen Kaiserplan attraktiv und populär zu machen. Soll er nun mit den hunderten gemordeten Berlinern sterben? Nein, Gagern kann es nicht laut sagen, aber womöglich ist das Geschehen ja sogar ein Glücksfall für den Plan. Nach ein paar trüben Momenten erkennt die Ordnungspartei den Vorteil an der neuen Situation. Der König ist massiv geschwächt. Er steht mit dem Rücken zur Wand. Nun wird er endlich gefügig sein. Ist nicht jedes Wort, das er in diesen Tagen proklamiert, ein Beweis? Der König habe gar keine andere Wahl, meinen sie. Und sie wiederum seien mächtig genug, ihn zu lenken. Sie haben die Sache in der Hand, denken sie. Eine Megalomanie, welche noch die der Fürsten übertrifft, schimpfen die Demokraten. Die Konstitutionellen glauben so stark an ihre Strategie, dass sie nicht einmal einen Plan B haben. Der König werde erkennen, wie viele gemeinsamen Interessen und Ziele sie doch hätten, die Erhaltung des monarchischen Prinzips und der Grundordnung, und er werde dafür nun endlich die Kröten einer Verfassung und eines Parlamentes aller zweite Kammer schlucken müssen. Sie argumentieren zudem mit der von innen drohenden Gefahr, den Demokraten, deren Bekämpfung sei ja genauso das existenzielle Anliegen des Königs. Schon am 24. März, die genauen Nachrichten aus Berlin sind eben erst eingetroffen, erläutert Gagern im Hessischen Landtag, dass es doch bitte sehr nicht um Sympathien für Einzelpersonen, sondern um die Forderung einer gesunden Politik gehe. Könne man Preußen die Führungsrolle denn jetzt nicht mehr zugestehen, die eine gesunde Politik ohne persönliche Sympathie bisher ihr zugestanden hat? Das wäre völlig irrational. Und Politik müsse rational sein, vor allem da Preußen die Hände zum Frieden und zur Versöhnung denen reicht, mit denen man eben in heißer Schlacht gekämpft hat. Der hessische Demokrat Zitz, Gagerns Gegenspieler, fällt in der Kammer fast vom Stuhl bei dieser Argumentation. Deutschlandweit sind die Demokraten außer sich. Gagern nutzt die Tage bis zum Vorparlament zum weiteren Engagement für den großen Plan. Unter anderem gibt es ein größeres Treffen in Frankfurt, von dem der Berliner Korrespondent der Frankfurter Post-Amtszeitung dies zu berichten weiß. Die Harmonie zwischen den Deputierten aus Karlsruhe, München und Stuttgart, welche mit Gagern eingetroffen sind, und dem Könige und unseren Ministern gibt sich in allen Verhandlungen über die Staatsorganisierung Deutschland von Tag zu Tag immer mehr kund. Von Disharmonien hört man kein Wort. Zufrieden spricht der Journalist vom gehörigen Einfluss des Herrn von Gagern auf den König. Die Märzgefallenen. Um die Beisetzung der Barrikadenkämpfer und der Soldaten gibt es Streit. Soll man sie als Preußen gemeinsam bestatten? Auf Antrag des eingerichteten Bestattungskomitees beschließt die Stadtverordnetenversammlung am 21. März die gemeinsame Ehrung, zu der es allerdings nicht kommen wird. Die Armeeführung ist dagegen. Warum ehrenvolle Soldaten zusammen mit der anarchistischen Kanaille bestatten, die zu massakrieren ihre Pflicht war? Und die Milieus der toten Revolutionäre, meist Unterschicht, spüren sowieso, dass man sie allem unterordnet und sind auch dagegen. In einem großen Leitartikel der Zeitungshalle begrüßt Gustav Julius die Versöhnung mit dem einzelnen Soldaten, die Versöhnung mit dem preußischen Soldatentum aber lehnt er kategorisch ab. Das ist die demokratische Position. Das preußische Militär, legt er am nächsten Tag nach, gehöre ausgerottet, ganz vertilgt. Denn werden die Generäle, die Obersten für die Morde an der Bevölkerung zur Rechenschaft gezogen? Natürlich nicht. Überhaupt zolle man den unteren Klassen zu wenig Respekt. Sie hätten schließlich den Sieg auf den Barrikaden errungen, der weit über Berlin hinaus von Bedeutung sei, profitieren aber von den neuen Freiheiten kaum. Und tatsächlich, hätte die Militärmonarchie in Berlin in dieser Nacht den Sieg errungen, wäre es wahrscheinlich überall ganz vorbei gewesen mit aller deutschen revolutionären Bewegung. Jetzt sei es an der Zeit, fordert Julius, konkrete Maßnahmen für die unteren Schichten zu ergreifen. Jeder volljährige Mann muss Wähler und wählbar sein. Zudem müsse man rasch ein Ministerium für die Untersuchung und Regelung der Arbeitsverhältnisse gründen, also eine Institution für Arbeiterschutz. Jetzt fegt ein Entrüstungssturm der bürgerlichen Meinungsmacher über Julius hinweg. Er wird als Kommunist verleumdet, seine Zeitung boykottiert. Alexander von Humboldt findet eine eigene Lösung für das Bestattungsdilemma. Am 22. März reiht er sich in den Zug ein, der die getöteten Zivilisten vom Gendarmenmarkt am Schloss vorbei zum eigens gegründeten Friedhof der Märzgefallenen geleitet. Und er wartet ebenso den Soldaten auf, die am Kriegerdenkmal im Invalidenpark bestattet werden. Noch einmal ganz anders macht es der Berliner Maler Adolf Menzel, der die Schlacht nicht erlebt hat, wohl aber die Aufbahrung auf dem Gendarmenmarkt bezeugt. Menzel malt sein Bild von dieser Szene nie fertig, obwohl er noch mehr als ein halbes Jahrhundert weiterlebt, erst 1905 stirbt. Sein Gemälde bleibt Fragment, weil das Ereignis unabgeschlossen bleibt. Keine Sühne, keine Erlösung, noch nicht einmal Vermittlung. Die Menschen auf dem Bild, die Berliner Bürger, haben keinen Boden unter den Füßen. Sie stehen im Nichts. Neues Leben, neue Regierung. Sind die königlich-preußischen Konzessionen auch taktischer Natur, werden sie dennoch weidlich genutzt. Ein neues Leben beginnt für die Berliner noch lebendiger und noch öffentlicher als Anfang März. Im Tiergarten wird jetzt völlig legal geraucht. Es heißt, über Tage sei er in einen weißlichen Nebel gehüllt gewesen. Dutzende Vereine sprießen aus dem Boden. Unsere Hauptstadt wird bald so viele Clubs und Vereine bilden wie Tage im Jahr. An jedem Morgen tauchen neue auf, denn jeder, der eine Meinung oder nur eine Meinungsschattierung vertritt, möchte wie möglich einen Verein stiften, heißt es in der Zeitung. Auch so beginnt Demokratie. Am 23. März 1848 gründen republikanisch Gesinnte um den Verleger Julius den Politischen Club, später Demokratischer Club genannt, der bedeutendste demokratische Verein in der Hauptstadt, sogar mit eigenem Haus in der Leipziger Straße ausgestattet. Man probt, man trainiert die neue Freiheit politischer Diskussion. Rund 4000 Clubs werden es in Berlin bald sein. Im Kern ist diese Bewegung trotz aller Unterschiede eine der kleinbürgerlichen Intelligenz. Schriftsteller, Journalisten, Studenten, Professoren, Anwälte, Ärzte. Durchschnittsalter der Teilnehmer unter 30, viele Frauen darunter. Das Gros der Arbeiter und Handwerker organisiert sich ganz anders. Und die liberalen Bürger und Großbürger, Beamte, höhere Akademiker, Kaufleute, Industrielle, die Reformen, aber auf keinen Fall den Bruch mit der Monarchie wollen, assoziieren sich zum einflussreichen konstitutionellen Club, überwiegend auf Gagans Linie. Die besitzende Klasse fürchtet sich überall in Deutschland vor der demokratischen Revolution, mindestens so sehr wie vor der fürstlichen Reaktion. Max Schasler, ein 28-jähriger Berliner Demokrat, linkshegelianischer Philosoph, über Humboldt habilitiert und bald Kunstkritiker des Satireblattes Kladderadatsch, liefert eine Tiefenanalyse, die sich liest wie die Geschichte dieser deutschen Revolution in einem Satz. Die Angst um das Privateigentum erzeugt einen Fanatismus des Beruhigens und Besänftigens, welcher ganz wieder in das eben gestürzte System zurücklenkt. Verheiratet ist der kühne Demokrat, noch ein vergessenes, freisinniges 48er-Paar, mit der 25-jährigen republikanischen Nahida Sturmhöfel, die in Dresden eine eigene Frauenzeitschrift gründet, auch sie eine Vorkämpferin der Frauenfrage. Wichtig noch? Verbrechen gegen das Eigentum sind in der Revolutionsnacht überhaupt nicht vorgekommen, notiert der große Revolutionshistoriker Valentin. Er weiß, warum er extra darauf hinweist. Am 29. März verkündet der König, die Regierung wird umgebildet, wie vom Volk gefordert. Heraus kommt ein liberales Märzministerium mit zwei bundesweit renommierten rheinischen Liberalen an der Spitze, dem Aachener Unternehmer David Hansemann, Finanzminister, und dem Kölner Bankier und Kaufmann Ludolf Kamphausen, Ministerpräsident. Am 2. April findet der sogenannte Vereinigte Landtag statt, erst der zweite überhaupt. Hier diskutiert man mit der Regierung eine zukünftige preußische Nationalversammlung, die dazugehörigen Wahlen und eine Verfassung. Nun ist also auch die bedeutendste deutsche Regierung liberal, genauer konstitutionell. Die Rückkehr des Militärs. Am 30. März, keine zwei Wochen nach den tödlichen Straßenschlachten, kehrt das abgerückte 24. Infanterieregiment nach Berlin zurück. Das Ganze, man reibt sich die Augen, wird zum Volksfest. 2000 Mann der Bürgerwehr ziehen vors Potsdamer Tor, heißen die Soldaten willkommen. Sogar Arbeiterkorps aus den Fabriken sind da. Viele Bürger gingen Arm in Arm mit den Soldaten, beobachtet die Vossische Zeitung. Fröhliche Marschmusik, lebe Hochs, der König frohlockt. Und sorgt dafür, dass Mitte April bereits 6000 Soldaten in der Stadt sind, im Juli 11.000. Da es immer noch um den Sieg über die bewaffnete Revolution geht, wie er einem Vertrauten und Berater erklärt, dürfen es gerne noch mehr sein. Berlin ein Beispiel? Und wenn ja, für wen und was? Vom 14. bis 18. März dauerte die Straßenschlacht. Am 19. morgens war die Monarchie besiegt, notiert Struve. Ist das der Beweis, dass nur durch die Gewalt des Volkes die Macht der Throne gebrochen werden könne? Brass, der Berliner Demokrat, sieht das ausdrücklich so. Nur die Revolution der Barrikaden könne etwas bewegen, schreibt er nach den traumatischen Ereignissen. Wir glauben überhaupt nicht, dass es möglich gewesen wäre, auf dem Wege einer friedlichen Deputation im schwarzen Frack und weißen Handschuhen diese Souveränitätsrechte des Volkes zu erlangen. Er meint nicht nur Berlin. Man erhält solche Rechte nicht geschenkt, man erkämpft sie sich. Brass formuliert früh, was irgendwann fast alle Demokraten formulieren, aber dann zu spät. Gerne hätte man, klagt Brass, die Früchte einer Revolution gehabt, aber die Revolution selbst wollte man nicht. Selbstredend macht das Berliner Geschehen Eindruck auf alle Demokraten, auf die in Baden besonders. Ist der Berliner Weg, die Erhebung einschließlich des heißen Kampfes, wenn es sein muss, der Weg für alle? Der einzige Weg zur Demokratie? Anders als Fickler sind sich Hecker und Struve, es sind die Tage der großen badischen Versammlung, nicht sicher. Sie entscheiden sich anders. Außerdem kommen bald andere Fragezeichen auf. Ist der Berliner Sieg wirklich ein Sieg für das Volk? Eine Woche später noch? Zwei Wochen später? Ist es am Ende doch mehr ein Sieg für den König? Struve durchschaut das Berliner Beispiel nach erster Begeisterung, sieht vor allem falsche Versprechungen, mit denen sich das Volk am Ende doch abspeisen lässt. Noch illusionsloser ist Luise Aston. Der 18. März ist wirklich ein denkwürdiger Tag in der preußischen, ich wollte sagen, deutschen Geschichte. Aber anders als man denken mag. Das Berliner Volk sei wie ein Kind, das seiner Wiege habe entsteigen wollen, erklärt sie. Dass der Versuch nicht gelang, dass es sich nachher, als der rechte Zuchtmeister kam, schließlich wieder folgsam in die alten Windeln wickeln und in die alte Wiege hineinlegen ließ, das ist für ein Kind, dem die Rute gezeigt wird, ja ganz natürlich. Sie schließt traurig. Also, warum so viel Aufhebens vom 18. März? Die verpfuschte Geschichte. Ein historischer Brief. Ende März sitzt Georg Herwig in Paris an seinem Schreibtisch. Er sieht die imposanten Kastanien, die eleganten vier- und fünfstöckigen Fassaden der Häuser gegenüber, die weiten Trottoirs, den starken Verkehr auf den vier Spuren, die Auslagen der Geschäfte, die zahllosen Passanten. Hier erfinden die Pariser Bürger das Flanieren. Der Boulevard des Capucines ist berühmt, auch durch die Cafés, in denen die bedeutendsten Künstler, Intellektuellen und Politiker der Epoche sich die Köpfe heiß reden. Nur die Menge an Kaffee, Wein, Absinth übertrifft die Masse der gewälzten Ideen. Einen Steinwurf entfernt von den Herwegs liegen die Büros der von Victor Hugo gegründeten demokratischen Zeitung L'Evénement. Nicht viel weiter ist es zum Georama, eine spektakuläre Installation, die zum ersten Mal die Welt als Ganzes erlebbar macht. Man befindet sich im Innern eines großen Globus mit über 10 Meter Durchmesser, die Meere, die Kontinente. Hier am Boulevard werden die ersten Filme der Geschichte gezeigt, wird das Röntgen entwickelt. Und in 2,5 Jahrzehnten eröffnet hier, im Atelier des ersten großen Fotografen der Welt, eine Ausstellung junger Maler, die viele am liebsten auf der Stelle in die Psychiatrie verfrachten würden. Degas, Cézanne, Morisot, Renoir, Monet. Vor allem ist der Boulevard der entscheidende Ort der Revolution vor 4 Wochen. Hier hat das Militär 35 Menschen massakriert, der Tipping Point des Aufstands. Georg und Emma damals mittendrin. Heute scheint dieser verwegene Moment weit entfernt. Eben sind Briefe aus Berlin eingetroffen, die vom Fortgang der Dinge erzählen. Georg sitzt hier am Schreibtisch, um einen Brief an seinen Freund Felix Alexander Oppenheim zu schreiben. Jüngster Sohn des Bankiers Martin Wilhelm Oppenheim, lebt er als Bohemier vom Familienvermögen. Wohnen tut er in 2 von Gottfried Semper in Dresden erbauten Villen. Herwig schaut aus dem Fenster. Regenwetter, das gut zu seiner Stimmung passt. Er ist verzweifelt, fassungslos, wütend, traurig, elendig. Alles auf einmal. Endlich legt er los. Mein lieber Oppenheim, ihr habt ein paar gute Tage gehabt in Berlin, aber bei allem Heroismus echt deutsche Tage. Ihr habt zu kämpfen aufgehört in einem Augenblicke, wo ein Ruf »O Chateau« für euch und Deutschland alles entschieden hätte. So wie schon an vielen anderen deutschen Orten, eigentlich an allen in diesem deutschen März. Politische Sentimentalität verhindert euch, dem Könige den letzten Coup de Grâce zu geben, und ihr tröstet euch damit, allerliebst, dass ein geschwächter, ein gedemütigter König ja kein König mehr sei, ja nichts mehr zu bedeuten habe. Wie die Feigheit sophistisch ist. Als ob ein gedemütigter König nicht doppelt gefährlich wäre. Als ob, wenn kein anderer Grund vorhanden, die 300 proletarischen Opfer nicht auch ein königliches Opfer verlangten. Eure Monarchie war in ein paar Stunden reif geworden zum Fall. Die Republik war gegeben, wenn ihr nur den politischen Instinkt eines Pariser Gamins besessen hättet. Die gewitzten Straßenjungen, deren Instinkt ihr Überleben bedeutete. Dann schreibt Herwig einen Satz, der erschüttert. Ihr habt eure, ihr habt unsere Geschichte verpfuscht. Das hat dir der Teufel gesagt. Der stolze Junker. 20. März. Operation König, Teil 1. In der tiefsten preußischen Provinz, 100 Kilometer vom Hauptstadt Moloch entfernt, im idyllischen Auenland der Elbe, zürnt am 20. März 1848 ein Junker der königlichen Weichheit, jähzornig wie Rumpelstilzchen aus Grimms Hausmärchen. Gedrängt durch weibliche Tränen, wettert der Junker, habe der König, habe die Krone selbst, die Erde auf ihren Sarg geworfen. Das Entsetzen des royalistischen Heißsporns, wie er sich selbst nennt, flackert noch Jahrzehnte später auf. Bei Grimm schreit das Rumpelstilzchen am Ende, »Das hat dir der Teufel gesagt!« In rund 2 Jahrzehnten wird Bismarck der erste gesamtdeutsche Regierungschef sein. Jetzt aber ist der 32-Jährige noch keine Berühmtheit, wenn auch wohl bekannt in monarchistischen Kreisen. Bis 1848 hat er sein »von« zumindest weggelassen. Jetzt trägt er es aus Widerspruch gegen die Anträge auf Abschaffung des Adels. Die Nachrichten von den schlimmen Berliner Ereignissen des 18. und 19. März erreichen Bismarck in seiner Heimat Schönhausen, unweit von Stendal. Hier ist Bismarck, wie einst sein Vater, Deichhauptmann der Region, ein Amt, das er ganz ausfüllt. Wehret den Fluten. Seine Geistesverwandten, Ultrakonservative, wie er schon 1847 stolz hervorkehrt. In seiner heimatlichen Altmark ist er auch als toller Junker berüchtigt, ein gern alkoholisiertes Raubein, das Waffen liebt. Seine Zechkumpane reist er auf seinem Gut Schönhausen gerne mit Pistolenschüssen durchs geschlossene Fenster aus dem Schlaf. Bismarck sieht die Ereignisse des 18. März als preußischen Sieg über eine Bande von Mördern, sein Wort für die Aufständischen. Immerhin, den einzigen Sieg, der damals von einer Regierung in Europa gegen Aufstände erfochten war. Ein bisschen stolz ist er also doch. Bismarck versteht nicht, dass der König es überhaupt so weit hat kommen lassen, nicht schon früher hart durchgegriffen hat. Noch unverzeihlicher ist es, dass er dann im Kampf selbst zu nachgiebig gewesen ist und die Truppen zurückweichen lässt. Die Weichlichkeit, mit der Friedrich Wilhelm IV. Unter dem Druck vielleicht verräterischer Ratgeber auf die Situation reagiert und Rückzug befohlen hat, dürfte für die weitere Entwicklung unserer Politik zunächst den Schaden einer versäumten Gelegenheit haben. Dabei ist sich Bismarck doch sicher. Das militärische Preußen war stark und intakt genug, um die revolutionäre Welle zum Stehen zu bringen und sich an die Spitze Deutschlands zu stellen. Ein Akt, bei dem seitens der anderen Dynastien eine, findet er, annehmbare Opferwilligkeit auf dem Altar des Vaterlandes zu erwarten gewesen wäre. Bismarck will es einfach nicht akzeptieren. Im Preußischen Reich hat es de facto, ganz anders eben als bei den armen bayerischen oder württembergischen Königen, hinreichend Soldaten, um der Aufständischen Herr zu werden und Preußen dominieren zu lassen in kluger Ausnutzung des Sieges. Warum also dieser katastrophale Fehler? Der überlegene Realismus seines Plans gegenüber dem von Gagan und Marti liegt darin, dass er, in diesem Punkt mit dem König einig, gar keine Konstitution und kein Parlament will. Preußen als Verfassungsstaat, eine von einer Konstitution gedemütigten Monarchie? Unannehmbar. Der ultrakonservative Gerlach und die Kamarilla in Berlin sind schon jetzt begeistert von dem Junker, der aus demselben Holz geschnitzt ist wie sie. Bereits am 23. März notiert Gerlach: »Ich wünschte ein konservatives Zentrum, Bismarck-Bindewald.« Man müsse hier in Berlin rasch etwas unternehmen. Auf dem Schlosse sei es wie in einem Narrenhause. Dunkel und tatsächlich verschwörerisch notiert er noch: »Tadden, voll Angriffspläne auf Berlin.« Noch ein bekennender ultrakonservativer Krieger, dem der König und seine Reaktion viel zu lax ist. Adolf Ferdinand von Tadden-Triglaff, pommerscher Großjunker, Missionar einer pietistisch-protestantischen Erweckungsbewegung, der für revolutionäre Autoren den Galgen statt Pressefreiheit fordert. »So schieße ich sie nieder!« Operation König, Teil 2. Und dann auch noch dieser schwarz-rot-gold geschmückte Ritt des Königs durch die Stadt. Ein würdeloser Umzug, der die historische Chance Preußens, sich Deutschland einzuverleiben, ohne freiheitliche Flusen endgültig zunichte gemacht hätte. Der König, Bismarck hält es für die äußerste Perversion preußischer Geschichte, sei nun an der Spitze nicht mehr seiner Truppen, sondern der Barrikadenkämpfer gestanden, vor deren Bedrohung die Fürsten der anderen Dynastien einige Tage zuvor bei ihm Schutz gesucht hatten. Bismarck sieht das Debakel so klar und scharf vor Augen, dass er es kaum glauben kann. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Als bei ihm der Groschen fällt, besucht er gerade seinen Gutsnachbarn, dem er samt anwesenden Damen erklärt: Der König kann so ein Unsinn gar nicht freiwillig veranstaltet haben, müsse sich irgendwie in der Gewalt der Aufständischen befinden, nur so lasse sich sein Verhalten erklären. Der König als Geisel der Revolutionäre, da weiß Junker Bismarck sofort, was tun. Ich sah die nächste Aufgabe in der Befreiung des Königs. Derweil erreicht der Aufstand seine Provinz. Bauern aus Schönhausen melden, es seien Deputierte aus Tangermünde gekommen mit der Anweisung, auch hier in Schönhausen auf dem Turme die schwarz-rot-goldene Fahne aufzuziehen. Mehr Märzforderungen haben den Weg bis in die Elbauen offensichtlich nicht geschafft. Jedenfalls würden die Tangermünder im Weigerungsfalle bald mit Verstärkungen wiederkommen. Na, das werden wir doch einmal sehen. Die Befreiung des Königs muss warten. Bismarck organisiert erst noch den Widerstand der preußischen Provinz. Ich fragte die Bauern, ob sie sich wehren wollten. Sie antworteten mit einem einstimmigen und lebhaften »Ja«. Bismarck lässt erstmal eine preußische weiße Flagge mit schwarzem Kreuz auf dem Kirchturm hissen und sorgt dann für Bewaffnung, sammelt die Gewehre der Umgebung ein. Wenn der König es nicht tun kann, muss man es selbst tun, nämlich den Bürgerkrieg vorbereiten. Ich selbst besaß mit Einrechnung der altertümlichen einige 20 Gewehre, Büchsen und ließ Pulver durch reitende Boten von Jericho und Rathenow holen. Schönhausen ist gerüstet. Das Pack soll kommen. Jetzt kann Bismarck sich wieder auf das Wichtigste konzentrieren, die Königsbefreiung. Bismarck fährt die umliegenden Dörfer ab und findet die Bauern bereit, mit ihm nach Berlin zu ziehen. Der Plan, eine eigene Armee, die gegen die Mörder in der Hauptstadt vorgeht und am besten nicht nur den König, sondern die ganze Stadt befreit. Andere werden sich anschließen. Allenthalben nämlich, stellt Bismarck befriedigt fest, herrscht in seinem Land reaktionärer Aufruhr. Nur eine kurze Störung gibt es. Ausgerechnet sein Nachbar sympathisiert mit den Berliner Aufständlern und hält Bismarck vor, mit seiner geplanten Aktion eine Brandfackel ins Land zu werfen. Falls er die Bauern wirklich nach Berlin locken könne, wolle der Nachbar sie aufhalten. Bismarck erinnert sich noch als 83-Jähriger lebhaft an diesen Moment. Er publiziert, wie auch Fontane, seine Autobiografie 1898 eigens zum 50. Jubiläum von 1848 und ist immer noch stolz auf seine Reaktion damals. »Sie kennen mich als einen ruhigen Mann«, erklärt er dem Nachbarn, »aber wenn Sie das tun, so schieße ich Sie nieder.« »Der Nachbar? Das werden Sie nicht tun.« »Bismarck? Ich gebe mein Ehrenwort darauf.« Bismarck incognito, oder? Die ganz große Konspiration. Operation König, Teil 3. Am 21. März bricht Bismarck zur Befreiungsaktion auf. Er ist verkleidet. Unrasierter langer Kinnbart, Schlapphut und Frack. Er fährt Kutsche, dann nimmt er die Eisenbahn über Potsdam nach Berlin. Als erstes braucht er dort neueste Informationen vom Militär. In der Stadt fand ich auf der Plantage an der Garnisonskirche ein Biwak der Gardeinfanterie. Ich sprach mit den Leuten. Umgehend findet er sich bestätigt. Allenthalben schlägt ihm Wut über den befohlenen Rückzug entgegen. Und mehr noch das Verlangen nach neuem Kampf. Und so einem ausgezeichneten Heer soll der König den Rückzug befohlen haben? Das hat sich Bismarck doch gleich gedacht. Es ist ein Komplott. Sein Weltbild ist intakt. Auf das preußische Militär ist Verlass. Da er die Konspiration einmal erkannt hat, durchschaut Bismarck nun alles und jeden. Scheinbar harmlos umherlaufende Passanten erkennt er als das, was sie eigentlich sind: Spione. Bismarck zieht sich zurück, läuft zum Alexanderplatz, um die Spuren des Kampfes zu inspizieren. Alles ist suspekt. Die Straßen waren leer, kein Wagen sichtbar. Und den Spionen entkommt er auch nicht. Auf seinen Gang am Kanal verfolgen sie ihn. Plötzlich raunt ein Unbekannter ihm zu: »Wissen Sie, dass Sie verfolgt werden?« Wer weiß überhaupt, dass er in Berlin ist? Seltsam. Oder ist er nur zufällig erkannt worden? Von wem? »Wie auch immer, ich hatte 4 Schuss in der Tasche«, beruhigt er sich, »bedurfte ihre aber nicht.« »Noch nicht.« Es geht weiter. Jetzt wimmelt es auf einmal nur so von suspekten Zivilisten. Es dauert nicht lang, dann geht ihm ein Licht auf. Jetzt weiß er genau, was hier am 18. geschah. Denn schon vor dem 18. März, weiß er, seien fremdländisch aussehende Männer, meistens polnisch sprechend, in Zügen zu sehen gewesen. Das sei ihm anonym in Gentin von Augenzeugen gesagt worden. Sie seien in der Richtung nach Berlin passiert und noch arger, einige offen Waffen mit sich führend, die anderen mit schweren Gepäckstücken. Die große Fantasie des internationalen Komplotts, das der Hof seit Mitte März verbreitet. Bis zu seinem Lebensende wird Bismarck den Beweisen nachspüren, dass es dieses internationale Komplott gab. 1889 findet er etwas, wenn auch leider vages, im Beiheft des Militärwochenblatts. Leider so spät, dass gerade die wichtigsten Zeugen inzwischen verstorben waren. Weiter in Berlin. Ein Straßenjunge kommt auf Bismarck zu. »Kiek, dit is auch ein Franzos!« Er? Bismarck, der Franzosenhasser, ein Franzose? Der Todfeind. Bismarck ist zufrieden. Die Tarnung ist anscheinend perfekt. Und es stimmt also, es gibt Franzosen. Eine Äußerung, an die ich durch manche spätere Ermittlung erinnert worden bin. Polizeiliche Ermittlungen, die belegen sollen, dass tatsächlich die Franzosen hinter allem gesteckt haben. Sind es auch sie, die den König in ihrer Gewalt haben? Auf irgendeine dunkle Art? Dass der König wirklich entführt wurde, davon ist nirgendwo außer in Bismarcks Kopf etwas zu hören. Aber das unterstreicht bloß die Perfidie der Operation. Bismarck zieht sich nach Potsdam zurück. Ins Stadtschloss, zu einem Freund und Mentor des Prinzen. Anschließend besucht er General Prittwitz, den reaktionären Fels in der Brandung. Auch General Möllendorf ist dabei, den die Revolutionäre gefangen genommen hatten. Er sei noch steif von den Misshandlungen, die er erlitten. Nun bekommt Bismarck endlich Einzelheiten über die Vorgänge der Nacht des 18. März geliefert. Was sie zu berichten hatten und was an späteren Nachrichten aus Berlin hergelangt war, konnte mich nur in dem Glauben bestärken, dass der König nicht frei sei. Die beiden Generäle stehen allerdings mit dem König stetig indirekt oder direkt in Kontakt. Sie berichten nicht von verdächtigen Umständen. Welche Unfreiheit könnte es also sein? Gedankenmanipulation? Erpressung? Aber wenn es einfach zu verstehen wäre, wäre es keine gute Konspiration. Bismarck bietet jedenfalls Hilfe an, will seine kampflustigen Bauern rufen, bekommt aber eine Abfuhr. Schicken Sie uns lieber Kartoffeln und Korn, vielleicht auch Geld. Der General versucht, den aufbrausenden Landjunker zu beruhigen. Ich bin stark genug, Berlin zu nehmen, aber dann haben wir wieder Gefecht. Genau das will Bismarck. Wo liegt das Problem? Hier. Was können wir tun, nachdem der König uns befohlen hat, die Rolle des Besiegten anzunehmen? Ohne Befehl kann ich nicht angreifen. Diesen Punkt versteht Bismarck. Ohne Befehl, von oben kommend, geht nichts in der preußischen Welt. Nur herrscht ja, denkt Bismarck, ein Ausnahmezustand momentan. Die Befehlskette funktioniert nicht. Der König, oberster Befehlshaber, ist stillgestellt. Also muss jemand den Befehl anstelle des Königs geben. Die Generäle schütteln dazu nur die Köpfe. Und schon ist Bismarck wieder allein auf Mission. Und die heißt nun die Jagd nach dem Befehl. Anders formuliert, der Versuch, einen echten Staatsstreich anzuzetteln. Bismarcks erste große politische Kampagne, ein Putsch, ein echtes Komplott. Der König antwortet nicht. Operation König, Teil 4. Bismarck schreibt dem unfreien König einen Brief. Auf schlechtem Papier schlecht geschriebenen, lässt ihn wissen, dass sich die Revolution auf die Städte beschränke und der König sei Herr im Lande, sobald er Berlin verlasse. Doch der König antwortete nicht. Ein nächster unbestreitbarer Beweis für seine Unfreiheit. Wütend sucht Bismarck abermals die beiden Generäle auf, klandestin, fordert sie ultimativ auf, die Möglichkeit eines selbstständigen Handelns in Betracht zu ziehen, kurz Hochverrat zu begehen. Prittwitz ist willig, aber fantasielos. Wie soll das gehen? Die Antwort Bismarcks? Es folgt eine weitere große Szene. Ich klimperte auf dem geöffneten Klavier, neben dem ich saß, den Infanteriemarsch zum Angriff. Aber Möllendorf fängt gleich wieder mit dem fehlenden Befehl an, fällt Bismarck weinend und vor Wundschmerzen steif um den Hals und ruft: »Wenn Sie uns nur einen Befehl besorgen könnten!« Bismarcks Empfehlung? Einfach ohne Befehl handeln. Wenn Sie den armen König erst einmal befreit haben, würden Ihnen alle danken. Doch dann kommt ein Problem auf, das auch Bismarck bedenken muss, denn es ist ein militärisches. Prittwitz will Gewissheit, dass die Generäle Wrangel und Hedemann auch mitmachen würden, denn wir können zur Insubordination nicht noch Zwist in die Armee bringen. Sie wissen es also genau, Insubordination, der höchsten Generäle des Staates. Bismarck verspricht, in Magdeburg und Stettin bei den Generälen nachfragen zu lassen. Gesagt, getan. Bald schon lässt Wrangel aus Stettin mitteilen, was Prittwitz tut, Tue ich auch. Plötzlich bekommt Bismarck surreale Missionen einen realen Anker. Euphorisch fährt er nach Magdeburg. Ein Adjutant des Generals empfängt ihn. Sie gehen in einen Gasthof. Bismarck erzählt alles. Der Adjutant drückt ihm seine lebhaften Sympathien aus. Er werde sofort zum General gehen, damit er mit Bismarck spreche. Schon ein paar Minuten später ist er zurück mit panischer Miene. Bismarck solle unverzüglich abreisen. Der alte General beabsichtige, ihn als Hochverräter festnehmen zu lassen. Bismarck zieht ab, kurz vorm Platzen. Bismarcks Hass auf General August von Hedemann währt lebenslang. Dem Humboldtschen Kreis angehörend hat der integre preußische Militär auch am 19. März eine äußerst mutige Proklamation erlassen. In Berlin ist eine Revolution ausgebrochen. Ich werde eine Stellung über den Parteien nehmen. So endet Bismarcks Mission hier. Vorerst. Toilettengang. Operation König, Teil 5. Zurück in den idyllischen Elbauen verfasst Bismarck ein grimmiges Schreiben an den General, für das er emsig Unterschriften sammelt. Er hat gelesen, was die liberale und demokratische, gar die konservativere Presse über die Berliner Vorgänge zusammenlügt, dass nämlich das Mördervolk gesiegt habe und nicht das Militär. Diese ganzen verleumderischen Verdrehungen. Jeder, dem ein preußisches Herz in der Brust schlägt, so Bismarcks Schreiben, hat gewiss gleich uns Unterzeichneten mit Entrüstung die Angriffe der Presse gelesen. Was dummerweise evident wurde, der König ist doch nicht unfrei, war es nie. Da es aber weiterhin völlig ausgeschlossen bleibt, dass er, das Preußen, den Truppenrückzug befohlen habe, muss eine andere Erklärung her. Da passt es gut, dass Bismarck nun die eigentliche, die ganze Wahrheit kennt. Eine sehr banale zwar, aber dennoch tiefschürfend. In der entscheidenden Phase der Kämpfe, früh morgens, habe der König sich aus natürlichen Gründen zurückgezogen, deutlicher, auf einen Toilettengang. Als er wiederkommt, wird er gefragt: Haben Eure Majestät befohlen, dass die Truppen abmarschieren? Nein, sagt der König. Doch man führt ihn zum Fenster und er sieht nur noch die letzten Bajonette der abziehenden Soldaten. Der König bricht zusammen. Das habe ich nicht befohlen. Das kann nicht sein. Das ist die Auflösung des historischen Rätsels, warum das preußische Militär fatalerweise mit dem Niederschießen aufgehört hatte. Kapitel 6. Kurzes Zwischenspiel. Die Invasion. Die Maßregeln zu ergreifen, die in unserer Macht liegen, um das Vaterland zu verteidigen und auf die Opfer vorzubereiten, welche die Vaterlandsliebe gern bringen wird. Heinrich von Gagern. Deutsche Jungfrauen in Gefahr. Ein Tübinger Professor fordert die Jungfrauen und Frauen der Stadt auf, sich als Männer zu verkleiden, alles Weibliche unkenntlich zu machen und die Häuser unter keinen Umständen mehr zu verlassen. Franzosen sind triebgesteuerte Tiere, man weiß es. Ganze Gemeinden vergraben ihre Schätze im Wald, Kinder und Frauen bleiben sicherheitshalber ebenso im Wald. Jetzt ist es also geschehen. Der blanke Horror. Franzosenhorden sind massenhaft über den Rhein gekommen und suchen den deutschen Südwesten heim. 20 bis 40.000 Mann, heißt es in den Zeitungen. Sehr, sehr viele also. Sie verheeren Dörfer und Städte mit Brand, Plünderung, Vergewaltigungen, Mord. Es gibt zahlreiche verbürgte Meldungen von Gräueltaten. Ab dem 25. März ging es los. Ein Dorf warnt das nächste durch eilende Boten. Ein Hilferuf hallt durch Deutschland. Der Siebener Ausschuss hört ihn. Am 29. März in Frankfurt tritt er äußerst öffentlichkeitswirksam zusammen, zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung des Vorparlamentes. Die ersten Teilnehmer erreichen gerade die Stadt. Gagern, Römer, die Regierungschefs von Hessen und Württemberg, auch Welker, der badische Vertrauensmann und Stedmann aus dem neuen Märzpreußen. Selbstmächtig erweitert sich der Ausschuss gar um 20 bereits eingetroffene Vertrauensleute. Eilig wird mit riesigem Aplomb ein öffentlicher Aufruf verfasst. Die Deutsche Zeitung assistiert kräftig bei der Erzeugung von Panik. Eine energische Verurteilung und Warnung an die Franzosen wird verfasst und veröffentlicht. Kriegerischer Landfriedensbruch sei das. Der hessische Regierungschef Gagan hatte sich bereits zwei Tage zuvor, am 27. März, der Sache ausführlich angenommen. In der hessisch-darmstädtischen Kammer vor Publikum und Presse. Ein Auftritt, über den in ganz Deutschland berichtet wird. Gagan hat sich intensiv vorbereitet. Er weiß, dass es einer seiner wichtigsten politischen Auftritte überhaupt wird. Die Staatsregierung hat ernsten Grund zur Befürchtung, dass der Friede Europas gestört werden wird. Gefahr in Verzug. Eine räuberische Invasion geschehe oder stehe bevor, um die bestehende Ordnung über den Haufen zu werfen. Und noch schlimmer, wodurch uns eine neue Ordnung der Dinge aufgedrungen werden soll. Die Demokratie. Gagan sammelt sich kurz und kündigt schon hier mit resoluter Stimme an, man werde zu widerstehen wissen. Eine wichtige Beruhigung, die Staatsregierung schützt vor der räuberischen Invasion, Plünderungen, Raub, Mord. Gewaltige Mitteilung, ein deutsch-französischer Krieg, der dann mutmaßlich zu einem großen europäischen Krieg würde? Allerdings ist es nicht seltsam, dass sich das Heer mit einer drohenden Invasion gar nicht befasst, der liberale hessische Märzminister die französische Invasion alleine kontern muss? Weder Preußen noch Österreich, die die Truppen in den Bundesfestungen befehligen, haben etwas davon verlauten lassen. Und wo sind die Reaktionen aller anderen Deutschen? Alle Fürsten, auch im Südwesten, bleiben seltsam still, halten sich zurück mit Äußerung, obwohl doch der Todfeind angreift. Gagan hat geheime Informationen, geheimer Quellen über feindliche Operationen. Eine solche Lage der Dinge, die Invasion, die demokratische Diktatur, der drohende europäische Krieg, droht nach den Mitteilungen, welche ich die Ehre haben werde, der verehrten Kammer vorzutragen. Eine Szene, die an dringliche Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates in unserer Gegenwart erinnert. So wie Gagan stetig verwischt, ob die räuberische Invasion schon läuft oder erst unmittelbar bevorstehe, so verwischt er, wer denn da invadiert. Je nebulöser, desto wirkungsvoller. Nur, dass sie von Frankreich herkommen, steht fest. Einmal lässt er die französische Armee dann einen Freischarenzug anrücken, auch aus der Schweiz und zudem mit Massen an Polen. So hatte es auch in der Zeitung gestanden. 20.000 bis 40.000 bewaffnete deutsche Arbeiter, Polen und Franzosen. Manchmal ist es ein Freischarenzug, manchmal dann ein ganz bestimmter, der von Bornstedt und Herweg. Gagan changiert zwischen den Gefahren hin und her. Es ist für das Bestehen völkerrechtlicher Verhältnisse wohl ziemlich gleichgültig, ob eine Volksregierung der anderen direkt den Krieg erklärt oder innerhalb ihres Gebiets geschehen lässt, dass sie kriegerische Rüstungen unterstützt und ihre Sympathien dafür erklärt, stellt er in Juristendeutsch fest. Fakten. Keine deutsche Jungfrau ist in Gefahr. Nicht ein Franzose hat den Rhein mit Waffen überschritten, um im Südwesten einzufallen. Keine französische Armee und auch keine Freischärlerarmee. Als die französische Regierung von der Fama hört, teilt sie dem badischen Gesandten umgehend mit, dass der Minister des Innern im Namen der gesamten Regierung höchstpersönlich dafür Rechnung trage, einen Befehl, dafür zu sorgen, dass das badische und alles deutsche Gebiet völlig unverletzt bleibe. Dass es gar keine Invasion gab, wird die deutsche Bevölkerung im Südwesten allerdings erst nach und nach realisieren, in den letzten Märztagen, Anfang April vielleicht. Die Regierungen, Fürsten und Militärs aber wissen es die ganze Zeit. Die preußische Regierung hat im Bund schon am 26. März extra noch einmal Entwarnung gegeben, ebenso eine Armada von deutschen Gesandten und Spionen in Frankreich, Paris und Straßburg. Erfunden ist die Invasion, aber von wem? Wie ein Detektiv verfolgt der Revolutionshistoriker Valentin de Meer von der Invasion zurück und kommt zu diesem Ergebnis. Württembergische Regierungskreise haben sie lanciert. Der liberale Römer, Gagans gouvernementaler Verbündeter, mit dem Gagan unter anderem im Siebener Ausschuss sitzt, aber auch im Bund. Geheime Informanten. Gagan weiß, dass sich die Meer von der Invasion der französischen Truppen nicht aufrechterhalten lässt und irgendwann selbst mit Frankreich diplomatische Komplikationen verursachen könnte. Deswegen muss er an einem bestimmten Punkt umsatteln, und das tut er, auf den Freischärlerzug. Aber auch hier muss er notgedrungen Ross und Reiter nennen. Ganz vage lässt sich auch diese Behauptung nicht aufrechterhalten, wenn kein Deutscher je einen Freischärlerzug zu Gesicht bekommt. Also legt er sich fest. Der Zug von Bornstedt respektive Herweg. Er soll es sein, also keine Ausländer, sondern von den Fürsten vertriebene Deutsche, aber eben allesamt Demokraten. Wobei es auch hier mit der Realität dieses bestimmten Zuges ein Problem gibt. Es gibt ihn zwar, aber eigentlich weiß jeder, wie es um den Zug tatsächlich bestellt ist. Das Militär, Geheimdienste, Preußen etc., bald auch Teile der Öffentlichkeit. Herwig macht dummerweise zudem noch ständig mit Bulletins alles transparent. Gerade einmal 650 Mann sind am 24. von Paris Richtung Straßburg miserabel ausgerüstet und militärisch grün hinter den Ohren abmarschiert. Die zudem nur eingreifen wollen, wenn es eine Schlacht mit den Fürstenheeren gäbe und sie zudem offiziell angefordert würden. Aber dieser Zug ist Gagans einzige Chance, aus der er und seine Freunde etwas machen können. Mehr gibt es nicht. Genau hier kommen die geheimen Informanten und Quellen ins Spiel. Gagan verfügt über Informationen einer nicht genannten Quelle, ein hessischer Gesandter in Paris vielleicht, die sich auf eine andere nicht genannte Quelle bezieht, und zwar derart. Von einem Manne herrührend, dessen Persönlichkeit mir nicht völlig klar ist, worin sich aber mehrere nicht ganz unbedeutende Aufschlüsse finden über den beabsichtigten Freischarenzug nach Deutschland. Diese Sekundärquelle allerdings fügt an entscheidenden Stellen die Erkenntnisse einer dritten anonymen Quelle hinzu, auf der sein Wissen beruht. Er habe, führt Gagan aus, zwei ganz frische Berichte aus Paris erhalten, samt mehrerer Anlagen. Gagan liest die Berichte in der Kammersitzung mit ernster Miene vor, dann gibt er sie zu den Protokollakten der Sitzung, darunter eine auch vom Informanten verfasste Abschrift der Statuten der Deutschen Demokratischen Gesellschaft in Paris. Die erhaltenen Berichte lesen sich eher wie Spionageparodien. Wieder gibt die eine dubiose Quelle wieder, was die andere dubiose Quelle rapportiert. Der Freischarenzug ist jedenfalls eine sehr ernste Sache, meint die sekundäre Quelle, wozu die primäre Quelle anmerkt, wenn ich auch fortwährend annehme, dass viel Übertreibung im Spiel ist. Viele der Männer seien erwerblos und wollten nur nach Hause. Zudem meinten die jungen Männer, es gäbe 3 Sous Wegegeld, wenn sie sich aufmachten. Die französische Regierung dränge darauf, dass nicht französische Handwerker und Arbeitslose die Stadt verließen. Ein Beweis für die Gefahr aus Paris ist ein Satz eines Artikels aus der demokratischen Zeitung La Réforme. Er stammt vom Innenminister der provisorischen Regierung höchstpersönlich. Dem schändlichen Joch überdrüssig hallt auf beiden Seiten des Rheins der Appell aus Deutschland, bewaffnet euch wieder. Dann deckt die Quelle en passant Ungeheures auf, das fehlende Puzzleteil, das Bismarck sein Leben lang sucht, die Lösung des Rätsels vom 18. März. Gagans Informant hat durchschaut, warum die Bewegung in Berlin aufs Neue und ernstlicher als früher begann, nachdem doch der König seine mit Jubel begrüßte und weit über Berlin hinaus greifende Proklamation vom 18. März erlassen hatte. Nach der doch eigentlich alles gut war, zumindest gewesen hätte sein müssen. Die Antwort? Herweg, die Pariser Demokraten. Im Bericht vom 24. dann auch Zahlen. Es wird am besten sein, schreibt die Sekundärquelle, wenn ich Ihnen schriftlich mitteilen werde, was mir durch eine ganz zuverlässige Quelle über den Zug der in der Schweiz und in Frankreich befindlichen Deutschen und Polen gegen die deutschen Fürsten und Verfassung bis jetzt bekannt geworden ist. Die Tertiärquelle? Die ersten 500 Freischärler sind heute abgerückt, wahrscheinlich um über Metz und Saarbrücken und der Umgebung in Rheinbayern einzufallen. Allerdings? Diese nur zum Teil bewaffnet. Die Legion hatte sich vergeblich um Waffen bei der französischen Regierung bemüht. Aber weiter? Nach fast übereinstimmenden Andeutungen, die die Tertiärquelle kennt, wird sich das später in einzelnen Haufen nachfolgende ganze Korps in drei Hauptkolonnen teilen, wovon die erste und stärkste ebenfalls den Weg über Metz einschlüge, die zweite gegen Straßburg und die dritte zunächst nach Basel. Zudem gibt es Agenten, die berichten, bis jetzt rechnet man, dass in 14 Tagen gegen 10.000 bis 12.000 Deutsche und ein paar 1.000 Polen am Rheine sein werden. So kommt man aufgerundet auf 20.000. Und Franzosen und Schweizer werden sich dem Zuge anschließen, also 30.000, 40.000. Endlich Zahlen, die Gagern ins Konzept passen, mit den zuvor genannten 500 halbbewaffneten, unmotivierten, abgeschobenen Arbeitslosen kann er in der Kammer und vor der deutschen Öffentlichkeit nicht kommen. Zuletzt wird der Bericht regelrecht zum Krimi. Nächstens, schreibt die Quelle, werde ich die Namen der abgeschickten Agenten erfahren, wie den Punkt, auf welchem man über den Rhein gehen wird. Dieser Punkt ist wahrscheinlich auf Schweizer Boden. Für Gagern eine unglaubliche Konspiration. Das Ganze ist nämlich viel mehr als ein Freischarenzug. Hinzu kommt ein Detachement intelligenter und sogar hinreichend bemittelter Leute. Mit einer Art von Superkräften. Man kann darauf rechnen, dass diesen Leuten nicht an Energie fehlt. Es werde gar eine provisorische Regierung der Deutschen Republik mit einem vollständigen Programme nach Deutschland einrücken, dessen Devise ist »Alles für das Volk, alles durch das Volk«. Geheime Maßregeln. Opfer für das Vaterland. Unter diesen Umständen, so der Regierungschef Gagern, wird es der Regierung zur Pflicht, Stände und Volk auf die kommenden Gefahren aufmerksam zu machen, die Maßnahmen zu ergreifen, die in unserer Macht liegen, um das Vaterland zu verteidigen und auf die Opfer vorzubereiten, welche die Vaterlandsliebe gern bringen wird. Über die ergriffenen Maßnahmen selbst verliert Gagern kein Wort. Natürlich, sagt er, sind es Geheimnisse, Geheimoperationen. Das sei durch die Natur der Sache geboten. Der Feind sitzt außen und innen. Das eigentliche Ansinnen der Rede, Gagern reklamiert den Anspruch auf das Vertrauen der Stände und des Volkes. Er bittet um ein Vertrauensvotum für das Vorgehen, will eine Blankovollmacht. Der Coup gelingt. Wie zu erwarten, erhält der Regierungschef das volle Mandat. Was immer er da im Geheimen plant, es ist gedeckt. Wenige Tage vor dem Beginn des Vorparlamentes. Natürlich geht es bei den Maßregeln um Militär. Alles, um das Vaterland zu verteidigen, das ist nicht mit ein paar Bajonetten zu erledigen. Zudem müsste eine solche Verteidigung mit den anderen südwestdeutschen Regierungen koordiniert sein, natürlich auch mit Preußen, mit dem Bund. Sprich, mit den Regierungschefs der dortigen Märzregierungen. Gagern gibt es nun, vor dem Beginn des Vorparlamentes, gleich vier Male, als hessischen Regierungschef, als einflussnehmende Figur des sich reformierenden Bundes, der 17er-Ausschuss, als Chef der Oppositionsmehrheit und nun als Chef geheimer militärischer Operationen. Und alle vier Gagerns kämpfen für dasselbe Ziel. Apropos geheime Quellen und die Demokratische Legion. Irgendwann kommt ein schlimmer Verdacht auf. Der preußische Bornstedt, der militärische Anführer der Demokratischen Legion, soll ein Spion sein. Der Bornstedt, der Hals über Kopf die Gründung der Legion gefordert hatte, mit oder ohne Zustimmung des Komitees, also herwegs. Und der unbedingt schon am 24. März losmarschieren wollte. Dem Historiker Walter Grab zufolge und dem Herwig-Biografen Stefan Reinhardt agierte Bornstedt auch 1848 als preußischer Spion, der den Auftrag hatte, Herwig zur Bildung der Legion zu überreden. 1835, das steht fest, hatte Bornstedt für Metternich in Paris Berichte über Heine und Börne geschrieben. Passen würde es perfekt. Die Märzregierung brauchten einen vermittelbaren Grund für die auf den Weg gebrachten massiven Maßregeln. Man hat es aber nie bestätigen können. Dass es einen Spitzel in der Legion gibt, wie eben überall in den revolutionären Zirkeln der Stadt, davon spricht der Bericht selbst, den Gagern präsentiert. Die Quelle, welche die ganz frischen Statuten der Demokratischen Gesellschaft aus Paris geschickt hat. Kapitel 7: Das Frankfurter Vorparlament. Monarchie oder Republik? Fast. Dieses Fast ist der Fluch unserer Zeit. Das Haar, an dem der Teufel das betrogene Volk festhält. Louise Aston, Revolution und Contre-Revolution. Rausch des Entzückens, Frankfurt, 29. März. Und neu erschaffen wird die Erde. Geben Sie Gedankenfreiheit. Die Parole aus Schillers Don Carlos entzündet den lauen Frankfurter Frühlingsabend des 29. März sofort. Das restlos ausverkaufte Komödienhaus am heutigen Goetheplatz ist in diesen Tagen schwarz-rot-golden geschmückt. Und nicht nur das Theater, fast alle Häuser der Innenstadt, Blumen, Fahnen, Kränze, Girlanden, überall. »Sehen Sie sich um in seiner Gottes herrlichen Natur«, hält der Marquis von Posa seinen flammenden Appell an den spanischen König. »Auf Freiheit ist sie gegründet. Und wie reich ist sie durch Freiheit!« Ein nicht enden wollender Beifall unterbricht die Aufführung an dieser Stelle. Genauso war es in den letzten Wochen in Graz, in Berlin, in Leipzig und anderen Städten bei Aufführungen des Stückes geschehen. Schillers staatsgefährdende, volksverhetzende Stücke waren bis dahin streng verboten. Der März hat sie befreit. Innerhalb von Tagen wurden sie nun geprobt und aufgeführt. Das Publikum springt auf, umarmt sich in freudiger Euphorie. Auch die 32-jährige Malvida von Meisenbug, eine revolutionäre Freiin aus konservativem Hofbeamtenhause, jubelt. Sie ist dabei und wird in ihren Memoiren einer Idealistin von dem Abend berichten. Plötzlich jedoch, inmitten des Jubels, ist lautes Geschrei von der Straße zu hören. Der Jubel verstummt. Für einen Moment ist es totenstill. Dann ruft eine laute Stimme aus dem Parterre: »Männer des Vorparlaments!« Augenblicklich kehrt die Euphorie zurück ins Theater und übertrifft noch die vorige. Die Helden, jahrelang Märtyrer ihrer freien Ansichten, ziehen in die Stadt ein. Einzelne kommen gerade an, deswegen der Lärm. Im Triumphzug geht es durch die Straßen Frankfurts. Gut möglich, dass Hecker und die Struves auch dabei sind. Amalie datiert ihre Anreise auf den 29. März und Gustav spricht am späteren Abend im großen Saal des Hotel Weidenbusch. »Ein Rausch des Entzückens war in aller Herzen«, fasst Meisenbug das Gefühl. »Für die heiligsten Rechte der Menschheit würde sie ihr Leben geben. Mir war todesfreudig zumute. Ich hätte gewünscht, dass der Feind draußen vor dem Tore gestanden hätte und dass wir alle hinausgezogen wären. Doch heute ist es nur ein Fest. Ich mischte mich unter die Volkshaufen, die fortwährend die Straßen füllten. Sie lässt sich durch die Straßen treiben und wird Zeuge des Höhepunkts dieser Nacht. Auf dem Palais Thurn und Taxis in der Eschenheimer Gasse wird die dreifarbige Fahne aufgepflanzt. Dort, wo der Deutsche Bund so lange nicht zum Heile, sondern zum Unheile Deutschlands getagt hatte. Es ist soweit. Endlich. In allen deutschen Ländern hat man voller Ungeduld auf diesen Tag gewartet. Auf jene Versammlung, vor welcher die Monarchie zitterte, so Hecker. Es ist das nationale Großereignis, allein sein Zustandekommen eine Sensation. Das wichtigste deutsche Ereignis seit Jahrhunderten, sagen einige. Jeder, der Geringste wie der Reichste, wurde von dem Gefühl gehoben und getragen, dass das, was jetzt geschehe, der Anfang sei eines neuen Lebens, dass man gleichsam für das deutsche Volk die Weltgeschichte von Neuem beginne, beschreibt es der Protokollant des Vorparlamentes. Ein Traum geht in Erfüllung. Die ganze Stadt war in einer grenzenlosen Aufregung. Ein neues Leben sprang überall auf, schwärmt Meisenbug. Das ist der Kern des Gefühls. Ein neues Leben springt auf. Nationalfarbig geschmückte Eisenbahnen und Dampfschiffe bringen seit Tagen Freiheitspilger nach Frankfurt. Und sogar die Natur feiert mit. Alles grünt, sprießt, blüht. Man wandelte in den Straßen wie in grünen Laubgängen. Seit den Tagen der Kaiserwahlen hat Frankfurt so etwas nicht erlebt. Die Leute sind aufgekratzt. Auch die Arbeiter und Tagelöhner streifen durch die Innenstadt, noch ganz vorsichtig, mit dem neugierigen Blick und dem naiven Erstaunen eines Menschen, schreibt Meisenbug, den man lange Zeit im Dunkeln gehalten und der den Tag wieder sieht. Sie selbst wird dem Parlament als Zuschauerin beiwohnen, eine stolze Radikale, wie sie sich nennt, spätere innige Freundin von Baudelaire, Wagner, Nietzsche, Hector Berlioz und Ferdinand Freilichrath. Mit dem Eintreffen der ersten Vorparlamentarier wird Frankfurt zum Zentrum des nationalen revolutionären 48er-Geschehens. Gagan und die Fürsten hatten die Stadt des, so Goethe, freien Sinns verhindern wollen. Vergeblich. Frankfurt ist eine alte Kaiserstadt und tief in die Farben unserer Nationalerinnerungen getaucht, preist ein Freiburger Abgeordneter, eine Liebeserklärung. Die alte Kaiserstadt, zur Bundeshauptstadt geworden, wird nun Parlamentssitz und bald Reichshauptstadt, so der kühne Plan. Die Stadt habe sich, trotz der Tyrannei des Bundes, vieles von ihren alten Freiheiten bewahrt und der Charakter unserer Versammlung sei eben wesentlich mitbedingt durch den Ort, an dem wir uns befinden. Auch das Praktische spricht für die Stadt, ihre städtische Infrastruktur. Frankfurt hat kein Problem damit, tausende Menschen unterzubringen. Gastfreundschaft und Pluralität sind schon damals notorisch. Krugs Adressbuch von Frankfurt inklusive aller Gewerbe und Geschäfte. Gelbe und weiße Seiten in einem führen kundig durchs Stadtlabyrinth, jetzt auch zu Oehlers Lesekabinett auf der Zeil. Bei den Abgeordneten ebenso beliebt wird der neue 430-seitige Führer Beschreibung von Frankfurt am Main und seiner Umgebung. In moderner Weise werden hier Stadt und Umland präsentiert, mit Routen und Navigationen. Auch Vorschläge zu Ausflügen finden sich, die die Abgeordneten weidlich nutzen. In Scharen wird man sie an den Sehenswürdigkeiten beobachten können. Frankfurt am Main, bekanntlich eine der blühendsten und in vielen Beziehungen der ausgezeichnetsten Städte Deutschland, stets bietet dieselbe einen herrlichen Anblick dar. Auch eine der vielen Geschichten, warum und wie Schwarz-Rot-Gold zu den deutschen Farben wurde, geht auf Frankfurt bzw. auf die dortige Wahl Friedrich Barbarossas zum deutschen König im Jahr 1152 zurück. Der zeremonielle Weg nach der Königswahl im Frankfurter Römer bis zum Dom sei damals mit Teppichen in den Farben Schwarz, Rot und Gold ausgelegt worden. Schwarz und Gold waren die kaiserlichen Farben, das Heilige Römische Reich selbst besaß dagegen keine einheitlichen repräsentativen Farben. Ein Rot kommt erst mit dem 14. Jahrhundert hinzu. Fänge und Schnabel des Adlers, des kaiserlichen Wappentiers, werden rot gemalt. Zum Symbol für die Forderung einer vereinten deutschen Nation werden Schwarz-Rot-Gold dann erst in den Befreiungskriegen 1813 bis 1815. Die Urburschenschaft von 1815 machte sie zu den deutschen Farben, endgültig dann, auch als Fahne, das Hambacher Fest 1832. Hier steht die Farbkombination dann auch schon längst für den Widerstand gegen die Fürsten. Das Duell um Deutschlands Zukunft. Was ist denn aber die Aufgabe der Männer, welche in Frankfurt zusammentreten? Fragt eine große Zeitung. Die Leitartikelüberschrift liefert die Antwort. Monarchie oder Republik? Darauf läuft alles hinaus. Das sind die beiden großen Konzepte für die deutsche Zukunft. Beim Treffen in Heidelberg war die Diskussion über die politische Gestaltung Deutschlands bewusst vertagt worden. Jetzt stand sie an, die Auseinandersetzung und die Entscheidung. Das Vorparlament soll das große Duell der Parteien und Paradigmen sein. Von den einen, so formuliert Amalia Struve, wurden von Gagan und seine Freunde, von den anderen, nämlich den Demokraten, Hecker und Struve gefeiert. Doch viele Leute jubeln auch beiden Parteien zu, dem Aufbruch ganz allgemein. Es ist eine verrückte Stimmung in Frankfurt, flirrende, hoffnungsschwangere Unruhe und gleichzeitig eine Spannung, als hielte ganz Deutschland den Atem an. Die Frankfurter Finanzszene ist wie immer der härteste Indikator. Die heutige Börse wieder geschäftslos, melden die Zeitungen am 1. April. Die Stimmung bei den Demokraten. Übermorgen fahre ich nach Frankfurt, freut sich ein demokratischer Matador, Robert Blum. Dort muss dem Fass der Boden ausgestoßen, die moralisch vernichtete Staatsgewalt gesammelt, die Republik ausgerufen und eine Regierung eingesetzt werden. Alleine die bloße Idee des Kaisertums sei eine unzeitgemäße Schöpfung, ein verschrobener Gedanke, so Blum, eine Missgeburt. Geschweige denn die des preußischen Kaisertums. Es ist ganz 1789. Robert Blum kommt im Revolutionsrausch nach Frankfurt. Er spürt den Atem der großen Pariser Urrevolution von 1789 und bittet seine Frau, ebenso eine Jenny, ihn dazu mit Lektüre zu versorgen. Sie schickt dicke historische Wälzer über 1789. Die Erwartungen von Friedrich Hecker sind ähnlich. In zwei energischen Tagen müsse das Ende der fürstlichen Willkürherrschaft ohne heißen Kampf entschieden sein. Der Sack muss jetzt zugemacht werden. Sonst, so die Gefahr, gäbe es überhaupt keine Veränderung, nicht einmal eine halbe, bloß Reaktion. Die Heidelberger Versammlung vom 5. März, auf der das Vorparlament beschlossen worden war, sie liegt jetzt 25 Tage zurück, der Abend in der Mannheimer Aula 31 Tage. Jahre, Jahrzehnte in einer Zeit, in der ein Tag ein Monat ist, ein Jahr ein Jahrhundert. Die Demokraten reisen mit kräftigem revolutionären Rückenwind an. Dem Momentum der gewaltigen Volksversammlung sowie der gerade errungenen Siege des Volkes in Wien und Berlin. Hecker und Struve kommen direkt aus Freiburg, wo ihnen das Volk, die 30.000, ein revolutionäres Mandat mit auf den Weg gegeben haben. Umsetzung aller Beschlüsse des Volkes oder Erhebung. Es ist noch ganz frisch, als sie in Frankfurt eintreffen. Das Verlangen, an die Stelle der bisherigen Staatsform die Republik zu setzen, halten sie für Baden fest, gab sich allenthalben laut und energisch in Schrift und Wort, neben dem Rufe nach Waffen, kund. Tatsächlich befindet sich die Idee der Demokratie Mitte, Ende März im breiteren Aufschwung. Sie beginnt in Teilen des Volks populär zu werden, vor allem natürlich im deutschen Südwesten, aber nicht nur. Auch in Sachsen, in Berlin, in Wien und an zahlreichen anderen Orten, wenn auch nicht überall. Es gibt eine politisch-kulturelle Nord-Süd-Demarkationslinie, die deutsche Sonderung in Süd und Nord. Ein Hamburger Demokrat bittet in diesem Sinne, die Herren aus dem Süden, in deren Nähe die republikanische Idee lebhaft entwickelt ist, einzuladen, auch einmal nach Norden zu reisen und zu fragen, wie es dort steht. Da sei die Monarchie den Menschen in die Gemüter gewachsen. Dennoch, vor allem bei den Jungen und bei 80% der deutschen Nichtbürger, aber auch in Teilen des Kleinbürgertums, kommt demokratische Stimmung auf. Man sah es klar, dass nur die republikanische Staatsform das Grundheilmittel sei, und von vielen, welche jetzt an der Spitze der öffentlichen Geschäfte stehen und bei ihren allergnädigsten Herren antichambrieren, hörte man sagen: Die Republik kann nicht ausbleiben, sie wird und muss kommen. Einige setzten nur wenige Monate, andere längere, keiner eine lange Frist. So Hecker. Echte Veränderung liegt tief in der Luft. Republikaner sein ist von nun an eine Lebenshaltung. Tausende Flugblätter, Artikel, Reden, Gedichte und Tagebucheinträge formulieren die Lust an der Republik. Die Mannheimer Abendzeitung veröffentlicht Stimmen aus dem Bürgerstand. Eine davon bittet die Vorparlamentarier: Schafft uns einen vereinigten Freistaat oder, wie es die Gelehrten nennen, eine Föderativrepublik. Der nimmermüde Mainzer Demokrat Zitz, Gargans Kontrahent in der hessisch-darmstädtischen Kammer, sagt in seiner Mainzer Zeitung die Gründung der Republik binnen 14 Tagen voraus. Itzstein warnt schon mal die Darmstädter vor. Aber sie wollen in Darmstadt einstimmig keine Republik. Nun, sie werden sie doch haben. Der Kampf um die Permanenz. Das Zauberwort. Tatsächlich ist die deutsche Revolution nun zum Greifen nahe. Es bedarf buchstäblich eines einzigen Beschlusses. Die Versammlung müsste sich selbst für permanent erklären und als provisorische Regierung durchgreifen bis zur Wahl des Parlaments. Das wär's. Mehr nicht. Eine einzige Tat. Der Augenblick, wo wir erst unser eigenes Fundament machen, nennt Blum den ersehnten Akt. Eine Basislektion des revolutionären Savoir-faire im Sinne der Herwegschen Formel, wie man eine Revolution macht und was ein Volk vermag. Es wäre wirklich ganz 1789, damals hatte man in Paris Ähnliches getan, das parlamentarische Provisorium, die Generalstände in Versailles, hatten sich als permanent erklärt. Genau das könnte man jetzt tun. Eine Erklärung der Permanenz wäre die revolutionäre Selbstermächtigung, die im selben Moment das Ende der Macht der Fürsten wie des Bundes reklamiert. Der Akt selbst wäre pure Revolution, noch vor der Frage, was die permanente Versammlung dann in der Folge beschließen würde, Republik oder Monarchie. Die Gefahr, dass das angeschlagene Preußen mit Militärgewalt kontert, ist momentan so gering wie nie, das wissen die Demokraten, das wissen alle. Die republikanischen Leiter jedenfalls, hält Hecker fest, lebten in der festen Zuversicht, in Frankfurt die Permanenz der großen Versammlung durchzusetzen. Dann wäre auch das Maximum möglich. Die Sache der Republik auf jenem großen Felde für ganz Deutschland zu entscheiden. Die Ordnungspartei hat schon mit dem Treffen selbst ein formelles Problem, auch ohne Permanenz, die sie kategorisch ablehnt. Formal gesehen nämlich ist schon die Zusammenkunft, in den Worten des Historikers Valentin, eine notablen Versammlung rein revolutionären Charakters, ohne irgendeine amtliche Legitimation eben. Der amtierende Präsident des Deutschen Bundes, Dönhoff, sieht genau das als des Pudels Kern. Die freche Veranstaltung sei nichts weniger als ein faktisches Nationalparlament. Zahlreiche Teilnehmer, die Protokolle halten alles fest, betonen wortreich, wie unwohl sie sich alleine deswegen fühlen. Gagan, Marti und ihre Freunde werden alles tun, dem Treffen den revolutionären Charakter zu nehmen. Ohne Permanenz bleibt das Vorparlament streng genommen die Privatversammlung, als die sie die Konstitutionellen sehen wollen. Die Stimmung bei den Konstitutionellen. Die Konstitutionellen haben in Frankfurt viel vor. Um jeden Preis alles verhindern, was die Demokraten wollen. Permanenz, Revolution, Republik, Soziales. Und stattdessen wollen sie die Weichen für Deutschlands erbmonarchische Preußenwerdung stellen. Die Straßen, die Kneipen, der Karneval, die Herzen und Köpfe eines großen Teiles des Volkes mögen den Demokraten gehören. Ihnen aber gehört mittlerweile ein großer Teil der faktischen Staatsmacht. Und mit dem Ausschluss der Demokraten aus dem Siebener Ausschuss, dem Diktat der Tagesordnung für das Vorparlament und der Einladungspraxis für dessen politische Zusammensetzung haben sie sich auf das Treffen effektiv vorbereitet. Ein weiterer Sieg, der Siebener Ausschuss begrenzt die Vorparlamentsversammlung auf 2 Tage. Man will sich hier nicht lange aufhalten. Regierungschef Gagan kennt den republikanischen Aufwind im Volk, vor allem in den durch die Eisenbahn so gefährlich nahegerückten demokratischen Hochburgen Hanau, Mainz, Mannheim, Heidelberg, Freiburg oder Offenburg. Frankfurt ist republikanisch umzingelt. Gagan fährt seine Propagandamaschine hoch. Überall werden Gerüchte gestreut. Die Demokraten planten einen bewaffneten Angriff gegen die Versammlung, falls diese sich nicht für die Republik entscheide, beschwert sich Hecker. Man wolle im Spießbürgertum den Mut der Angst erzeugen. Menschenmengen, gar derart mobile, zudem solche des Pöbels, sind längst nicht mehr bloß nur den Fürsten, sondern auch den regierenden Konstitutionellen suspekt. Von Gagan, Marti und ihre Freunde würden am liebsten die gerade von den Fürsten gewährte Versammlungsfreiheit, für die auch sie gekämpft haben, wieder kassieren. An den Bahnhöfen marschieren Truppen auf, es werden teils sogar Kanonen postiert. Die Reisenden werden wie Warenballen durchsucht, ob sie nicht etwa Waffen führten. Rigorose Bauern werden gar nicht erst in die Stadt gelassen. Außerdem spendiert Gagan den seiner Sache ergebenen Darmstädtern die Reise nach Frankfurt. Auch er will Klaköre. Sie marschieren mit einer vorangetragenen Fahne durch die Stadt. Keine Republik! Als sie auf andersdenkende Hanauer Turner treffen, kommt es zum Zusammenstoß. Einer der Republikaner wird übel zugerichtet. Die durch Gagan getroffenen Ordnungsmaßnahmen sind so kernig, dass sogar der preußische Gesandte zufrieden ist. Hecker, Struve, Blum und die anderen können diese Zusammenhänge, falls überhaupt, erst im Nachhinein rekonstruieren. Im Augenblick treten sie in Frankfurt so stark, so gutgläubig auf wie stets zuvor. Obwohl die demokratischen Wortführer und Deputierte in den nächsten Tagen teils böse anonyme Briefe bekommen werden, bis hin zu Morddrohung. Gagan und seine Polizei helfen ihnen nicht. Auf dem Auge sind sie blind. Emma und Georg Herweg. Der Weltgeist im Publikum. Erst vor einem Monat ist er für die Revolution von der belgischen Grenze zu Fuß in Richtung Paris marschiert. Jetzt nimmt er unter anderem die dreitägige Strapaze einer Postkutschenfahrt nach Frankfurt auf sich. Bakunin, Trauzeuge der Herwegs, der Revolutionär bis in die Haarspitzen. Er reist von Paris nach Straßburg, dann über den Rhein und schließlich mit der badischen Eisenbahn zum Vorparlament. Herweg hat ihm ein Empfehlungsschreiben an Demokratenfreunde mitgegeben, sie mögen ihn bitte in ihre Kreise einführen. Es würde sich lohnen, brächte Bakunin doch kräftige Revolutionsluft mit sich, um die konstitutionelle Atmosphäre zu reinigen. Sie haben aus Paris einen klaren Blick auf Frankfurt, sind à jour. Nicht nur im Publikum, sondern auch im Vorparlament selbst sitzen viele ihrer Demokratenfreunde, sicher ein Dutzend, und sie alle korrespondieren eifrig. Der Naturwissenschaftler Karl Vogt, Feuerbachs Heidelberger Philosophenfreund Kapp, der Königsberger Demokrat Jacobi, Blum und viele mehr. Wer auch im Publikum sitzt, Ludwig Feuerbach höchstpersönlich, ebenso ein guter Freund der Herwegs. Georg hat ihn zweimal in Heidelberg besucht. Vive la République, schreibt der Weltphilosoph schon am 3. März 1848 an seinen Verleger. Die französische Revolution hat auch in mir eine Revolution hervorgebracht. Sobald ich kann, gehe ich nach Paris. Ganz jung ist er nicht mehr. Mit seinen 44 Jahren hat er bereits wirkungsmächtig Gott beerdigt. Jetzt will er noch einmal neu aufbrechen, beginnt seine Paris-Reise, bleibt jedoch in Frankfurt hängen. Er will das Vorparlament selbst erleben. Feuerbach ist 1848 ganz Revolution. Sein Äußeres hat sich verändert, schreibt seine Stiefmutter an Emma Herweg nach Paris. Ein roter, struppiger Republikanerbart zerstört den Adel und die Feinheit seiner Züge. Feuerbach aber interessiert sich nicht für Gesichtsadel. Sein Ziel: religiöse und politische Kammerdiener der himmlischen und irdischen Monarchie und Aristokratie zu freien, selbstbewussten Bürgern der Erde zu machen. Viel mehr als gedacht. Wohin mit den Deputierten? Als Versammlungsort hatte man den Römer bestimmt, das berühmte Frankfurter Rathaus, den dortigen repräsentativen Saal, in dem nach den Wahlen der deutschen Kaiser und Könige zeremoniell getafelt worden war. Allerdings gibt es eine organisatorische Panne. Erst kurz vor Beginn wird klar, dass viel mehr Deputierte kommen als gedacht. Ganze 574 Abgeordnete sind es, die der Siebener Ausschuss eingeladen hat. Sie beraten 4 Tage, vom 31. März bis zum Abend des 3. April 1848, am Ende dann doch 2 Tage länger, als der Siebener Ausschuss es wollte. Die feierlichen Grußworte werden im Römer funktionieren, nicht aber die langen Sitzungstage. Man beschließt, in die evangelische Hauptkirche Frankfurts auszuweichen, ein klassizistischer Rundbau des Architekten Johann Friedrich Christian Hess mit Namen Paulskirche. Gekommen sind oppositionelle Vertreter aus den meisten der 34 deutschen Staaten und 4 freien Städten, allerdings in ungleicher, recht willkürlicher Verteilung. Beispielsweise reisen 141 Deputierte aus Preußen und 84 aus Gagans Hessen-Darmstadt an, 72 aus Baden, 52 aus Württemberg, 44 aus Bayern, 26 aus Sachsen, 18 aus beiden Mecklenburgs. Aus dem revolutionären Österreich, das mehr Einwohner hat als Preußen, kommen lediglich 2 Abgesandte. Theorie der Bärte. Klare politische Orientierungen. Von einem Frankfurter Vorparlamentarier stammt eine praktische Anleitung, wie man sich im politischen Gewühl der Abgeordneten wie auch im Menschengewimmel der Stadt sofort Klarheit verschaffen kann. Er hat eine Typologie verfasst, mit der man die politische Gesinnung des Gegenüber am Bart erkennt oder an dessen Fehlen. Volksdienst und Rasiermesser sind zwei unverträgliche Dinge, hält er fest. Und daher erklärt sich die alle Männerkinne plötzlich umwuchernde Bartzucht. Plötzlich, weil mit einem Mal sehr viele Bart tragen, es Mode ist. Wer keinen Bart trägt, ist also Philister. Der erste Typus. Ist er auch noch elegant gekleidet, trägt etwa Glacé-Handschuhe, so zählt er zu den Reaktionären. Sehr gefährlich, kann aber grob behandelt werden, lautet der Hinweis. Ein sorgfältig gepflegter Schnurrbart mit glattrasiertem Kinn bedeutet Aristokrat, Konstitutioneller, schießt zuweilen gern mit Pistolen, deshalb mit Vorsicht zu behandeln. Der dritte Typus, ein Schnurrbart mit kleinem Zwickelbart an der Unterlippe wiederum, weist auf einen Polizisten hin, gleichfalls mit der nötigen Vorsicht zu behandeln. Der Zusatz, es sei denn, dass man viele gute Freunde bei sich hat. Als Schnurr- und starker Knebelbart ohne Backenbart zeigt der Bart wenig an. Typus 4 gehört also meist zum linken Zentrum, den parlamentarischen Liberalen, was bedeutet, er hat keine entschiedene politische Meinung. Typ 5 ist der Revolutionär. Der Bart wächst von einem Ohre zum anderen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Mit der Schere gleichmäßig und kürzer abgeschnittener Wuchs zeigt den entschiedenen Volksfreund an. Die zweite Möglichkeit, unberührter Barturwald, wilder Naturwuchs, der niemals mit Schere oder Messer in Berührung kommt. Er wiederum weist den edlen Volksfreund aus, den Messias des vierten Standes. Zuweilen radikaler Verbesserer ohne allen historischen Boden und auch kommunistischer Träumer, was heißt, er verspricht, Wunder zu tun, nächstens. Der deputierte Verfasser dieser Theorie wohnt mit seiner Familie übrigens in einem Neubau am neuen Main-Kai, direkt an der alten Brücke, ziemlich großzügig, 7 Zimmer plus Küche. Er schreibt auch diesen Satz. Die Zeit fliegt mit Sturmeseile, die organische Entwicklung ist ein Märchen. Sein Name? Heinrich Hoffmann. Ein freisinniger Freund Heckers, der den badischen Volksmann bei seinen Aufenthalten in Frankfurt bei sich wohnen lässt. Hoffmann lehrt Anatomie am berühmten Senckenbergischen Institut, ist Poet und wird bald ein bedeutender Psychiater. Vor 4 Jahren hat er seinem hibbeligen Sohn ein aufwendiges Weihnachtsgeschenk gemacht, ein selbstverfasstes Buch. Lustige Geschichten und drollige Bilder für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Struwwelpeter heißt das Buch dann ab 1847. Das Duell beginnt. Der konstitutionelle Angriff. Der erste Tag, Freitag, der 30. März. Strahlender Sonnenschein. Ein Maitag im März. Die Stadt ist rappelvoll. Tausende sind auf den Beinen und bejubeln die Parlamentarier, als sie vom Kaisersaal zur Paulskirche ziehen. Die Frankfurter Bürgergarde steht Spalier, der Dom steuert Glockengeläut bei und das Militär Kanonenschüsse. Frauen lassen Tücher aus den Fenstern herab, am schönsten weht aber das Unionsbanner der nordamerikanischen Freistaaten. Einheit in der Vielfalt, lautet die übersetzte Inschrift auf der Fahne. Dass dies in Deutschland möglich sei, in solchen Momenten glaubt man es. Viele Gassen der Innenstadt sind mit Anschlägen gepflastert. O edles deutsches Parlament, mach unser Schmach nur bald ein End. Auch die Paulskirche gibt sich überaus feierlich. Fahnen, Kokarden, tannengrüne Ehrenpforten, außen und innen eine schwarz-rot-goldene Vision. Durch die runde Kuppel der Kirche fällt das Licht in den runden Saal und erleuchtet die Köpfe der Versammelten. Hunderte historische Zeichnungen zeigen es gekonnt. Über dem Rednerpult thront ein Großgemälde der Germania. In einer Hand die deutsche Fahne, in der anderen das Schwert, gekleidet ins schwarz-rot-goldene Gewand. Grazil kann man die allegorische Frauengestalt nicht nennen, zumal verglichen mit den französischen Pendants. Doch das ist wohl Absicht, sie soll vor allem mächtig wirken, eine Eiche. Fast schon könnte man an Heines Warnung vor dem deutschen Donner denken, trüge die Germania nicht so ein lieblich nazarenisches Haupt auf ihrem Kolosskörper. Als der Präsident Karl Josef Anton Mittermeier, ein aufrechter alter Liberaler, Platz nimmt, überreicht ihm der Siebener Ausschuss sofort den liberalen Sechs-Punkte-Plan, Grundlage der Verhandlungen, sagen sie, und ziemlich genau die konstitutionelle Strategie, gedruckt, verschickt und festgeklopft. Jeder Abgeordnete findet den Plan auf seinem Platz, also auf den spartanischen Holzbänken der Kirche. In einem Dreiviertelkreis sitzen die knapp 600 Männer eng beieinander. Das vierte Viertel füllt die Kanzel aus, der Präsidentensitz. Davor steht ein Sprecherpodium. Die Publikumstribüne hinter den Abgeordneten verläuft ebenerdig und auch hoch über den Köpfen als Galerie. Dort oben sitzt Albert Grün, 26-jähriger Demokrat, vor kurzem noch wegen angeblicher Majestätsbeleidigung ins Brüsseler Exil getrieben, bald schon wegen seiner demokratischen Konfession zum Tode verurteilt. Heute und in den nächsten Tagen beschreibt Grün den demokratisch-liberalen Showdown, Anfang 1849 als spitzpolemisches Buch publiziert. Das Programm der »Sieben, die für die Freiheit eine böse Sieben war«, nennt er die nun im Dreiviertelrund der Paulskirche laut proklamierte Agenda des Siebener Ausschuss. Zu Punkt 1 haben die Konstitutionellen die Oberhauptsfrage gemacht. Beim demokratischen Grün schrillen die Alarmglocken. Ehe vom Volk noch mit einer einzigen Silbe die Rede gewesen ist, gehe es gleich um den Kaiser? Unten lacht Hecker laut und grimmig auf. Das Ding kommt mir vor wie das Königtum von Gottes Gnaden, das zuerst spricht, ich, der König, und dann nach dem Volk gesucht. Ein Demokratenkollege legt nach. Warum mit dem Dach anfangen, ehe man das Fundament habe? Es ist der 30-jährige Hugo Wesendock, Studium der Rechtswissenschaften im Demokratennest Bonn, seit 1842 Anwalt in Düsseldorf, und auch er im nächsten Jahr trotz ordentlichem Abgeordnetenstatus wie viele demokratische Deputierte zum Tode verurteilt. Die Sieben des Ausschusses bleiben stumm, auch beim nächsten Punkt, als die Demokraten ihre bescheidene Vorstellung eines nationalen Parlaments kritisieren, das nur eine Art zweite Kammer mit begrenzter Korrektivmacht zum Fürstenhaus sein soll. Ein allerliebstes Puppenspiel, so Grün sarkastisch. Wenn das Volkshaus sagt, so wollen es die Deutschen, dann erwidert der Senat, entschuldigt gefälligst, wir wollen aber nicht. Und so kann sich der Volkswille begraben lassen. Und selbst wenn der Senat mal bei etwas mitmache, so hat das Oberhaupt keine Lust und dann ist es wieder nichts. Das konstitutionelle Modell. Beim nächsten Punkt reißt Grün dann endgültig die Hutschnur. Das zahnlose Parlament soll auch noch vom Bund auf die Wege gebracht werden und nicht vom Vorparlament. Erhabener Bund, wir armen Erdenklöße sind viel zu schwach, einen Hund vom Ofen zu locken. Wie könnten wir ohnmächtigen Dinge da eine Nationalversammlung berufen? Der demokratische Gegenstoß. Struves Antrag. Erster Tag. Je entschiedener die Partei der Konstitutionellen in solcher Weise aufgetreten war, Struve meint das Vorgehen des Siebener Ausschusses, desto dringender wurde es den Republikanern zur Pflicht, auch ihrerseits ihre Forderung mit Entschiedenheit geltend zu machen. Und das tun sie. Sie bestimmen Struve zum Wortführer, um den Grundsatzantrag, das Programm der Demokratischen Partei, vorzutragen. Unmittelbar nach der Rede des Präsidenten und der Verkündung der konstitutionellen Agenda ist er dran. Jetzt soll die Revolution geschehen. Die ganze. Eine lange Zeit tiefster Erniedrigung lastet auf Deutschland, erklärt Struve. Ein System der Tyrannei. Knechtung, Verdummung und Aussaugung für das Volk. Willkürherrschaft. Dabei sei die Armut großer Volksteile unerträglich geworden, habe sich bis zur Hungersnot gesteigert. Es folgen 15 demokratische Grundsätze. Struve spricht für damalige Verhältnisse ohne großes stimmliches Pathos, prosaisch eher. Er hat 10 Minuten, die Geschäftsordnung des 7er Ausschusses begrenzt die Zeit pro Beitrag, um nur keine Diskussionen aufkommen zu lassen. Struve wirkt bescheiden in seinem grauen Jackett, seinem weißen Hemd. Doch viele Abgeordnete erleben ihn zum ersten Mal. Den Vertretern abgelegener Regionen mag er wie ein Außerirdischer vorkommen, weil er hier so schonungslos redet. Oft wird es mucksmäuschenstill, obwohl zu den Abgeordneten noch gut 2000 Zuschauer im Parterre und auf der Galerie kommen. Da die bisherige sogenannte Ordnung der Dinge nicht mehr trägt, sei es die Aufgabe der heutigen Versammlung, eine neue Ordnung zu beschließen, erklärt er das Mandat der Demokraten. Struve weiß, was er in Reden vor deutschem Publikum akzentuieren muss. First things first. Der erste der 15 Grundsätze lautet also Sicherheit des Eigentums und der Person. Weiter geht es mit Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle. Mit unantastbaren Grundrechten, inspiriert durch die Verfassungen Frankreichs und Nordamerikas. Es folgen die bekannten demokratischen Ideen, einschließlich der einer sozialen Marktwirtschaft auf der Basis eines Ausgleichs des Missverhältnisses zwischen Arbeit und Kapital, das Gegenprogramm zum Kommunismus. Ein besonderes Arbeitsministerium sei umgehend zu errichten, das die Arbeit schützt und dem Arbeiter einen Anteil an dem Arbeitsgewinne sichert, einen gerechten Lohn. Struve skizziert eine föderale deutsche Bundesrepublik mit Volkssouveränität als oberstes Prinzip. Deutsches Volk, dieses sind die Grundsätze, mit deren Hilfe alleine Deutschland unseres Erachtens glücklich, geachtet und frei werden kann, kommt Struve zum Ende. Und damit das alles auch passiert und nicht nur Idee bleibt, müsse das Vorparlament in Frankfurt vereint bleiben, bis ein frei gewähltes Parlament die Geschicke Deutschlands leiten kann. Struve hat gerade 10 Minuten gesprochen. Die Mehrheit der Deputierten erstarrt. Ein Moment völliger Stille tritt ein. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Erste Kollisionen und Abbruch. Erster Tag. Der Parlamentspräsident mit dem imposanten Silberhaupt weiß nicht so recht, was zu tun ist. Ist da gerade ein Antrag auf Revolution gestellt worden? Erst schweigt der Präsident, dann kommt die Rüge. Struve habe mehr als 10 Minuten gesprochen, seine Begründung des Antrags müsse entfallen. Abermals Stille. Ein Sachse meldet sich zu Wort. Der Antrag könne doch, das bewährte Verfahren, zur Prüfung in einen Ausschuss wandern. Doch Struve weiß, was das bedeutet. Er widersetzt sich. Nein, das müsse selbstverständlich im Plenum diskutiert werden. Deutschlands Zukunft sei bereits am 5. März in Heidelberg vertagt worden, und zwar auf diese Versammlung. Und da die beiden Hauptprogramme vorliegen, das demokratische und das liberal-konstitutionelle, muss es nun endlich zur offenen Auseinandersetzung kommen. Genau das sei ja die Idee der Versammlung. Lautstarkes Entsetzen bei den Liberalen. Gagan wirft den Demokraten wütend vor, alles zu gefährden. Sie würden, argumentiert er, den Kredit, den die Versammlung beim Volk habe, verspielen. Der Würzburger Konstitutionelle Gottfried Eisenmann ruft aus dem Plenum, er lebe und sterbe für die konstitutionelle Monarchie. Unter genau diesem System hat er 15 Jahre lang in Kerkern geschmachtet. So war der Durchschnitts-Märzphilister beschaffen, spottet der Historiker und Politiker Wilhelm Bloß, der die deutsche Revolution später aus sozialistischer Perspektive erzählt und die Demokraten, wie Marx und Engels 1848 selbst, ein weiteres Mal desavouiert. Jetzt aber gilt seine virtuos ätzende Häme erst einmal den hyperloyalen Philistergemüten. Niemand schimpft so kräftig wie er. Es geht heiß her in der Paulskirche. Alle schreien durcheinander. Marti, Bassermann und Welker am lautesten. Wirr und ordnungslos, notiert Struve später. Es sind rüde Attacken. So groß waren Gehässigkeit und Bitterkeit und Verdächtigung, so gering ritterliches und loyales Empfinden gegenüber dem Gegner, rügt Valentin. Augenblicklich ist die Atmosphäre vergiftet. Diskussion? Abstimmung? Verhandlung? Nichts da, nur Flüche und Schimpf. Der demokratische Antrag sei wüster Sozialismus, Anarchismus, Kommunismus, Jakobinertum, hallt es durch die Kirche. Dass die Demokraten mit solchen Konzepten gar nichts zu tun haben, attestiert der Fachmann bloß sofort. Mit Bedauern. Struve spreche wie alle bürgerlichen Demokraten gerne vom Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit, scheitere aber daran, das Missverhältnis in der Produktionsform selbst zu suchen. Als Welker, seine ohnehin markanten Wangenknochen wirken im Groll noch kantiger als sonst, die dichten, gewellten Haare ganz durcheinander, ein erneutes Mal zum Schimpf ansetzt, ist es Emmas und Georgs naturwissenschaftlicher Freund Karl Vogt leid und fährt ihm ins Wort. Der Herr Abgeordnete oder vielmehr der Herr Bundestagsgesandte Welker? Vogt bringt den Satz nicht zu Ende. Es bricht ein noch gewaltigerer Tumult los als zuvor. So heftig, dass die Sitzung eine halbe Stunde unterbrochen werden muss. Ein Eklat, über den ganz Deutschland sprechen wird. Nicht wenige unken schon vom Scheitern, vom Ende der Versammlung. Und natürlich könnte es so kommen. Ab und an kommt es während der Verhandlungen im Plenum, vor allem nahe der Türen, zu erheblicher Unruhe. Wiederholt, auch in den nächsten Tagen, machen Gerüchte die Runde, ein republikanisch angezettelter Volksaufstand breche los. Einige der Parlamentarier rutschen unruhig auf den Bänken hin und her. Wird der Mob uns holen? Die Franzosen? Die Freischärler? Majoritäten und Minoritäten. Plenum und Publikum. Erster Tag. Erst hier, erst jetzt in der Paulskirche, erkennt man die Kräfteverhältnisse in voller Deutlichkeit. Die erdrückende Majorität der konstitutionellen Liberalen, die Minderheit der Demokraten, die kaum ein Viertel der Versammlung ausmachen. Eine an und für sich nicht sehr günstige Zusammensetzung, schreibt Struve bitterböse. Auch wenn Itzstein viele Demokraten nach Frankfurt gebeten hat, schlägt die Einladungspraxis des demokratenfreien Siebener Ausschusses voll durch. Wen aber hatten die Sieben eingeladen? Fragt Grün rhetorisch. Ihre eigenen Gesinnungsgenossen, sehr viele Adlige, Beamte und sonstige vornehme Herren. Während die größte Zahl der wirklichen Volkslieblinge ohne allen Grund ausgeschlossen blieb. In der Tat fehlen Dutzende bereits jetzt profilierter Demokraten. Fickler, Herwegs Freunde Julius Fröbel und Jakob Hartmann, Karl Gutzko, der demokratische preußische Richter Jodokus Temme, Ludwig Simon aus Trier, Christian Schüler, Franz Wilhelm Adolf Trützschler, Wilhelm Löwe Kalbe, Gottfried Kinkel und Karl Schurz. Der Kampf der Monarchisten gegen die Republikaner, das Duell um Deutschlands Zukunft. Es scheint entschieden, bevor es begonnen hat. Für die Demokraten ist es ein Schock. Dabei sehen sie sich beim Volk ja im Aufwind. Die Zusammensetzung der Versammlung spiegelt das wider. Die meisten Teilnehmer sind betagte Kammeroppositionelle, Professoren, Juristen, die schon ihre Anreise für unangemessen rebellisch halten und darüber hinaus keinen Lärm machen wollen und höchstens besorgt feststellen, dass man gar keine Legitimität besitze, sich hier zu treffen. Von den allermeisten Teilnehmern wird man nach dem Vorparlament nie wieder etwas hören. Zum ersten Mal erschien auf dem politischen Schauplatz in größerer Anzahl jenes unglückselige Element, das der deutschen Bewegung von 1848 in ihrem parlamentarischen Teil einen halb komisch, halb traurigen Anstrich gegeben hat. Die deutschen Professoren, kommentiert der Sozialistische bloß. Nebenbei erinnert er an eine beliebte sprichwörtliche Wendung der Zeit. Je gelehrter, desto dümmer. Die stumme, ängstliche Mehrheit, Er nennt sie auch die Zaghaften und Zahmen. Albert Grün gerät in Wut. Wenn Sie nicht wollen, dann haben wir den Beweis, dass die Revolution noch nicht fertig war und dass sie sich aufs Neue erheben musste, wenn es mit der Freiheit ernst war. Das Ergebnis? Der Grundsatz der Volkssouveränität, so Hecker, wurde diskutiert, bei dem panischen Schreck vieler Mitglieder aber sogleich abgebrüht, ausgelegt und anständig frikassiert, dass selbst die Monarchie sich dabei beruhigen konnte. Einen Effekt hat die Lage immerhin. Die entschlossenen Leute, die ehrlich und offen verfechten wollten, was sie dachten und als wahr erkannt hatten, fanden sich schnell zusammen. Befinden sich die Demokraten im Plenum in der Minderheit, stellen sie auf den Zuschauertribünen die Mehrheit. Eine Mehrheit, die zudem nicht schweigt. Feuerbach, Bakunin, die junge rabiate Demokratin Meisenbug, Grün und hunderte weitere Bürgerinnen und Bürger mit großen Träumen beteiligen sich mit lauten Zwischenrufen. Der preußische Gesandte behauptet, die Stimmung im Publikum lasse sich in diesen Satz fassen. Wenn ihr das alte Bevormundungssystem nicht aufgeben wollt, so zwingt ihr uns zur Revolution, zur blutigen Revolution in den Straßen. Aber außer präsidialen Ermahnungen und cholerischen Attacken einzelner institutioneller Eiferer bringen die Zwischenrufe zur Frustration des anwesenden Volkes nichts ein. Ebenso wenig helfen die leidenschaftlichen Kommentare der vor der Paulskirche Stehenden. Die wogende Menschenmasse, so Zeitzeugen, zeigte eine Teilnahme, die jegliche Vorstellung übertraf. Da nur ein winziger Teil der Menschen in der Paulskirche Platz findet, erfindet die Menge spontan ein Kommunikationssystem. Einzelne Abgesandte werden für 15 Minuten auf die Tribüne geschickt, kommen wieder, um dann alles möglichst haarklein wiederzugeben, eine fast Live-Berichterstattung. Die Rettung der Sitzung. Erster Tag. Blum, der zu einem der Vizepräsidenten gewählt wurde, unternimmt nach der halbstündigen Pause einen Vermittlungsversuch. Mögen wir doch daran denken, dass die Augen des gesamten Europa auf uns gerichtet sind, dass wir die erste Versammlung in Deutschland sind, die der neu gewonnenen Freiheit einen Ausdruck geben soll. Fragen Sie sich selbst, wenn wir in dieser schroffen Gegenüberstellung zueinander stehen, was soll dann daraus werden? Lassen Sie uns dem ganzen Volke vorangehen in dieser ernsten und großen Zeit in einer würdigen Haltung. Allgemeiner Beifall, heißt es im Protokoll. Blum, mit allen Demokraten völlig auf einer Linie, verhält sich exakt wie Struve und Hecker in den letzten Wochen, als sie die Republikforderung dem guten Geist einer möglichen oppositionellen Einheit geopfert haben. Nach allen erlittenen Desastern aber sind Struve und Hecker mittlerweile eigentlich an einem anderen Punkt. Marti, Bassermann, Welker, Gagern, Blum hatte diese Kämpfe bisher nicht, haben diesen Geist nicht nur nicht belohnt, sondern gänzlich zerstört. Nur Itzsteins Liberale haben ihn auch gesucht, sind aber nicht stark genug. Blum schafft es. Er wendet das frühe Scheitern der Versammlung ab. Die Sitzung beginnt noch einmal von vorne. Ohne Struves grundsätzlichen Antrag, dafür mit diversen Anträgen zum Prozedere und Geschäftsordnung, ganz wie in den zweiten Kammern. Die Verhandlungen begannen, um formelle Fragen wurde wütend und tapfer gestritten, grollt Hecker. Bei entscheidenden Anträgen oder Äußerungen der Republikaner arbeiteten die Helden und Feigen mit Augen, Ohren, Mäulern, Händen und Füßen. Er und Struve verstehen die Welt nicht mehr. Man hat das Volk mit seinen drängenden Problemen auf die Versammlung in Frankfurt verwiesen. Hier jedoch streitet man sich nur um Legitimität und Befugnisse. Kasuistische staatsrechtliche Oberseminare statt Revolution. Echt deutsche Tage, so Herwegs Formel. Gagern blafft die Demokraten wiederholt an. Wir bilden hier zwar eine Versammlung, die Freiheit will und um des Volkes und der Volkssouveränität willen erstrebt, aber wir werden dem Prinzip der Monarchie im Staat treu bleiben. Die deutsche Revolution war bis dahin vor den Thronen stehen geblieben, pointiert der Revolutionshistoriker Valentin. Die Mehrheit, auch des Vorparlamentes, wollte es dabei lassen. Sie traute dem dynastischen Prinzip, bloß gedämpft gewissermaßen durch das parlamentarische Prinzip, mehr aber auch nicht. Also kommt man trotz Blums und Itzsteins Mediation auf keinen grünen Zweig. Wie auch. Die Stimmung erhitzt sich erneut. Wieder wird es konfrontativ. Kurz vor einer erneuten Eskalation kommt Demokrat Wesendonck mit einem Notvorschlag, der ihn wohl selbst nicht glücklich macht. Man solle die Entscheidung über die Staatsform, die Frage aller Fragen, Monarchie oder Republik, noch einmal vertagen. Auf die konstituierende Nationalversammlung. Natürlich weiß er auch, käme es jetzt zur Abstimmung, würde die Mehrheit für konstitutionelle Monarchie stimmen. Bei den Demokraten herrscht kurz Schockstarre, bis Blum sich anschließt, ein Signal an die anderen. Dann auch Gagern und die Seinen, ebenso Itzsteins Lager. Hecker und Struve winden sich, doch ihnen bleibt keine Wahl. Doch noch Ergebnisse. Erster Tag. Jetzt will man sich um die Festsetzung der Nationalversammlung kümmern. Es sind viele Fragen zu klären. Welche deutschen Gebiete machen überhaupt mit? Wie sieht das Wahlrecht aus und so weiter? Bei Fragen, wo es nicht gleich um die Grundsatzentscheidung Republik oder Monarchie geht, können sich Liberale und Demokraten verständigen, teils sogar sehr gut. Itzstein und andere meinen es ernst mit der Volkssouveränität, wollen das deutsche Parlament auch in einer konstitutionellen Monarchie mächtig sehen. Der große Vermittler Blum weiß das und setzt auf neue Verbündete und Majoritäten, an diesem Tag zu Recht. So gibt es ganz am Ende des dramatischen ersten Tages dank der liberal-demokratischen Achse doch noch Ergebnisse. Beschlüsse. Kleine revolutionäre Beschlüsse. Der Prinzipale natürlich, die ganz offizielle, unmittelbare Einberufung einer konstituierenden Versammlung für Deutschland, sprich eines deutschen Verfassungsrates. Sensationeller noch? Das ganze deutsche Volk soll wählen, kein mündiger Bürger ausgeschlossen sein. Kein Zensus, sondern allgemeine Wahlen. Anders? Das Geld und der Stand und die Religion sollen keinen Unterschied machen. Für Blum ist es der Beweis. Der eingeschlagene Kurs ist der richtige. So kann es funktionieren. De facto rutscht ins Protokoll der Sitzung dann aber doch noch das Attribut selbstständig als Anforderung hinein, was vielerorts in der Praxis dann zu erheblichen Einschränkungen des Wahlrechts führt, sodass dort dann doch bis zu einem Drittel von der Wahl ausgeschlossen war. Auch bei der Frage, wie viele Abgeordnete es werden, siegt die neue Mehrheit. Trotz heftigen konstitutionellen Mäkelns entscheidet sich die Majorität dafür, auf 50.000 Wähler einen Abgeordneten kommen zu lassen. Als dann auch noch Frankfurt einstimmig von allen Lagern zum Sitz der ersten Nationalversammlung gewählt wird, bekommt der Tag endgültig eine freundliche Färbung. Oder sind die Kämpfer einfach müde? Schluss der Verhandlungen ist nachmittags um 16:30. Die Frankfurter Wirtshäuser. Am Abend werden die strapazierten Volksmänner mit einem pompösen Fackelzug gefeiert. Dann geht es, Gäste und Bürger, Politiker und Publikum, Verfeindete und Verbrüderte, in eines der zahllosen Frankfurter Wirtshäuser zurück an die Basis. In einigen Wirtshäusern wird die Monarchie gefeiert, in anderen die Republik. Wo Anhänger beider Lager an einem Ort sitzen, geraten die Diskussionen zuweilen handfest. Der Rheingau-Riesling tut seine Wirkung. Gasthäuser werden für die Revolution in Frankfurt von nun an überhaupt eine große Rolle spielen. In keiner mir bekannten Stadt des In- und Auslandes erreichen die Gasthöfe die Vollendung der hiesigen, so ein vielgereister Zeitgenosse. Tatsächlich ist Frankfurt das kulinarische Herz Deutschlands. Nirgends, abgesehen von Wien, ist die gastronomische Kultur der Restaurants, Kneipen und Kaffeehäuser, die Kultur des Essens und Trinkens so ausgeprägt wie hier am Main. Wegen der internationalen Messen, Königs- und Kaiserwahlen, der Börse, den Banken, dem europäischen Handel führt es seit Jahrhunderten illustre Reisende nach Frankfurt. Auch die zentralen Bundesinstitutionen tragen das ihre dazu bei, ganz generell natürlich der Reichtum der Stadt. Die Frankfurter Küche hält die weise Mitte zwischen französischer Überfeinerung und britisch-nordischer Derbheit, eine weise Mitte zwischen den Fleischtöpfen Ägyptens, pikanten Soßen und Ragouts und schwerfälligen deutschen Mehlspeisen. Diese Vielfalt zieht europäische Köche und Gastronomen an den Main. Das Kaffeehaus am Rossmarkt beispielsweise hat ein berühmter italienischer Feinschmecker übernommen. Nobles Flair, ein mondänes Ambiente, was damals zwangsläufig hieß, pariserisch. Ganz ähnlich wie im großbürgerlichen Hôtel de Russie, eines der renommiertesten französischen Restaurants der Zeit. Auch berühmt, die feine Küche der feinen Frankfurter Casino-Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft von 1802, eine Assoziation der steil aufstrebenden bürgerlichen Oberschicht. Ein Ort, den Gagan und die Seinen sehr schätzen. So werden sich alle Parteien, jeder Fraktion und Unterfraktion, ihre eigenen Orte suchen und zu Stammlokalen machen, die ihnen dann wiederum ihren Namen geben. Donnersberg, Deutscher Hof, Württembergischer Hof, Casino, Milani etc. Das erste Parlament von links nach rechts, alles Frankfurter Wirtshäuser der Zeit. Die Deputierten sitzen, speisen, trinken, diskutieren dort, wo ihr Klientel sitzt, in ihrem Milieu. Schon die 571 Deputierten des Vorparlaments, vielfach belegt, genießen die gastronomische Szene Frankfurts sehr. Auf diesem Terrain gibt es übrigens auch keine Frankreich-Angst bei denen, die sie in diesen Tagen entfachen. Niemand hat etwas gegen Tranche de Homard sur Cercle, Fond d'artichaut à la Lyonnaise, Petit Pois à la Française, Quartier des Boeufs historiques, Faisan des Bohèmes à la Saint-Rémy oder Asperge en Branche à la Sauce au Beurre. Speisen, die in diesen Tagen gerne auf den Menüs stehen. Zudem lokale Delikatessen wie Mainkarpfen, Flusskrebse, Spanferkel oder Schinken. Zum Nachtisch Ananas à la Ville de Francfort. Auch für das kleinere Geld gibt es Köstliches. Gerade für die Republikaner sind die Kneipen zentral. Hier begegnen sich Volk und demokratische Ideen, so im Weidenbusch. Wein- und Bierhäuser sind nun überhaupt die wahren Freiheitsbörsen, weiß Struwwelpeters Schöpfer Hoffmann. Er erkennt nicht nur die Parteimitglieder an ihren Bärten, er hat auch Einblick ins Nachtleben progressiver Denker. Das Leben eines Frankfurter Demokraten ist ein sehr anstrengendes. Nach Tisch ins Weinhaus bei Jacobi, von da ins Essighaus, wo aber kein Essig, sondern Bier hinabgespült wird. Von da auf den Felsenkeller, von da wieder in das Essighaus und zum Schluss in später Nacht in das Bierhaus zum Taunus. Auch in dieser Nacht des 31. März sind das die Stationen der frommen Pilgerschar. Dass Hecker und Struve heute auf so einer Tour Spaß gehabt haben? Schwer vorstellbar. Eher noch ertränken sie ihren Kummer. Sie fragen sich, ob sie zu Spezialisten der Zukunftsvertagung geworden sind und ob man Ananasdessert genießen darf, während die Armen, Hungernden, Rechtlosen, deren Mandat sie doch tragen wollen, wieder leer ausgehen. Die Eröffnung der Feindseligkeit. Der zweite Tag. Samstag, der 1. April. Der zweite Tag beginnt ganz anders als gedacht. Mit einem Paukenschlag außerhalb der Paulskirche. Noch einmal herrscht größte nationale Aufregung. Seit Tagen waren die ersten Seiten der Zeitungen dem historischen Ereignis des Vorparlamentes vorbehalten. Heute Morgen aber hat in den Zeitungen, die in Oehlers Lesekabinett auf der Zeil eingetroffen sind, ein anderes Thema Priorität. Zu Dutzenden drängen sich die Deputierten in den Räumen des Kabinetts und davor. Die Eröffnung der Feindseligkeit. Die Dänen in Nordschleswig eingerückt und auf der Insel Alsen gelandet, ist zu lesen und zu hören. Gestern, berichtet die Zeitung, sei um 12 Uhr mittags in Altona die Nachricht eingetroffen, dass dänische Truppen den Krieg eröffnet haben. Keine Pharma dieses Mal, sondern Realität. Ein Krieg. Im Norden, mit der dänischen Monarchie. Es wird ein Dauerthema der nächsten 17 Monate sein. Was macht die schleswig-holsteinische Sache, ist die permanente Frage. Eine außenpolitische, aber vielmehr noch eine innenpolitische Angelegenheit. Nicht wenige werden versuchen, sie politisch für sich zu nutzen. Als erstes und vehement Preußen. Die deutsche provisorische Regierung für die Herzogtümer in Kiel wendet sich nämlich umgehend an die mächtige preußische Militärmonarchie mit der Bitte um diplomatischen wie militärischen Beistand. Klug erkennen König und Regierung in der Situation ein Geschenk des Himmels, so der Außenminister. Eine gewaltige nationale PR-Chance. Preußen bietet sich an, Deutschlands Schutzengel zu sein, in Korrespondenz zur neuen schwarz-rot-goldenen Strategie des kurzramponierten Königs. Der preußische Herrscher als deutscher Garant. Natürlich werde er sofort patriotisch zu Hilfe eilen, lässt er unversehens verkünden. Und auch für von Gagern und die Seinen ist der Krieg ein Geschenk. Die Sache eignet sich bestens zur Erzeugung der erhöhten patriotischen Wärme, die Marti als Kampfmittel gegen die Demokratie einsetzen will. An den Patriotismus zu appellieren, nennt es Gagern. Zudem, in der Gefahr schart sich das Volk stets hinter dem Bollwerk der Macht. Kleinere Scharmützel mit wechselnden Siegern. Der zweite Tag. Zu Beginn des zweiten Verhandlungstages, als es um den Wahlmodus zur Nationalversammlung geht, um direkte oder indirekte Wahl, setzen sich nach intensiven, aber doch gesitteten Verhandlungen die Liberalen mit den Konstitutionellen und Zaghaften durch. Der Wahlmodus soll Sache der Staaten sein. Das heißt, es wird, wie zuvor, fast überall indirekt gewählt werden und nicht, wie von den Demokraten gefordert, direkt und volksnah. Die Menschen, fürchtet Stedmann vom Siebener Ausschuss, würden sonst nämlich nicht die Männer des Vertrauens, sondern in der Regel unberufene Zeitungsschreiber und ähnliche Menschen wählen. Welker findet, dass es dem einfachen Volk an Bildung und vor allem politischer Bildung fehle. Bei der Festsetzung des Mindestalters für die passive und aktive Wahlberechtigung setzten sich dann wieder Liberale und Demokraten durch, ab 21 der Volljährigkeit und nicht ab 25. Je jünger, desto revolutionärer, wissen die Konstitutionellen. Ihr offizielles Argument gegen die 21 lautet, weil sonst die Blüte noch zu frisch wäre. Rare Einmut herrscht im Hinblick auf das Datum für den Zusammentritt des ersten Nationalparlamentes. Der 1. Mai soll es sein, in einem Monat. Nicht viel Zeit für die deutschlandweite Organisation der Wahlen, eine gigantische administrative Unternehmung. Es bedeutet auch, mit dem Beschluss beginnt der Wahlkampf und auch für ihn bleibt nicht viel Zeit. Schon beim nächsten Punkt aber kommt es abermals zum Eklat, einem Eklat, der den gestrigen harmlos aussehen lässt. Wer soll die Wahlen ausrichten? Unter wessen Ägide soll alles stehen? Unter der des Vorparlaments selbstverständlich, fordern die Demokraten, alles andere wäre doch absurd. Die Versammlung selbst muss über die Wahlen wachen, schon aus diesem Grund muss sie permanent werden, führt Hecker für die Demokraten aus und stellt den gestern verhinderten Antrag erneut. Die Eskalation. Der zweite Tag. Geschäftsführer der Nation, seid permanent. Wir erwarten das von euch, ruft Hecker in die Paulskirche. Wenn ihr nicht das Volk getäuscht haben wollt, müsst ihr beisammen bleiben. Nach der abermaligen Vertagung der Kardinalfrage ist die Permanenz das wichtigste demokratische Versammlungsziel. Die Minimalrevolution. Der gebürtige Kölner Franz Ravaux, populärer Demokrat, weist darauf hin, dass die ganze Veranstaltung hier sowieso ungesetzlich sei. Glauben Sie denn, dass Sie selbst nach dem Sinne der alten Gesetzlichkeit hier versammelt seien? Gewiss nicht. Sie sind eine revolutionäre Versammlung. Wir wissen nicht, was der nächste Tag bringt, so müssen wir hier stets bereit sein. Stets bereit sein, das meint Ravaux bitter ernst. Er gehörte zu denen, die am 18. März mit der rheinischen Delegation den Forderungskatalog nach Berlin gebracht hatten und ist Zeuge des Gemetzels geworden. In seiner Heimatstadt ist er Redakteur, Tabakhändler, Makler, vor allem passionierter politischer Karnevalist. Hans Wosch hätt sich emanzipiert, er ist jetzt untermündig. Auch Herwigs Freund Jacobi aus Königsberg oder Gagans Kontrahent Zitz halten Plädoyers als Permanenzmänner, so nennt Grün sie von seinem Zuschauerplatz aus. Wer anders als wir soll der Fürstenmacht gegenüber die Volkshoheit vertreten, denkt er. Und allein uns wird man verantwortlich machen, wenn die fuchsartig lauernde Reaktion das Heft wieder in die Hand bekommt. Unsere Pflicht ist es, als einzigen Vertreter der deutschen Einheit nicht von der Stelle zu weichen. Ein anderer Demokrat erschreckt einige Deputierte fast zu Tode. In Deutschland existiert für diesen Augenblick keine staatliche Gewalt, denn die Regierung bestehen ja sozusagen nicht mehr. Wieder wütet Welker. Die Permanenzerklärung ist die offene Revolution. Da können die Demokraten nur mit dem Kopf nicken. Es muss aber auch so sein, notiert Grün, damit das Volk nicht von Neuem im Sacke verkauft werde. Bloß ätzt? Welker war schon so sehr Bundestägler geworden, dass er den Bundestag, diesen abgestorbenen Ast am Stamm der deutschen Eiche, das letzte Band des Zusammenhalts gegen Unordnung und Anarchie nannte. Denn Anarchie musste seiner Meinung die notwendige Folge der Permanenz des Vorparlaments sein, und die Angstphilister sahen sich im Geiste schon schaudernd auf das Brett der Guillotine geschnallt. Auch die anderen Konstitutionellen laufen Sturm. Es geht tumultartig zu, wie gestern. Man habe kein Recht mehr zu tun, als die Anbahnung der Nationalversammlung zu fordern. Keine gesetzliche Befugnis zur Permanenz. Das sind die Momente, die Welker meint, wenn er stolz sagt, sie, die Ordnungspartei, sei es gewesen, die die Fürstenthrone geschützt haben, stets Schirmhalter der Ruhe und Ordnung gewesen seien, die eigentlichen Restaurateure. Sich dem Bundestage zu Füßen gelegt. Der Todesstoß. Der zweite Tag. Die Eskalation ist im vollen Gange, erreicht ihren Höhepunkt aber erst mit dieser Forderung der Konstitutionellen. Sie bestehen darauf, den Bund zum Souverän der ersten freien Wahlen zu machen, nicht das permanente Vorparlament. Dafür wollen sie einen 15er-Ausschuss aus dem Kreis der Versammlung wählen, der sich mit dem Wahlanliegen an den Bund wenden soll, als Bittsteller quasi. Bei allem, aber vor allem bei der Wahl, müsse ein der Ordnung und Einheit gemäßes Zusammenwirken mit dem Bunde vollzogen werden, eifern sie. Nur er könne die Wahl in den verschiedenen Einzelstaaten befehlen, nicht Beschlüsse des Vorparlaments, Revolutionen und Straßenkrawalle. Der Bund sei die einzig legitime übernationale deutsche Instanz, nicht die Versammlung. Gagan hält eine konstitutionelle Grundsatzrede. Die alte Autorität ist eine Leiche, unterbricht Struve den Redner. Wütend schleudert der zurück. Wenn sie dies ist, so wollen wir sie wieder ins Leben rufen. Als hessischer Regierungschef ist er ja schon selbst dabei, wie einige andere Deputierte. Der Wortwechsel schafft es in die Geschichtsbücher. Nun geht es in der Paulskirche richtig los. Waren die Auseinandersetzungen gestern rüde, sind sie heute brutal. Tiraden, Invektiven, Diffamierungen. Der Bund sei der Hauptherd aller Teufeleien, schimpft ein Herwegfreund zornig, der Ort des Hochverrates und Knutentums. Itzstein will vermitteln. Grün spricht ausdrücklich von der dritten Fraktion, die in diesem elementaren Punkt eigentlich in ihrer Ansicht von den Permanenzmännern wenig abweichen, sich jedoch auch nicht richtig klar aussprechen. Sie wollten das eine und das andere zugleich, pointiert Grün. Einerseits die Geltung der Volkssouveränität, durch die man ja versammelt sei, andererseits aber, wie die Konstitutionellen, keine volle Revolution. Aber immerhin, sie sprechen von Permanenz. Gagan bekommt es mit der Angst zu tun, ein wenig zumindest. Die Stimmung könnte weiter kippen, die Sache aus dem Ruder laufen. Der Bund ist dermaßen verhasst, die Aversion sitzt bei vielen tief, nicht wenige der Versammelten schmorten wegen dem Bund im Kerker, alle, wie sie hier versammelt sind, wurden sie drangsaliert. Es ist eine der schicksalträchtigsten Szenen der 17 Monate. Gagan, Meister der Majoritäten und des Machtinstinktes, tut, was er immer tut in kritischen Situationen. Noch wähnt er sich bei einem so grundsätzlichen Punkt seiner Mehrheit sicher, also formiert er sie, sprich beantragt das sofortige Ende der Diskussion und die Abstimmung eines eigenen Antrages. Keine Permanenz, alle kehren heim. Dafür wird ein Ausschuss von 50 Mitgliedern, die Konzession an Itzstein, der 15 lachhaft findet, berufen. Dieser soll sich mit dem Bundestag ins Vernehmen treten und denselben bei der Wahrung der Interessen der Nation beraten. Grün weiß, was das alles bedeutet. Der Bund würde den Ausschuss am Seile herumführen wie einen Zirkusbären in der Manege. Die Abstimmung geschieht namentlich, so läuft niemand heimlich über. Blum will sie unbedingt auf den nächsten Tag schieben, es gibt noch viele Wortmeldungen. Doch keine Chance, sie wird exekutiert. Mit 368 gegen 148 Stimmen wird die Permanenz des Vorparlaments abgelehnt. So deutlich, dass selbst Wankelmütige wie Jakob Venedey nicht ins Gewicht fallen, die überraschenderweise gegen die Permanenz stimmen. Venedey, einst ein gewaltiger Fürstenfresser, erscheint jetzt als ein Stellvertreter des monarchischen Prinzips. Struve hält es nicht aus. Im Saal Valentino in Paris hatte Venedey ja schon die deutsch-patriotische Gegenadresse zu Herweg gehalten vor 3 Wochen. Aber es ist nicht nur Venedey. Das war der Beschluss. Mit ihm hatte sich die Versammlung weggeworfen, sich dem Bundestage zu Füßen gelegt. Entsetzt sich Grün für alle Demokraten. Hecker beschimpft den noch zu wählenden Ausschuss als permanente Nichtpermanenz und Struve wütet, es sei unwürdig, mit dem Bundestage in seiner alten Zusammensetzung und während des Fortbestehens der verhassten Karlsbader, Frankfurter und Wiener Beschlüsse in Geschäftsverbindung zu treten. Denn so ist es. Die repressiven Gesetze werden zwar, Merz bewegt, nicht mehr angewandt, aber sie gelten. Die Nation wollte das Parlament, die souveräne Volksvertretung. Bis zum Mai war es noch lang. Diese Zeit hatte keine Zeit, wie ein Abgeordneter treffend gesagt hat. Die Demokraten sind fassungslos. Der Schock geht tief. Die Niederlage ist kapital. Für eine Reihe von ihnen ist es der endgültige Todesstoß für die Revolution. Genau wie es der Demokrat Mördes schon nach dem Heidelberger Treffen am 5. März vorausgesagt hatte. Und tatsächlich ist es die vom demokratenfreien Siebener Ausschuss clever hergestellte Mehrheit, die heute die Revolution abwirkt. Die schärfste Analyse bringt der deutsche Zuschauer, Struves Blatt. Dass die Halben, die sogenannten Liberalen, nicht ferner Arm in Arm mit dem eigentlichen Fortschritt gehen werden, war vorauszusehen. Aber dass sie mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen zum gemeinsamen Feind übergehen, dass sie, um in ihrem Mittagsschläfchen ungestört zu sein, die Weltgeschichte aufhalten wollen, gegen ihre eigenen Prinzipien Sturm laufen, ist ein Verrat. Apropos Bund. Der Sonderausschuss der 17 Vertrauensmänner des Bundes wird ja praktischerweise von Gagans Bruder und Bassermann geleitet. Vorgestern hatte er selbst die Wahl einer Nationalversammlung beschlossen und sogar die Arbeit an einem Verfassungsentwurf aufgenommen. Eigentlich ja die vornehmste Aufgabe einer konstituierenden Nationalversammlung. Der Ausschuss legt ein irres Tempo vor. Der Entwurf wird nach 22 intensiven Sitzungen, zufällig, kurz vor dem Zusammentritt des Parlaments fertig, am 26. April. Alles kommt in die Hände des Bundes, so wie von Gagan und Co. gewollt. Der Bund ist der Herr im Haus. Ein Triumph der Ordnungspartei. Heute fährt sie den vollen Erfolg ihres antirevolutionären, antidemokratischen Engagements seit dem Mannheimer Abend ein. Man stelle sich vor, ein Fürst hätte derart die Versammlung entmachtet und den Bund restauriert. Ehe er sich versähe, wäre er bei den anderen Tyrannen im nebelkalten England mit den doppelt bitteren Konfitüren gelandet. Mit diesen Herrlichkeiten wurde die zweite Sitzung des 1. April geschlossen, beendet Albert Grün den zweiten Tag. Das Volk war glücklich in den April geschickt und die Herren konnten ruhig zum Mittagessen gehen. Er rettet sich mit Sarkasmus und einem demokratischen Urbekenntnis. Jedes Kind weiß, dass 10 Weise sehr leicht gegen 100 Schafe Recht haben können. Aber, solange kein besseres Entscheidungsmittel aufgefunden ist, müssen wir uns dem Willen der Mehrheit beruhigen, da die frühere Manier, dass der eine befiehlt und der andere gehorcht, noch 1000-mal missratener ist. Am Ende des heutigen Abends wirkt das Bekenntnis beinahe übermenschlich heldenhaft. In dem oder bevor? Der historische Streit um die Präposition. Der dritte Tag, Sonntag, der 2. April. Das geht nicht an! Der dritte Verhandlungstag beginnt mit einer Rüge des Präsidenten. Von Seiten mehrerer Mitglieder sind Eintrittskarten zur Versammlung an dritte Personen abgetreten worden. Das sei unbedingt zu unterlassen. Anschließend ruft er die Tagesordnung auf. Es geht um die Art und Weise der Wahl des Ausschusses, des 50er-Ausschusses. Blum steht auf und spricht sich für die Demokratische Partei entschieden dafür aus, den Ausschuss nicht nach Landesprovenienzen, also nicht partikularistisch zu besetzen, wie die Konstitutionellen es vorgeschlagen haben. Die Demokraten verlangen, dass wir bei der Aufgabe, die wir uns gestellt haben, aufgehört haben, Badener, Hessen, Bayern und dergleichen zu sein, dass wir vielmehr Deutsche sind und als Deutsche gemeinsam handeln wollen. Repräsentativ also und nicht willkürlich zufällig wie die herrschende Versammlung. Hecker formuliert es so: Vor allen Farben, von allen politischen Nuancen. Allgemeine Zustimmung. Nun meldet sich Zitz zu Wort. Gagans hessischer Antipode, natürlich Vollbartträger und mit lockerem Halstuch anstatt Fliege. Der gestrige Gagansche Antrag, verkündet er, ebenso für die ganze Demokratische Partei, macht uns bedenklich. So gesittet verkleidet er sein abgrundtiefes Entsetzen. Die Demokraten haben beschlossen, doch noch einen Versuch zu unternehmen, die, aus ihrer Sicht, beschlossene politische Katastrophe zumindest ein Stück weit zu mildern. Bevor der Ausschuss sich an den Bund wenden könne, müsse dieser erklären, dass er die Beschlüsse von 1819, die Karlsbader Beschlüsse, dass er das ganze seitherige System als ein verderbliches für die Nation erkenne und zurücknehme. Zudem sollen die reaktionären Mitglieder der Fürstenpartei den Bundestag verlassen. Das alles vor der Zusammenarbeit mit dem Ausschuss. Die Demokraten bauen mehrere Brücken. Es geht nur um bestimmte Gesandte. Ist es dem Bundestag ernst? Will er das deutsche Volk versöhnen für die tausend und tausend Verbrechen, die auf ihm lasten, so kann ihm willkommen sein, einen ernsten Beschluss zu fassen. Ist es ihm damit nicht ernst, so finde ich auch in seinem Schoß den Kern der Reaktion, und so wollen wir nicht die Ersten sein, die dem toten Körper Leben einfließen lassen. Dieser demokratische Minimalkonsens, eine Initiative von Zitz und Blum, der auch Hecker und Struve zustimmen, wird ebenso von Itzsteins Lager unterstützt, das zuletzt dann doch ebenso unglücklich gewesen ist mit dem Handstreich. Zitz berühmt gewordener Antragstext: Bevor die Bundesversammlung die Angelegenheit der Begründung einer konstituierenden Versammlung in die Hand nimmt, möge sie sich von den verfassungswidrigen Ausnahmebeschlüssen, die Karlsbader von 1819 etc. lossagen und die Männer aus ihrem Schoße entfernen, die zur Hervorrufen und Ausführung derselben mitgewirkt haben. Fair und versöhnlich fügt er noch hinzu: Glauben Sie daher nicht, dass wir durch den Antrag, den ich begründe, Ihren Beschluss unwirksam machen wollen. Nein, ich habe Ihnen erklärt, und die ganze Partei, aus der ich hervorgetreten bin, wird es mit mir erklären, dass, wenn wir auch in einer Frage verschiedener Ansicht sind, wir doch Hand in Hand unsere Mission erfüllen wollen. Zitz hat kaum ausgesprochen, da steht Bassermann schon schäumend redebereit. Glatt rasiert ist er, akkurat sitzt die Fliege. Sein Gegenantrag zielt auf ein Wort, das freche »bevor« bei Zitz soll durch ein »indem« ersetzt werden. »Ich erblicke in dem Antrage, nicht eher den Ausschuss zu wählen, bis der ganze Bundestag regeneriert ist. Nichts anderes als eine andere Art, uns für permanent zu erklären.« Natürlich ist der nun folgende Streit um »bevor« oder »indem« ein Streit ums Eingemachte. Der Bund, so ruft Herwegs Philosophenfreund Kapp, sei der Hauptherd aller Teufeleien Deutschlands. Es sei gefährlich, noch länger zu warten. Man müsse gegen das alte System Schläge führen. Wegen der Macht, welche die Reaktion noch besitzt, der Bosheit, welche jedes Mittel ergreifen wird, von neuem eine Reaktion den Weg zu bahnen. Bei der Präposition bevor gehe es um die Lebensfrage. Nun wird sich zeigen, wer das Volk vertritt. Ja, mehr noch. Wer jetzt mit dem Licht hält oder mit dem Teufel? Als nächster spricht Itzstein. Bei ihm wird es still. Er hat die Autorität, muss nicht an die Decke gehen. Zu den gleichen Schlüssen kommt er dennoch. Ehe der Bund sich von allen jenen die Rechte des Volkes vernichtenden Beschlüsse losgesagt hat, können wir nicht mit ihnen zusammentreten. Struve und Blum sehen das genauso, natürlich. Und Hecker erinnert die Herren Minister Römer und Gagern noch einmal daran, dass sie selbst revolutionär geworden sind an dem veralteten Prinzip des monarchischen und verkrüppelten Regiments. Struve spricht versöhnlich. Ich meine, wir hatten bittere Erfahrungen genug gemacht, um uns nicht wieder mit Worten bescheiden zu lassen. Der Antrag ist so gefasst, dass wenn die Bundesversammlung es jetzt redlich meint, die heute noch diejenigen Beschlüsse fassen kann, welches uns möglich macht, morgen zur Wahl des Ausschusses zu schreiten. Und auch Blum meldet sich zu Wort. Wo liegt die Bürgschaft, dass wir nicht ein zweites 1832 erleben? Darum ist es nach meiner Überzeugung eine Notwendigkeit, diese Erklärung zu geben. Die Demokraten geben noch einmal alles. Für Struve und Hecker ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Wie alle Demokraten dachten sie, mit Zitz Antrag zumindest fast alle zu vereinen. Sie haben schon so viel Kröten geschluckt, mehr geht nicht. Jedes Mal waren sie in der Kammer, in den Ausschüssen, in den Gremien überstimmt worden. Immer hatten sie die Beschlüsse der Mehrheit mitgetragen, weitergemacht. Die rote Linie war für sie längst überschritten. Vor allem in Hinsicht auf die Volksmandate, mit denen sie angereist waren, die ultimativen Forderungen der 30.000 in Freiburg erst letzte Woche. Sollten sie damit zurückkommen? Keine Republik, keine Permanenz, keine Revolution und nun auch noch mit der völligen Unterwerfung unter den Bund, den sie genau hier auf der Versammlung abschaffen wollten? Sie hatten ohnehin schon Zweifel, ob sie nicht sowieso schon zu lange gewartet hatten. Vielleicht waren sie wirklich zahme, gehörten zu denen, die die Geschichte verpfuschten. Also spricht Hecker noch einmal, mit letzter Kraft. Wir sagen, bevor der Bundestag nicht gesäubert ist in seinen Personen und Beschlüssen, kann kein Ehrenmann, den das Volk hierher gesendet hat, neben ihm sitzen in einer Kommission, die... »Der Redner muss zur Ordnung gerufen werden«, fährt ihm ein harscher Ruf dazwischen. Hecker bringt seinen Satz nicht zu Ende, Abermalig bricht ein lautstarker Tumult aus. Kurz sieht es so aus, als würde ein Handgemenge entstehen. Große Aufregung, hält das Protokoll fest. Hacker schreit in den Tumult hinein. Darum verlang ich die stärkste Fassung. Kein in dem, sondern ein ehe und bevor. Umsonst. Es passiert trotzdem. Der demokratische Vermittlungsantrag wird abgelehnt. Das liberale in dem siegt gegen das demokratische bevor. Jetzt halten Hacker, Struve und andere es nicht mehr aus. Sie verlassen den Saal. Viele Mitglieder entfernen sich aus der Versammlung, wird protokolliert. Und auch furchtbares Getöse auf der Galerie und in der Mitte der Versammlung selbst. Die Hölle ist los. Rufe ertönen, die Sitzung zu schließen. Wie vorgestern will der Präsident eine halbe Stunde unterbrechen, aber selbst darauf reagiert niemand. Chaos. Der demokratische Ravot aus Köln tritt ans Rednerpult. Auch er sei einer von denjenigen, die für den Antrag des Abgeordneten Zitz gestimmt habe, darum aber den Saal doch nicht verlasse. Jemand ruft: Die Sachsen haben fast alle für den Zitzschen Antrag gestimmt. Eine demokratische Hochburg. Alleine sie sind ein Recht, Ordnung und Gesetz gewöhnt und unterwerfen sich der Mehrheit. Ravot blickt durch das Rund der Paulskirche. Die Versammlung ersehe hieraus, dass nicht alle Mitglieder, die für den Antrag gestimmt, es durch die Pflicht geboten hielten, die Versammlung zu verlassen, nachdem jener Antrag verworfen worden. Ravot bitte alle, die für den demokratischen Antrag gestimmt haben, aber noch im Raum sind, sich zu erheben. Eine größere Zahl erhebt sich. Ravot bittet, diesen Vorgang in das Protokoll aufzunehmen. Mit dem Aufstehen bilden sich zwei demokratische Fraktionen, die Verbliebenen und die Herausgetretenen. Wieder ertönen Rufe, die Sitzung zu schließen. Marty erhebt sich. Dem widersetze ich mich. Jeder muss auf seinem Posten bleiben. Es gäbe schließlich eine Tagesordnung. Auf der steht das Thema Volksbewaffnung. Also wird die Volksbewaffnung diskutiert. Eine Stimme aus dem Abgeordnetenrund erinnert an die soziale Frage, die Missstände der unteren Klassen, die doch auch behandelt werden sollten. Die Versammlung möge zudem durch Aufstehen ihre Sympathie für die Lage der arbeitenden Klassen zu erkennen geben. Der württembergische Regierungschef Römer erkennt die Chance, das Thema auf bequeme Weise symbolisch abzuhandeln. Die Sympathie können wir allerdings zu erkennen geben. Er bittet alle Abgeordneten, das durch Aufstehen zu beweisen. Gesagt, getan. Und dann? Nichts weiter. Das ist sie, die liberale Antwort auf die schwarze Hölle. Die Abspeisung der Arbeiter und Bauern. Dann will der Präsident die Sitzung endgültig schließen, doch wieder gibt es noch eine Meldung. Ich erlaube mir, einen Vorschlag an dieser Beziehung zu machen. Wir kennen nicht genau die Motive und die Folgen der Handlung der Minorität, die sich vorhin teilweise aus der Versammlung entfernt hat. Es ist unsere Pflicht, jeden Schritt der Versöhnung zu tun. Der sichtlich mitgenommene Itzstein ist es, der das Antworten übernimmt. Itzstein gibt sich seltsam ruhig. Lassen Sie diese einfache Sache den Weg gehen, den sie Ihrem Zwecke gemäß zu gehen hat. Und wir werden dabei am besten fahren. Plant er etwas? Wichtig, bis morgen früh wird der Ausschuss gewählt. Jeder Abgeordnete muss auf der Namenliste 50 Namen mit einem Strich versehen und die Zettel bis 8 Uhr morgens im Sekretariat übergeben. Alles ohne die 79 Demokraten. De facto, so Wesendonck, sind die Ausgetretenen von der Wahl ausgeschlossen. Unglücklich. Der dritte Tag. Bis zu 79 Demokraten verlassen die Paulskirche. Die genaue Zahl ist bis heute unklar. Auf jeden Fall werden sie angeführt von Struve, Hacker und Zitz. Blum, Jacobi und Ravot leiten die Verbliebenen im Parlament. ich werde für die schärfere Fassung stimmen, aber wenn ich sie fallen sehe, ehre ich die Mehrheit, hatte Blum gesagt. Die Protestierenden schmollen aber nicht einfach, sondern beraten. Sie kehren, wenn auch nach dem mittlerweile offiziellen Ende des dritten Verhandlungstages, mit einer Note in die Paulskirche zurück, protestieren gegen den Beschluss. Wir können es daher mit unserer Überzeugung und mit unserer Verantwortlichkeit gegen das Volk, welches allein wir vertreten, nicht mehr vereinbar finden, mit dieser Versammlung in ihrer heutigen Richtung zu wirken. Erklären vielmehr aufs Entschiedenste, dass wir uns gegen die Wahl und künftige Wirksamkeit eines Ausschusses verwahren. Noch zugespitzter? Wir verwahren die Rechte des deutschen Volkes gegen die Handlungen dieser Versammlung und gegen alle ihre Folgen. Inhaltlich sind sie mit dem verbliebenen demokratischen Lager auf einer Linie, nicht aber im Modus operandi. So drohen aus der demokratischen Minderheit zwei noch kleinere Minoritäten zu werden, alles beobachtet von informierten Journalisten. Die Medien sind in jedem Augenblick live dabei, bis zu 4 tägliche Ausgaben einer Zeitung erscheinen. Wie sich voraussehen ließ, ist in der Beratung des beratenden Parlaments eine Katastrophe eingetreten. Der Würfel ist für die weitere Entwicklung der Dinge gefallen. Die Republikanische Partei hat sich, obwohl die Frage der Monarchie oder Republik weder mittelbar noch unmittelbar zur Verhandlung gekommen ist, von der Versammlung getrennt, berichtet die demokratische Mannheimer Abendzeitung. Was die demokratischen Journalisten nicht so genau im Blick haben müssen, das Lager der konstitutionellen Liberalen. Schulterklopfen, Hände reiben. Der Bundestag kuscht. Der letzte Tag, Dienstag, der 3. April. Am 4. und letzten Tag, gleich morgens um 9 Uhr, lässt der Präsident des Vorparlamentes eine Bombe platzen. Die Bundesversammlung, nur wenige Schritte entfernt von der Paulskirche, habe noch gestern zugestimmt, dass die beanstandeten Ausnahmegesetze, alles seit den Karlsbader Beschlüssen, für sämtliche Bundesstaaten aufgehoben, mithin als bereits völlig beseitigt zu betrachten sind. Wie bitte? Was die Demokraten gestern ultimativ fordern wollten und die Konstitutionellen als Teufelswerk und Unmöglichkeit erfolgreich verwarfen, wie aus dem Nichts ist es jetzt geschehen? Der Bund entspricht dem von Demokraten und Itzsteins Liberalen formulierten Volkswillen? Und nicht bloß das. Wie verlangt werden auch die besonders reaktionären Mitglieder des Bundestages entfernt? Der komplette Zitzsche Antrag erfüllt. Freilich war es nur der demokratische Minimalantrag, weiterhin soll der Bund Herr der ersten Wahlen sein. Der Herr Bundespräsidialgesandte Graf Coloredo hat dem Präsidenten des Vorparlamentes äußerst respektvoll mitgeteilt, dass die Bundesversammlung gerne bereit sei, infolge dieser in der Mitteilung vom 23. März ausgesprochenen Wünsche dieser Versammlung entgegenzukommen. Also bitte, es geht doch. Der Revolutionshistoriker Valentin fasst es so zusammen. Der Präsident des Vorparlamentes teilte die Beschlüsse dem Bundestage mit, und der Bundestag war zwar tief erschrocken über solchen Terrorismus, gehorchte aber sofort. Genau so schätzen die Demokraten die momentanen Machtverhältnisse ein, das ist der Beweis. Nicht auszumalen, was noch alles gegangen wäre, wenn es tatsächlich die 2 energischen Tage geworden wären, wie Hecker und Blum es sich vorgestellt hatten. Eine ganze Revolution? Ganz ohne Blutvergießen gar? Permanenz ohnehin? Viele Abgeordnete reißt es jubelnd von den Bänken. Die Demokraten haben mit ihrer Beharrlichkeit doch noch einen Sieg errungen. Nur wie es letztlich dazu gekommen ist, bleibt unklar. Auch Itzstein und seine Fraktion sind begeistert. Aber ihn interessiert anderes noch mehr. Sie wissen, meine Herren, was ich bedauert habe, dass eine ziemlich bedeutende Anzahl von Mitgliedern unserer Versammlung gestern die Sitzung verlassen hat. Ich bekenne, dass mir dieses, wie gewiss jedem von Ihnen, wehe getan hat, dass in einer Zeit, wo Einigkeit so sehr Not tut, um für das Vaterland dasjenige zustande zu bringen, wonach wir so lange vergeblich geseufzet haben. Er halte, führt er aus, das Fehlen von Hecker, Struve und der ganzen Gruppe für einen schweren Hemmschuh zur Erreichung unseres Zieles. Itzstein hatte schon gestern versucht, sie zurückzuholen, da noch vergeblich. Itzstein war es auch, der sich, wie Seuron, Blum und der Präsident, heftig dafür engagiert hatte, dass es zu den Veränderungen am Bund kommt. »Ich werde mich also zu diesen Mitgliedern verfügen und sie bitten, in unsere Versammlung zurückzukehren, um hier zu wirken, für das allgemeine Wohl Deutschlands.« Zudem schlägt er vor, dass die »Wahl des Ausschusses aufgeschoben werde bis nachmittags 4 Uhr«, damit sie gleichfalls daran teilnehmen können. Ein gewichtiges Signal an Gagan und die Seinen. Die parlamentarischen Liberalen positionieren sich immer selbstständiger. Noch ein Liberaler springt Itzstein bei. Sie, die Ausgetretenen, wollen das Beste des Vaterlandes. Dieses müssen wir voraussetzen, und zwar voraussetzen mit Recht. Es sind Männer darunter, welche es hinlänglich bewährt haben, dass ihnen das Wohl des Vaterlandes am Herzen liegt. Aus Gagans Reihen erfolgt ein vehementer Ruf. Wir lassen uns nicht von einer Minorität kommandieren! Itzstein reagiert gelassen, aber eindeutig. Es will kein Mensch kommandieren. Ich bin der Meinung, und ich darf mich beziehen auf Mitglieder, die heute bei mir waren, welche derselben Ansicht sind, dass man diese Männer von der Wahl des Ausschusses nicht ausschließen darf. Das Problem, eigentlich ist die Wahl gelaufen, die Stimmzettel abgegeben, ohne die 79 entschiedenen Demokraten. Kurz entflammt ein Streit darüber, ob man noch einmal neu wählen solle, weil die Demokraten es wollen. Der beschlossene Kompromiss? Bis 13 Uhr darf jeder seinen Stimmzettel zurücknehmen, der es wolle, und neu wählen. Und die 79 dürfen auch wählen. Die Mannheimer Abendzeitung meldet für mittags 12 Uhr. Itzstein verlässt den Saal, um die ausgetretene Minorität zum Wiedereintritt zu bewegen. Eine unerwartete Sensation. Der letzte Tag. Plötzlich, die dramatischen Vorgänge wirken wie eine Katharsis, ist die Stimmung der Versammlung eine andere. Itzstein, Seuron, Blum, Wesendonck, Gravo etc. sind zusammengerückt und können gegen die konstitutionellen Hardliner auftrumpfen. Als verhandelt wird, wer die gewünschte große nationale Verfassung zustande bringen soll, nur die Volksvertreter der Nationalversammlung oder der Bund oder beide zusammen, beantragt Seuron klipp und klar, weder Bund noch Fürsten, nur die Volksvertreter erarbeiten die Verfassung. Keine Vereinbarung in diesem entscheidenden Punkt. Das Parlament soll die Verfassung am Ende alleine entscheiden. Das ist ein krachendes Plädoyer für konsequente Volkssouveränität. Wieder geht es hoch her. Seuron stellt den Antrag des einzig und allein der Volksvertreter. Er weiß, dass es dem monarchischen Prinzip einen Stoß gibt, befindet diesen aber keineswegs als zu groß. Für die Konstitutionellen ist es ein Albtraum. Rasch bringen sie den Präsidenten dazu, Seurons Antrag zumindest in zwei Teilen abstimmen zu lassen. Erstens, die Volksversammlung allein berät über die Verfassung. Zweitens, die Fürsten sollen tatsächlich gänzlich von der Mitwirkung ausgeschlossen werden. Das, denken sie, werden auch die Liberalen nicht wollen. So wird abgestimmt. Das Ergebnis, Teil 1 des Antrages, angenommen. Teil 2, es erheben sich ungefähr gleich viele Herren, wie sitzen bleiben. Es muss namentlich abgestimmt werden. Die ohnehin immense Spannung steigt weiter an. Alle Namen werden nacheinander aufgerufen. Angenommen, notiert das Protokoll. Das Unfassbare geschieht. Welker springt auf und fordert dazu auf, die Abstimmung einfach zu ignorieren. Lassen Sie es bei der ersten Abstimmung beruhen und gehen Sie zur Tagesordnung über. Sie beschließen den Bürgerkrieg. Vielfacher Widerspruch, Tumult und Nein, Nein, notiert das Protokoll der Sitzung jetzt. Aus dem Tumult erhebt sich Seurons souveräne Stimme. Es stehe der künftigen Volksversammlung frei, zu tun, was sie tun wolle. Sie dürfe sich, wenn sie dann beschließe, natürlich auch mit den Fürsten beraten, aber sie müsse es nicht. Die Beschlussnahme über die zukünftige Verfassung Deutschlands ist nur der vom Volk zu wählenden Nationalversammlung zu überlassen. Das ist der, wie sich Seurons ausdrückt, Grundsatz der Volkssouveränität. Und zwar demokratisch mit den parlamentarischen Liberalen errungen. Das Volk einzig und allein, die Formel wird historisch. Ein politisches Bekenntnis, eine Chiffre. Die Abstimmung ist eine Sensation, die gedruckt, vorgelesen, weitererzählt ganz Deutschland erreichen wird. Für die Gagan-Fraktion ist das die erste echte Niederlage seit Märzbeginn, völlig unerwartet. Die Entscheidung fährt ihnen in die Parade. Am Horizont taucht, wenn nicht gleich eine demokratische Republik, so doch ein Deutschland mit starken demokratischen Institutionen auf, ein aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenes, wirklich souveränes Parlament, das die Macht der Monarchien begrenzen könne. Passend zur Sensation erklärt Itzstein, dass Hecker, Struve, Zitz und ihre Gruppe zurückkehren werden, sie würden sich nur noch kurz beraten. Wohlfahrt, Menschenrechte, Freiheitsrechte. Verschoben. Der letzte Tag. Nun wird in großer Hast gearbeitet. Es geht fahrig zu, die Zeit ist limitiert. Dabei sind Schicksalsfragen zu entscheiden. Aber alles wird an die zu wählende, konstituierende Nationalversammlung überwiesen. Auch ein 11-Punkte-Antrag mit elaborierten Freiheitsrechten. Verschoben, verschoben. Auch abermals die soziale Frage, obgleich Blum und ein Abgeordneter aus dem Erzgebirge, der schwarzen Hölle, mit konkreten Berichten und Vorschlägen kommen und diejenigen unterstützen, die meinen, man müsse jetzt, fast 6 Wochen nach dem revolutionären Beginn, schon einmal etwas von der Freiheit und den Rechten fixieren, nicht erst in endlosen Beratungen, die in 5 Wochen erst losgehen und dann wieder ewig brauchen werden. Plötzlich wird es wieder laut. Anhaltendes, allgemeines Bravo, vermerkt das Protokoll. Es erscheinen nunmehr die gestern aus der Versammlung aus Veranlassung eines gewissen Beschlusses der Versammlung ausgetretenen Mitglieder wieder in ihrer Mitte. Hecker steuert geradewegs auf die Bühne zu, erklimmt sie. »Sie haben«, führt er aus, »sich im Namen des Vaterlandes verpflichtet erachtet, in die Versammlung wieder einzutreten. Wir hoffen«, und sind überzeugt, dass der Geist der Zeit und unseres Volkes, der die volle Freiheit und die Wegräumung jeder alten Schranke verlangt, alle Herzen durchdringen werde und treten in diesen Saal ein mit dem Rufe, »Es lebe das befreite und freie deutsche Volk!« Hecker reißt die Menschen mit wie keiner. Es erschallt ein dreimaliges Hoch von der Versammlung und der Galerie. Er formuliert, was, bei allem heftigsten Zweifel, seit dem 26. März die Direktive seines und Struves Handeln und Verhalten war. Doch noch den kleinsten gemeinsamen Nenner mit der Opposition im Interesse des Ganzen zu suchen, im Interesse der Freiheit. Hecker und Struve springen noch einmal über ihren Schatten, um so lange als möglich einen offenen Bruch mit den Konstitutionellen zu vermeiden. Nach dem eigentlich schon endgültigen Bruch gestern. Allerdings, die Luft ist raus. Die Revolutionäre wider Willen, lästert bloß, hatten nunmehr genug Weltgeschichte gemacht und eilten, von dem unheimlichen Boden der Paulskirche hinwegzukommen. Man lud alles, was noch zu tun war, auf den 50er-Ausschuss und auf den breiten Rücken der künftigen Nationalversammlung ab. Grundrechte, Staatsbürgerrecht, Auswanderung, Schutz der Arbeit und mehr noch dieser schönen Dinge wurden im Handumdrehen erledigt. Man müsse zum Schluss eilen, erklärt der Präsident. Viele Abgeordnete sind nach der Stimmabgabe bereits abgereist. Die Versammlung befindet sich in Auflösung. Aber ein Thema gibt es noch, ein Elefant im Raum. Österreich. Von der Größe her ist Österreich immer noch mindestens ein grauer Riese. Die Verjagung Metternichs und die Revolution, so erklärt es in der Paulskirche ein Wiener Demokrat, habe nicht zu einem Auseinanderbrechen geführt. Die Provinzen halten fest aneinander, das dürfe man nicht vergessen. Man entscheidet, dass Österreich unbedingt im 50er-Ausschuss vertreten sein soll. Aber ist der nicht bereits gewählt? Egal, Österreich bekommt 6 nicht gewählte Delegierte obendrauf. Und es passiert wieder. Der letzte Tag. Der Schlussakt des Vorparlaments wird wie in Heidelberg zur demokratischen Tragödie. Hecker landet bei der Wahl zum 7er Ausschuss auf Platz 51 und ist damit raus. Er erhält 171 Stimmen, die demokratischen Stimmen und die einer Reihe von Liberalen. Aber das reicht nicht. Ein Affront. Die fragwürdige Majorität der Versammlung verlängert sich selbst in den 50er-Ausschuss hinein. Struve wird mit 100 Stimmen auf Platz 62 gedemütigt. Viele völlig unbeschriebene Blätter, Professoren, die ganz blass geblieben oder gar nicht in Erscheinung getreten waren, ziehen in den Ausschuss ein, sie hingegen nicht. Keiner der entschiedenen Republikaner, kapituliert Struve, hatte einen Sitz. Schon die Zeitgenossen, formuliert es Valentin vorsichtig, haben es wenig staatsmännisch gefunden, dass man trotz des ausdrücklichen Willens der Versammlung, den 50er-Ausschuss paritätisch zu gestalten, gerade die beiden maßgebenden Oppositionsführer hinaus und nicht hinein wählte. Im Ausschuss sitzen aber Itzstein, Seuron, Ravot, Blum, Vogt und Jacobi. Es gibt also schon klare Demokraten, vielleicht 10. Und Seuron wird Präsident, Blum Vizepräsident, immerhin. Was jedoch nichts daran ändert, dass Gagans und Martis Lager die Mehrheit hat. In den deutschen Fürstenschlössern können die Machthaber ihr Glück kaum fassen. Sie haben die Ausrufung der Republik befürchtet, die Revolution, zumindest vorparlamentarische Permanenz, Entmachtung des Bundes. Nichts anderes haben die Vorfälle in Wien und Berlin und die großen badischen Volksdemonstrationen angekündigt. Und jetzt? Es passiert fast nichts. Die Revolution erledigt sich von selbst. Vorparlamentarisches Fazit. Diese Aufregung Tag und Nacht reibt auf, teilt Blum am Abend des 3. April, direkt nach dem Ende des Vorparlaments, seiner Lebens- und Kampfgefährtin Jenny mit. Aber sie ist süß, berauschend, schwelgend wie ein Champagnerrausch. Und vor allem, so Blum, die Anstrengungen haben sich gelohnt. Wir haben gesiegt, in allem. Keine Republik, keine Permanenz, keine Freiheitsrechte, keine sofortigen Maßnahmen für sein Erzgebirge. Das soll ein Sieg auf ganzer Linie sein? Blum denkt und fühlt so. Wie die Dinge lagen, lief es sehr gut. Er meint die triumphale praktische Durchsetzung des von Zitz und ihm gestellten Antrags, respektive die so von den Demokraten erzwungene definitive Abschaffung aller Repressionsgesetze des Bundes, den erzwungenen Rücktritt der alten Reaktionäre beim Bund, die Durchsetzung der freien allgemeinen Wahlen ohne Zensus, den Sieg bei der Frage, wer die Verfassung ausarbeitet, dass die Fürsten hierbei ganz außen vor sein werden. Auch hat er nebenbei einen für ihn wichtigen Polenbeschluss durchbekommen. Alles demokratische Grundforderungen. Vor allem aber, er erhält bei der Wahl 453 Stimmen, die drittmeisten überhaupt. Ein Triumph. Fast 300 Stimmen der Liberalen, Konstitutionellen, der Zaghaften und Ängstlichen, obwohl er für eine klare, republikanisch-demokratische Position steht. Eine persönliche Genugtuung, natürlich, aber vor allem eine politische. Er sieht sie als Bestätigung seines politischen Kurses, wie die Demokraten in dem höllisch komplizierten politischen Spannungsfeld vorkommen können. So lange als möglich einen offenen Bruch mit den Konstitutionellen vermeiden. Man müsse, ist sich Blum sicher, Schritt für Schritt vorgehen und nicht alles im Sturm nehmen wollen. Struve und Hecker sind wahre Viehkerle, rennen durch die Wand wie geschlagene Ochsen und haben uns den Sieg furchtbar schwer gemacht, findet er in dieser Hinsicht.